So, bevor jetzt alle durcheinander reden, 18 Uhr Weltraumaffensonntag und so. Durcheinander. Durcheinander, Miteinander. Miteinander durcheinander reden. Übereinander, untereinander. Nein, Chris, wag es nicht. Das war ein Insider. Oh, my heart. You're my soul. Okay, verbales Shitposting. Das gefällt mir. Hey, ich bin zweimal da. Hervorragend. Geil. Einmal das ist Ohren. Einsatz. Ja. Doppelter Einsatz, Alter. Boah, da wird mir schlecht, wenn sich die beiden Dinger gleichzeitig drehen. Ja. Aber das können unsere Zuschauer gar nicht sehen. Ah, ja, ja. Ich sehe zwei von diesen drehenden Affen. Das ist nicht gut. Ja. Ich muss meinen Kumpel noch eins machen lassen, wo sich nur der Affe in der Mitte dreht und die Schrift steht still. Oder in entgegengesetzte Richtung. Also zuerst Saudi-Arabien hat übrigens einem Roboter die Staatsbürgerschaft verliehen. Saudi-Arabien? Ja. Das absolut beste Land ever, überhaupt. Ratet mal, was für einem Roboter? Ein Killer-Roboter. Ja, ernsthaft, der hat nicht mal die drei Gesetze der Robotics oder was das war bei Asimov. Der Roboter war in der Vergangenheit interviewt worden und er hat gesagt, wenn sein Meister es ihm befehlen würde, würde er Menschen töten. Wahrscheinlich deswegen. Ja. Ich hab vor dem Stream schon gesagt, so wie geil das eigentlich ist, Saudi-Arabien, ja, wo die Roboter Menschen sind, ja, aber die Frauen immer noch nicht. Du kannst doch wegen Hexerei und Zauberei die Todesstrafe erhalten, aber die geben auch Robotern Staatsbürgerschaft. Ich meine, wow. Ich meine, an sich ist ja der ganze Roboter-Dinger ist ja nur ein PR-Gag. Weil die eine künstliche Stadt bauen wollen, mitten in die Wüste, so groß wie Saarland. Und in dieser Wüstenstadt soll es dann sogar nochmal ein extra Rechtssystem geben, weil jeder weiß, dass Saudi-Arabien Leute wegen Zauberei anklagt. Und dann sollst du irgendwie Ausländer dorthin locken, die in dieser Wüstenstadt leben. Und die sollen auch normale Gesetze haben, nicht nur so, weiß nicht, komische Gesetze wie Zauberei. Aber ich finde es einfach nur merkwürdig. Es ist einfach nur so ein autokratischer Staat, der eine Stadt in die Wüste baut, was dann nachher eine Wüstenstadt ist, also wo niemand lebt, so wie es oft in China ist. Oder in Ägypten haben sie es auch probiert. Und ich, keine Ahnung, Alter, Roboter-Staatsbürgerschaft. Weißt du, ich. Der Saudi baut den Klonen eine Stadt. Vor allem, das Schlimme ist ja dran, dass ich jetzt irgendwie meiner Mikrowelle erklären muss, warum die keine Staatsbürgerschaft hat, ne? So, kann deine Mikrowelle dann da in diesem Staat Asyl beantragen? So, streikt. So ganz viel Computermüll wird da hingeschoben so, und er lebt dann da in den Slums. Und macht die niederen Rechenarbeiten. So. Das ist dann einfach so Blade Runner Sequel. Er ist dann da in Saudi-Arabien, in dieser Stadt. Aber irgendwie dieses Bild, also das Ding sieht schon komisch aus. Dieser Roboter kommt mir übrigens bekannt vor. Ist es nicht der mit den ganzen Reaction-Faces im Internet? Ja, ist er. Wo sie ihm versucht haben, Mimik beizubringen und dass er so aussieht, als würde er mit glühenden Zangen gequält werden. Ja. Das ist noch nicht so weit, dass man Uncanny Valley sagen könnte, weil Uncanny Valley ist, wo das fast schon realistisch ist, aber halt nicht ganz. Das sieht wie eine fucking Schaufensterpuppe aus, seien wir doch ehrlich. Ja, schon. Aha. Und das ist ja von einer Firma aus, was war es, aus Hongkong, die den Roboter herstellt. Aber ich finde es trotzdem einfach nur merkwürdig. Einfach so, what the fuck News aus dem Mittleren Osten. Die eine Millionste. So. Ich finde das schon wieder rassistisch. Die Chinesen machen einen Sklavenroboter und lassen ihn aussehen wie ein Europäer. Ist es Cultural Appropriation, wenn die den wie einen weißen Europäer aussehen lassen? Ja. Ich bin dafür, dass wir eine neue NGO gründen und die nennen wir Neue Saudi-Araber und die beschäftigt sich mit Roboterrechten. Oder Saudi-Araber Plus. Oder auch über Roboter. Wobei ich eigentlich eher erwartet hätte, dass die so bemannte große Walker bauen in Saudi-Arabien. Mekkas. Du meinst wie das Imperium in Star Wars. Weißt du so, Abel, du hast es ja schon ganz toll zusammengefasst, hier mit wegen Zauberei gehängt werden. Ne? Stell dir mal vor, da läuft so eine Roboterfrau so rum, muss sich nicht verkleiden, so in so einem Burka, aber so die ganz normalen Menschenfrauen müssen das, ne? So, ja, weißt du. Einfach nur so, what the fuck. Die können ja dann auch so Taharush-Bots bauen, um die echten Frauen zu entlasten. Was ist, wenn man im Himmel 72 Roboter-Jungfrauen kriegt? So? Das wäre ja was, oder? Roboter kommen nicht in den Himmel, Opex. Lies doch mal die Bibel, ey. Steht ich finde die Idee mit drin, der... Oh, Mann. Ich finde die Idee mit der NGO für Roboterrechte eigentlich ganz schön, so für Navigationssystem bis Industriearm. Für den Ausbau des E-Tankstellennetzes auch für Roboter. Ja. Robotariat vereint euch hier. Ja, Bewegungsfreiheit für Roboter, ne? Leo Tesla fragt, ob der Roboter dann mit Schrauben gesteinigt wird im Chat. Mit zwei kleinen blauen Schrauben. Ja, aber die müssen genauso groß wie eine Faust sein, aber nicht größer. Kommt aufs Gewicht an, ja. Ich hätte gern zwei Muttern, drei Schrauben und ein Säckchen unter den Scheiben. Zum Mitnehmen mit Pommes. Ja, und hier, jetzt mal Themenwechsel hier. Voll weicher Themenwechsel. Was tun gegen die AfD? 10 Vorschläge, wie der rechte Vormarsch gestoppt werden könnte. Der rechte Vormarsch! Okay, wo marschieren die denn bitte vor? Ja, das frage ich mich auch. Die sind jetzt schon in den Parlamenten, OPEX. Die sind in den Parlamenten, die sind gewählt worden. Ja, aber wir haben echte Nazis im Parlament. Wirklich? Nationalsozialisten, seid ihr euch da sicher? Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, waren das immer noch Demokraten, aber okay, ja. Oh nein, ah nein, ich sehe da schon das F-Wort. Oh nein, oh nee. Oh Gott. PDF? Ja, genau. Vergriffen, ja. Das F-Wort. Ja, One solution. Feminist. Also so die Endlösung. Ja. Wir müssen Antifaschismus und Feminismus gleichberechtigt zusammendenken. Seid ihr doof? Ich meine, also was, wenn ich will gegen, ich sehe irgendwo Faschisten und dann will ich aber nicht mit Antifaschismus gegen sie kämpfen, sondern will noch irgendeinen anderen Kram damit reinrühren, der da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Fällt euch eigentlich noch was anderes ein, als ständig irgendwas zusammenzurühren? Weil ich so ein bisschen so, als wenn Feminismus so ein bisschen wie Krebs federt, überall dran muss. Mhm. Der Krebs rühren die da auch noch rein. Wie der mittelalterliche Senf in der heutigen Politik. Der Aufstieg der AfD ist ein Projekt der bürgerlichen Klassenherrschaft. Ja. Vor allem das Schöne ist, wenn man in dieses PDF reinguckt, dann wird auf einmal von rechten Kulturkampf gesprochen. Ja. Aber was ein Projekt, Bündnis. Das würde doch irgendwie auch bedeuten, dass man da was plant und so. Also das ist ja schon fast eine Verschwörungstheorie, die ich fast lese. Nur natürlich. Also. Natürlich, Verschwörungstheorie. Ja, es wird sich ja auch im Bündnis mit Erwerbslosen und Arbeiter-Innen ja, verschworen. Ja. Natürlich, weil das ist ja klar, dass halt konservativ wird immer nur von den ganz Doofen und Armen gewählt. Warum ist das so formatiert? Das macht mir Angst. Ich hasse es auch wie die Pest. Ich meine, Angry White Men, eine Klasse für sich. Ja, also man merkt schon, was da alles wieder zusammengeworfen wird. Das Ding ist halt auch, weißt du, Homotransphobie. Wie erwartet der Feminismus, dass sie weniger Angry Men produziert? Also weißt du, wie glauben die, dass sie positiv dazu beiwirken, dass Männer weniger wütend werden über Politik. Indem man alle aggressiven Männer als Nazis bezeichnet. Keine faschistische Partei, aber eine faschistische Gefahr. Ja, was denn jetzt? Wie jetzt? Ja, genau. Die faschistische Gefahr geht eindeutig von der Antifa aus. Die AfD als besonders... Entschuldigung, faschistoide Gefahr. Aber ist Feminismus jetzt die einzige Lösung, die Endlösung oder die totale Lösung? Ich weiß es nicht, aber ich möchte nicht in einer Welt ohne Feminismus leben. Leute, wie wäre es mit Nationalfeminismus? Die AfD verhindert rot-rot-grüne Perspektiven. Nein, die verhindert der Wähler, ihr Deppen. Unglaublich, ey. Ja, aber wenn alle AfDler grün wählen würden, dann wäre die Welt besser. Weißt du? Das ist vor allen Dingen auch nicht ganz richtig, diese Analyse, die sie da treffen, weil es ist ja auch so, dass wenn wir jetzt die Stimmen spaltest, die im konservativen Lager landen, dann ist das eigentlich gerade gut für solche Mehrheiten. Ja, die CDU war auch noch nicht schwächer, ne? Guckt euch doch mal bitte hier diesen Satz an. Das ist für mich bisher die absolute Königsnummer hier. Der Nationalismus und der Rassismus der AfD lassen sich erst durch gendertheoretisch unterfütternde Kritik umfassend begreifen. Also wenn ihr eine Chance gegen die Nazis haben wollt, müsst ihr unsere ganze Gender-Scheiße völlig widerspruchslos pressen. Ja? Vor allem den intersektionalen Feminismus, wo wir Menschen aufgrund von Rasse und Geschlecht unterscheiden. Eben. Vor allem, um die AfD zu begreifen, könnt ihr sie nur auf der Basis von Gender-Campel beurteilen. Ja, also so ungefähr liest sich die Scheiße hier. Kafka, von der Gruppe Antifa AMT. Naja, okay. Ja, ja. Keine weiteren Fragen. Ja, nur richtige Nationalsozialisten können den Juden richtig verstehen. Das macht auch ihre ganzen Aussagen und ihre Rhetorik überhaupt nicht besser oder richtiger, nur weil sie diese ständig wiederholen. Das ist so, müssen die wirklich mal wie Roboter da sein, aber überhaupt kein Verständnis dafür überleg haben. Überleg dir doch mal bitte das Belohnungssystem des Menschen. In deiner Gruppe, wenn du was sagst, was die Gruppe gut findet, kriegst du eine Belohnung in irgendeiner Form. Und das haben die hier bis ad absurdum getrieben und zu einem Kreiswix entwickelt, der halt auch Leute hervorbringt, die gar keine eigene geistige Leistung mehr bringen, sondern sich nur noch im Wiedercoin von so einer Scheiße da ergehen. Ja, aber das meine ich ja genau. Wenn die wissen würden, wenn die verstehen würden, dass es ein Kreiswix ist und niemanden vorantreibt, wäre es ja auch okay. Ne? Würden, dass es ein Kreiswix ist. Das ist was Gutes ist. Also da setze gut lang voraus, die so nicht existieren. Sorry, ja. Also glaubst du, die meinen das alles böse? Ja. Das Ding ist halt auch, dass wenn du halt relativ weit links auf dem politischen Spektrum sitzt, dass das Zentrum und die Konservativen auch schon protofaschistisch aussehen. Und wenn du dann die verschiedenen Lager nicht auseinanderhalten kannst, von rechtskonservativ über normalkonservativ über Mitte, dann bist du auch einfach nicht in der Lage, irgendwie dich am Diskurs zu beteiligen, dass jetzt weniger Leute protofaschistisch werden. Also Abel, das ist sehr differenziert ausgesagt von dir, aber guck mal, was der Christa markiert hat. Die radikale Linke muss offensiv und selbstbewusst eigene durchdachte und radikale Inhalte und gesellschaftliche Alternativen liefern. Also das Problem ist nicht, dass die AfD, selbst wenn man sie so darstellt, halt radikale Ansichten vertritt. Ne? Das Problem ist, dass es keine radikale Gegenposition gibt. Ja, klar, gibt es aber schon. Es gibt die MLPD da hier. Und die KPD. Und die KPD, ja. Ja, also wir haben in Deutschland wirklich glücklicherweise ganz viele verschiedene Parteien, nur irgendwie sind die Leute viel einfacher und gemeiner gegenüber rechts eingestellt als gegenüber links oder gegenüber beiden, weißt du, aus denselben Gründen. Also das Problem ist halt, dass wir keinen Rechtsruck haben, sondern eine Linksflucht. Und so ansatzweise stimmt's ja, dass wir irgendwie eigene Ansätze links brauchen. Radikale Linke jetzt nicht so unbedingt, die brauchen eher, ich weiß nicht, einen Job oder Therapie oder so, weißt du, oder eine eigene Wohnung, raus aus Muttis Wohnung, so. Boah, das sind ja Anti-Gamergate-Argumente, die du da bringst. Ja, ich weiß. Durchdachte und Radikale finde ich auch gut. Uh-huh. Also ich würde es eher durchtheoretisierte und und deswegen Radikale nennen, also. Oder auch empathielos und radikal. Weißt du, die müssen radikal anders sein und nicht anders radikal. Also. Aber ja, genau. Durchdachte und radikale Inhalte. Genau. Aber ja. Ich frage mich ja ehrlich gesagt, wo in deren Verstand jetzt die CDU mittlerweile hinfällt auf dem politischen Spektrum. Protofaschisten. Ja, nee, kann ja nicht. Also. Die müssen das ja ein bisschen differenzieren. Früher war die CDU für die Rechts, aber wie ist die CDU jetzt? Das würde ich echt gerne wissen. Also für die Rechten der AfD. Ich habe hier im Vorbeiscrollen was von linken Funktionseliten in Baden-Württemberg gelesen. Vielleicht sind das dann, keine Ahnung, konservative Funktionseliten oder so ein Scheiß, damit man sich von ihnen abgrenzen kann. Funktionseliten. Die grün-roten Funktionseliten im Südwesten stehen und was in Zukunft von ihnen noch zu erwarten sein dürfte. Was? Oh mein fucking Gott. Die alles entscheidende Frage darin lautet aber, wie können wir es schaffen, rechte Bewegungen effektiv zurückzudrängen und dabei gleichzeitig als radikale Linke zu punkten? Ja, indem ihr euch zumindest nicht selbst legitimiert in der Abschaffung. So, ich meine, wenn ihr schon legitimiert, dass man so gegen Radikale sein soll, dann solltet ihr nicht selbst radikal vorschlagen. Oje, willst du etwa sagen, die sollen damit keine Autos anzünden von irgendwelchen Mamas und Papas so als Zeichen des Protestes und sollen keine Läden leer looten, ja, wo eigentlich nur der kleine Hans Franz arbeitet und sowas, ja? Ja, genau. Jetzt verlangst du aber ganz schön viel. Ich wollte es gerade sagen. Eigentlich nicht, okay, ich verlange einfach nur, dass die sich an Gesetze halten in dem Land, in dem sie leben. Was? Rassist. Ich verlange einfach nur, dass sie sich an ihre eigenen Grundprinzipien halten und das. Ach was, wozu denn? In der Regierung sind doch jetzt Faschisten, ja, da musst du dich auch gar nichts mehr halten. Und jede Form des Protestes ist legitim, ja, gegen diese Rassisten. Aber wenn du selbst mit faschistischen Mitteln durchgreifst, zeigst du nur, dass die Leute, die vorher schon faschistisch waren, recht haben, okay? Ja, bekämpfst du dann nicht nur Feuer mit Feuer? Nee, ich rufe die Feuerwehr, die löscht dann das Feuer einfach so. Nee, die militante Mitte wird das schon richten. Genau, militante Mitte! Ach, rechte Show und linke Kopfschmerzen. Warum die AK-Debatte zur AfD mich bislang eher ratlos macht. Cool, wow, okay, gut. Liebes Tagebuch, ja. Gott. Alter, nee. Was ist denn diese AK-Debatte? Was ist damit gemeint? AK ist das Medium, das wir lesen, und er bezieht sich auf die Debatte halt in dem Medium über die AfD. Okay. Was zuletzt stark in Richtung einer Intendenz weißen männlichen Arbeiterklasse verschoben hat. Weißt, sind halt auch schon so Begriffsbegrifflichkeiten. So. Begriffsbegrifflichkeiten, ja. Die können halt nicht normal reden, ne? Die können nicht normal sagen, hey, guck mal, die so als Gruppe machen so Zeug, das ist nicht so cool. Weiß und männlich sind keine Klassen, sondern Geburtsmerkmale. Ja, aber wir wissen ja hier Kulturmarxismus und so. Ja, ich weiß, aber das war so mehr in Richtung der AK-Leute da geschickt so. Das sind Geburtsmerkmale. Hm? Ja, hier, Peter Birke, der Typ, der das geschrieben hat, der ist beim Soziologischen Institut, ne? Geil. Ja, das hier fordere ich ja schon längere Zeit von der Linken, dass sie sich darauf zurückbesinnt, dass es ihr eben nicht darum ging, den Leuten irgendwie Worte zu verbieten, sondern dass es hier darum ging, halt für die unteren Klassen mehr Klassengerechtigkeit zu erkämpfen. Und es wäre eigentlich in einer Zeit, wo es immer mehr Superreiche und immer weniger Normalos gibt, sozusagen, irgendwie auch angesagt. Aber nee, die beschäftigen sich lieber mit transqueeren Kulturdebatten. Ja, weil es da Geld gibt, okay, weil es Leute gibt, die das wirklich so machen wollen. Das ist einfach, das hat sich etabliert als so eine Alternative zur Religion, okay, aber da will ja keiner zu was sagen, ne. Keiner will dazu sagen und hingehen, dass das eigentlich so eine riesengroße Maschinerie ist, die Ängste von Leuten ausbeutet und ihnen da noch mehr Ängste selbst draufpackt, damit die nur schön fein dranbleiben, ne. Ich meine, guck mal, es gibt ja mittlerweile so eine ganze Industrie von NGOs, die Geld damit verdienen, indem sie solche Pamphlete da drucken, ja. Also natürlich, das ist jetzt gerade diese intersektionale Scheiße ist gerade so, weißt du, so Monster, die bringen irgendwie jeden Monat einen neuen Geschmack raus, weil die genau wissen, die Leute, die Monster trinken, haben irgendwie das Gedächtnis eines Goldfisches, ja, und müssen bei der Stange gehalten werden. Und genauso läuft es da eben auch, ja, dass halt eben diese Leute mit diesem, versuchen da in der Politik irgendwie Fuß zu fassen, das auch nur mit wechselnden Themen machen können, weil die, wenn du 10 Jahre lang dein Programm fährst einfach nur und konsequent bist und so, ja, das interessiert kein Schwein, aber dieses Gusto, dieser Geschmack, dieser Gestank von diesem Gender-Kram und so weiter, ja, das ist halt eben gerade das In-Ding und deswegen lässt sich damit halt auch jede Menge Knete verdienen. Ja, Leute wissen halt, dass zum Beispiel so Fastfood, ne, nicht so gesund ist, ne, aber gegen Fastfood-Ideologie und Konzepte haben die kein Problem. Da ist irgendwie der Würgereiz, der ist da irgendwie nicht so ausgebaut. Genau, der Würgereiz muss dann abgebaut werden, aber ja. Mhm. Halt, toll. Ja. Ich verstehe auch nicht, dass die hier immer mit ihrem Liberalismus ankommen. Also ich kann mich nicht erinnern, irgendjemand von der AfD je hat sagen hören, dass Liberalismus was Gutes ist. Ja, aber das ist ganz rechts und ganz links, das ist eh immer so der Knackpunkt, wo sie sich verstehen, dass das Liberalismus böse ist, weil Gründe. Ja, so. Aber hier werfen sie ja quasi der AfD vor, dass sie das vertreten. Ja. Aber das ist doch ganz schön hellsichtig. So gibt es einen Schulterschluss von Teilen der progressiven Mitte mit den Herrschenden. Jörg Nowak nennt diesen eine Allianz der progressiven Bourgeoisie. Wir befördern diese Tendenz mit der alleinigen Ausrichtung von Kampagnen auf Kulturkämpfe. Ja, aber Kulturmarxismus gibt es gar nicht. Genau. Aber sind nicht die Leute, die hier irgendwie in Klassengesellschaften operieren und darüber reden, die Leute, die am ehesten danach schreien würden, man kann Leute nicht in so eine Schublade tun. Ich meine, man müsste dann doch wirklich differenzieren und sogar noch feiner als diese intersektionale Theorie das macht. Denn alles, was die macht, ist, die geht einfach nur hin und nimmt die schon existierenden Generalisierungen und baut darauf diese Kombination davon aus. Die macht keine feineren Unterscheidungen in dem Sinn. Nee, die Linke würde diese ganzen Unterscheidungen unter den Tisch kehren und fragen, wie viel Ausbeuter bist du, wenn sie eine wirkliche Linke wäre? Ich habe einen Gentest gemacht, ich bin 33% Ausbeuter. Ja. Das deckt sich mit meinem Judengehalt. Shalom dann. Ja, ne? Masselt doch. Ui, weh. Was steht da? Die Ebene der moralischen Empörung verlassen. Ja, ne? Das ja. Hat er das selbst geschrieben und dann vergessen zu lesen, ne? So sieht's aus. Ja, das ist doch auch wieder der nur hält das, so was er da schreibt, wahrscheinlich für unglaublich sachlich. Weißt du, deswegen. Ja, das ist ein Sibylle Berg-Ding. Dass die Zeit des Redens ist vorbei, bla bla oder so. Jetzt ist die Zeit des Schweigens. Ja, die Antifa könnte doch mal es mal mit Pazifismus versuchen, ne? So, komm. Versuch's doch mal. Braucht Mut für einen Pragmatismus, der das Visier der Identitätsdebatten aufsprengt. Ich meine, das ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, aber grundsätzlich würde ich sagen, da würde ich dann mal nachlesen und wenn da wirklich steht, dass. Wenn da nicht nur über die Identitären gejammert wird, sondern da wirklich steht, dass es um Identitätspolitik auch geht, wäre das interessant. Kann das mal jemand effen, der es offen hat? Oh, da wieder die Wählerin der AfD im Osten. Ja, der Wut-Ossi, der ewige Ossi, ja. Der Osten. Das ist der Punkt hier. Da. Um die Reichweite rechter Politikangebote zu begrenzen. Ach du Scheiße. In der konkreten Arbeit. Was soll das bedeuten? In der konkreten Arbeit vor Ort würde sich zeigen, wie und mit wem Bündnisse geschlossen werden sollten. Um das zu erkennen, braucht es Pragmatismus, der das Visier der eigenen Identitätsfragen aufsprengt. Na, da geht es eher darum, dass die Linke den absoluten Schulterschluss gegen die Rechte irgendwie. Und da soll man, glaube ich. Halt von innerlinken Identitäten geht es da, glaube ich. Also können die nicht einfach eine Fehleranalyse machen von denen, was sie nicht mögen und dann einfach das nicht tun? Ich meine, es ist einfach, Vorbeugung ist besser als Heilung, oder? Oh. Aber nee. Pragmatismus, Kommunismus, Feminismus, Muss. Apfelmus. Oh, das muss. Oh nein, oh nee, das muss nicht. Das Ende als Anfang. Das ist so scheiß nihilistisch. Was ist das? Tiefgründig, Alter. Es ist schwarzer Text auf weißen Blättern, also weißt du, dass es gut ist. Die Bewegungslinke soll den Schulterschluss mit der Linkspartei suchen. Okay, man kann also die linken Funktionseliten sind zwar scheiße, aber im Kampf gegen die Nazis ist der Feind meines Feindes mein Freund und deswegen muss die Bewegungslinke ist echt eines der dümmsten Wörter, die ich je gehört habe. Was soll das heißen? Das sind der schwarze Block und die Leute, die halt alle nicht zwar nicht in der Linkspartei sind, sondern die außerparlamentarische Opposition, kurz APO. Aha. Ja, ich weiß nicht. Sowas wie Occupy, Attac, interventionistische Linke, Schwarzer Block. Genau, diese ganzen Aktivisten halt, diese Nicht-Politiker. Ja. Armee. Also diese NGOs auch, oder was? Ja. Kannst du mal von ausgehen. Tja, der Feind meines Feindes ist nicht unbedingt mein Freund, aber ein temporärer Verbündeter, dem ich dann irgendwann in den Rücken fallen kann, weil er mir ja sowieso dann nahesteht. Nein, keine Ahnung. Linke halt. Warum sollten sich die unzufriedenen, blumigen Bewegungen anschließen, wenn sie mit einem Kreuzchen am Wahltag viel effektiver auf die Politik einwirken können? Gute Frage. Ja, ne, warum? Das, nee, ganz ehrlich, das ist die intelligenteste Frage, die ich irgendeinen aus dem linken Camp nach Trump, nach Brexit oder nach der Bundestagswahl habe stellen sehen. Also, hätte man sich schon von einer Weile fragen können, ganz ehrlich. Als Abo, ja geil, gegen Strukturen, aber Abo, erstmal was Abo. Was kostet das? Zeig mal. Deine menschliche Seele. Viermal. 10 Euro. Ne, AK für 10 Euro, das ist aber billig. Das ist ein Schnäppchen. Ja, aber das ist nur das Log-Angebot, sonst kostet es jährlich 55. Ach so. Ich verstehe den Text hier nicht, was soll das? Der Text da unten hier, warum ist der so seltsam formatiert? Die letzte Seite da, dieses ED, was, T, was soll das? Das ist eigentlich eine Zeitschrift. Das Artsy, weißt du, da siehst du, da hat sich sein Kunststudium abbrechen richtig gelohnt, wenn du das siehst, weißt du? Ich kann es nicht lesen, das ist noch blöder als. Was tun gegen die AfD? Was tun gegen die AfD? Was tun gegen und so weiter. So. Ja. Ja, don't open dead inside. Don't dead open inside, ne? Genau. Ja. Ja. Nee. Ich kann das nicht lesen. Wie soll man an der Revolution teilhaben, wenn man nicht lesen kann, was da steht? Lässt dir einfach alles erzählen, was du wissen musst. Genau. Ja. Die Frage stellen wir den Katholiken. Wo Glaser irrt und wo er recht hat. Von Alexander Will. Genau. Und da geht es halt eben darum, dass der Islam eben nicht nur eine Religion ist, sondern eine Ideologie. Ja, aber guck mal, die ist doch ganz inklusiv. Der baut da doch gerade ein Kreuz drauf. Ja. Optimist! Genau, der Irak ist halt befreit. Ja, und das war's dann schon, also dass er halt feststellt, dass Islam in vielen Formen auftritt. So, oder? Ja, es wird ja in Deutschland wird ja immer unterschieden zwischen religiösen Islam und Islam und politischen Islam, und er stellt halt viele auch beunruhigende Gemeinsamkeiten fest. Ja, und ich meine, sehe das ähnlich. Ich sehe den Islam nicht nur als Religion, sondern auch natürlich als Ideologie teilweise, weil er einerseits so ein bestimmtes Mindset voraussetzt. Ne? Gut, das haben viele Religionen inne, aber weil er dann auch versucht, Politik zu machen oder sogar aktiv Politik macht in Saudi-Arabien. Naja, okay. Religion macht nie Politik. Deswegen ja, steht das C in CDU auch für Quatsch. Ja, deswegen. Quatsch. Chaos. Ja, und deswegen habt ihr auch übermorgen alle frei, weil Religion die Politik macht. Genau. Deswegen war das auch in den 90ern in Irland alles so super. Genau. Ja, heute noch. Nazi-Dialoge von AfD-Politikern waren gefälscht. Nee, echt? Ja. Das habe ich nicht. AfD didn't do nothing. AfD was a good boy. He went to church, he went to school. Nee, aber ja. da stellt sich dann raus, dass dieser komische Chatverlauf, ich weiß nicht, hattet ihr da in dem Chat schon drüber gesprochen? Ich glaube ja, kurz vor der Wahl haben sie das ja ausgepackt mit so ziemlich radikalem Geschwätz halt drin. Ich finde es toll, dass die da als Bildunterschrift haben, Facebook-Fake, in Klammern Symbolbild. Fake News. Aber bitte nicht ernst nehmen. Ich glaube, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, worüber die da jetzt berichtet hatten. Also ich weiß nicht. Ne? So, also das war anscheinend nicht von Weidel oder sowas, sondern anderen. Das waren nicht die Weidel-Mails, das war irgendwas mit zwei, die sich auch Nazisprache bedient haben, und dann stellt sich aber raus, ja, nee, wurde von Linken gefälscht. Oi wei, so selten. Ja, also. Das war doch das im Ausland genutzt. Stellen wir sie alle an die Wand, sag ich euch. Ja. Wir werden sie jagen. Die Staatsanwaltschaft Kassel nahm mit Folge Ermittlungen wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten, der Verleumdung und weiterer Straftaten auf. Und dann kommt jetzt interessant, die Verursacher der Fälschung konnten sie jedoch nicht aufspüren. Ja, also das mit den Linken ist halt eben noch ein Gerücht. Es werden Server im Ausland genutzt, verantwortliche Seiten sind den Polizeibehörden nicht bekannt. Ja. Ich freue mich über den Ausgang des Ermittlungsverfahrens, hätte mich aber noch mehr gefreut, wenn die Verantwortlichen zur bla bla bla okay. Ja. Ja. Ja. Linksextreme attackieren Vizechef der Jungen Union. Warte, ist Junge Union nicht irgendwie links? Ja, aber guck dir mal seinen Nazi-Haarschnitt an. Oh. Oh no. Irgendwie Case links, closed. Ja. Der sieht aus wie ein braunhaariger Mecklemore, also ab mit dem Knüppel auf dem Kopf. War das der Grund, warum die ihn attackiert haben? Nein, oder? Der Grund, warum sie ihn attackiert haben, ist, weil er ein Burschenschaftler ist. Achso. Oh, no. Ja, die sind ja alle per se rechts, ja. Ja. Und dann waren sie verwirrt und dann haben sie gesagt, einmal draufkloppen ist besser als einmal nicht draufkloppen. Ach, Mann. Ja, der Faschismus regt sich. Ja, das ist ja, was ich vorhin schon meinte. So. Wenn man nicht in der Lage ist, zwischen konservativ, rechtskonservativ unterscheiden zu können, dann kann man sich den Kampf gegen rechts auch sparen, weil man dann nur einen Bärendienst macht und alles eigentlich schlechter macht. Also, ich weiß nicht. Also. Ja, aber guck mal, wer wird denn sonst alles schlechter machen? Ja? Es muss ja jemanden von links geben, der es auch schlechter macht. Ja? In schwarzer Kleidung, ja. Ja. Ob er Buschi sei. Wo? Hey, geh Buschi. Bist du Buschi? Ja. Ich gestern weiter kurz wo selbst. Wo war das? Steht da kurze weiter Unterbrechung, oben. Parlamentssitzung? Ja, Hamburg. Hausverbot für die Täter. Wie? Keine Anklage wegen Körperverletzung? Hamburg. Hausverbot gegen Unbekannt. Das wird's bringen. Hausverbot gegen. Ja. Wir haben lange debattiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass Linksextreme jetzt Hausverbot haben. Ja. Angriff an SA-Methoden. Ach, ach. Guck mal da drunter. Wenn die Flora schließt, ist hier jede Woche G20. Na super. Das sind so, das ist ein Diskussionsansatz, über den sich gut sprechen lässt, denke ich. Ja. Jo, ist gut. Ach, noch am Abend relativieren. Wenn jede Woche 100 Stück gefangen genommen werden, also in Knast wandern, dann ist das auch schnell für ihr vorbei. Und Trump ja. Kommt jede Woche nach Hamburg. Geil. Ja. Noch am Abend relativierten Campus Grün und die Linksaußenfraktion den gewaltsamen Übergriff. Interessant, dass hier wirklich ganz klar von Relativieren gesprochen wird. Demokratiefeindliches Gedankengut ahnden wir nicht mit einer Anzeige, sondern mit einer Schlägergruppe. Strukturelle Form von Gewalt zu unterstützen. Hallo? Ich meine, jeder von euch Arschlöchern, der ein iPhone oder ein Apple-Laptop oder auch halt nur ein PC oder irgendwas hat und unterstützt strukturelle Formen von Gewalt. Maß, da sind welche von, weißt du, da sind Linke hingegangen, haben die auf die Schnauze gehauen und jetzt wird ihm unter vorgeworfen, ja, dass er durch seine Tätigkeit strukturelle Formen von Gewalt unterstützt. Merkst du? Ja, aber er ist weiß und als Weißer bist du generell privilegiert und tust unbewusst oder bewusst Gewalt ausüben in struktureller Form. Und er hat einen Macklemore-Haarschnitt. Wenn ich hier so ein Mensch wäre, der müsste ich jetzt eigentlich brüllen, oh, Victim Blaming. Ich wollte auch gerade sagen, so macht diese Verbindung zwischen Ethnie bzw. Hautfarbe und irgendwie so dem, was Leute machen können, was ihnen unterstellt wird, so macht es die nicht irgendwie so überlegen oder ist die Betrachtung nicht irgendwie rassistisch, sozusagen, hier, weil er weiß ist, kann man das mit ihm machen? Nein. Kleine Frage mal. Haben die Täter überhaupt gefasst und mit den Grünen in Verbindung bringen können oder war das wirklich Hausverbot gegen Unbekannt und dann haben die Grünen gesagt, ja, also das ist ja eigentlich gar nicht passiert, also da sind ja viel weniger Schläge gemacht worden, als das so geschichtlich festgehalten wird von den Siegermächten und außerdem, selbst wenn es passiert wäre, da hätte er es verdient. Ja gut, ich meine, es ist warum relativieren die Angriffe? Was soll das? Ja. Solidarisieren sie sich mit diesen Tätern? Ich habe das letzte Rad ersparen wollen. Nee, aber wirklich, ohne Witz. Die hätten nur die Klappe halten müssen. Ja, die zeigen damit auch eigentlich schon, dass es egal ist, wer ihm auf die Fresse gehauen hat. Hauptsache, jemand hat ihm auf die Fresse gehauen, so, weißt du? Ja, und die Grünen stehen dahinter. Das ist super. Mhm. Weißt du Bescheid, ne? Schätzelein. Liebelein. Wo bin ich hier? Ah, das ist auch so richtig. Das ist. Tapfer. Das ist so ein geiles Kunstprojekt. So geil, ja. Solanum, irgendwas kratzt bei ja, dir. Ja, ich glaube, das ist Mond. Das bin ich nicht. Echt? Ein Kabel, das. Also, ja. Es hört sich an, ein Kabel, das irgendwie rauscht. Wenn du dich bewegst oder so. Keine Ahnung. okay. auf dem Mikro rumlutschen oder so. Ja. Vielleicht können dir diese netten Drogendealer helfen, ja. Drogendealer jetzt auch noch dabei zu hacken so und helfen bei der Technik. So. Drogendealer jetzt auch mit, ist das ein Symbolbild eigentlich? Darf man dazu dann Nigger sagen oder nicht? Weiß ich nicht. Naja, wenn die sich als solche identifizieren, wäre es ein Verbrechen, sie nicht als solche zu bezeichnen. Ich meine, 200% Nigger. Naja, auf jeden Fall hier hat jemand eine Ausstellung gemacht und hat dafür die Drogendealer in Berlin herangezogen. Ja, und stellt sie so quasi als Kämpfer gegen Polizei dar und gegen Rassismus und alles. Ja, also geilstes Projekt so, weißt du? Was ist das? Was ist das hier, NWA ja. oder wie? Ja, ja, weißt du so, das kommt aus derselben politischen Richtung, die irgendwas gegen Pharma-Lobby unternehmen möchte und große Konzerne, die in der Medizin sich absprechen, aber gleichzeitig der Typ, der Crystal Meth verkauft, ist irgendwie ein Held, der für irgendwas steht. Schwarze Menschen sind zum Sinnbild des Drogenverkäufers in der Öffentlichkeit geworden. Kann da die Öffentlichkeit was für? Ja, sie soll die Augen zumachen und sich gefälligst ein anderes Bild suchen. Das ist auch leider nicht nur in Deutschland so, sondern überall, wo Einwanderung aus Afrika in großer Menge stattfindet, dass diese Leute diese Jobs besetzen, in Anführungszeichen. Ja. Das ist so. Selbst in Japan, wo es nur ganz wenig Einwanderung gibt, sind die Schwarzen in irgendeiner Form meist mit dem organisierten Verbrechen verbunden. Sag mal, müsste man da nicht einfach mal durchgreifen, so wenn man für soziale Gerechtigkeit ist und sagen, wir müssen jetzt mal andere Ethnien repräsentieren im Drogenbusiness? So. Man könnte die ganze Scheiße viel konstruktiver auflösen, indem man einfach gewisserweise Drogen legalisiert und den Leuten den größten Teil ihres Umsatzes wegnimmt. Ja. Aber das wäre auch. Eben, ich finde auch, der Fokus sollte nicht auf der Hautfarbe liegen, sondern auf den Drogen. Das ist aber beschissen, aber du brauchst eine Aufenthaltsgenehmigung zum Drogendealen. Ja, aber eine Scheiße. Nee. Du brauchst sogar eine Arbeitserlaubnis. Nee, ach, keine Ahnung. Was ja, aber schau mal, wenn du zum Beispiel jetzt nur Marihuana legalisieren würdest, würdest du einen Großteil vom Drogenschmuggel, der über Nordafrika, Mittleren Osten, Balkanregionen nach Europa kommt, du würdest vielen kriminellen Strukturen eine große Einnahmequelle entziehen und auch vielen terroristischen Gruppen. Also im Grunde würdest du die ganze Nordafrika und Mittlere Osten-Region ein Stück weit politisch stabilisieren, weil einfach eine Einnahmequelle für zwielichtige Gruppierungen wegfällt. Aber ich bin eigentlich ein Fan davon, von solchen so Performance-Arts, ne? Das ist doch echt cool. Jetzt, wenn sich das etabliert, kann die Polizei da mitmischen und einfach sagen, wisst ihr was, die Polizei gibt jetzt einen aus, ja, kommt zu uns vorbei, ins Revier, Drogendealer, willkommen, so. Und dann kommen die vorbei und werden dann festgenommen. Der Neophyt hier sagt aus dem Chat gerade was über eine Frauenquote. Das ist eigentlich auch interessant. Ist Drogendealen nicht eigentlich ein toxisches Männlichkeitsproblem? Weil das machen ja fast nur Männer. Ne? Also es könnte auch sein, dass das daran liegt, dass das gar nicht mit der Hautfarbe zu tun hat. Ich hab noch nie von einer Drogendealerin gehört, ehrlich gesagt. Einfach so brave, so stunning. Aber warum ist das jetzt eigentlich tapfer? Ist das nur, weil es illegal ist? Ist das jetzt, kommt als nächstes, Kindervergewaltiger arbeiten tapfer im öffentlichen Raum? Oder? Ja, also, ja. Ich glaube, der wollte einfach nur polarisieren, aber ich fand es halt wirklich interessant, wie halt auch die Medien darauf reagiert haben, ja, weil es halt wieder Rassismus war. Ja. Ich sehe es ja da, Hass auf Drogenverkäufer, Hass auf schwarze Menschen und die ewigen Widersprüche der Drogenpolitik. Ja, ich weiß nicht, wenn du sagst, Drogen sind scheiße oder so, bist du ja kein Rassist, nur weil die ganzen Drogenverkäufer zufälligerweise schwarz sind. Ja. Und wenn es nur Leute gäbe, die Drogenverkäufer hassen, dann gäbe es keine Drogenverkäufer, das möchte ich auch nochmal anmerken. Ja, so ich glaube, den meisten Leuten sind die Verkäufer scheißegal. Ja, ich glaube, denen geht es um die Drogen, aber ich könnte mich irren. Das ist so ähnlich wie im Aldi. Mhm. Ja. Also ich finde es schon wichtig, so zu wissen, wer meine Drogen angefasst hat, wenn ich sie kaufen gehe. Ja, man muss halt eine Beziehung zum Kunden haben. Ne? Der OPEX sieht nur Koks mit Gold gestreckt. Ja. Oder Diamant. Für die schwere Nase. Ja, hier, Soros und ich treffen uns dann mal so auf dem Boot. Und was schon, ja, das Plattgold ist gut für die Schweinhäute. Dann zieht ihr euer Goldkoks aus dem Ausschnitt von Hengame. Oh nein. Einmal gemacht, okay. Einmal gemacht, dann nie wieder. Ach. Pro Asyl beklagt massiven Behördenfehler. Okay, ja. Was ist da passiert? Pass auf, da wurde einer abgeschoben, ganz legal, ja, wurde straffällig geworden. Ne? Dann ist er nach Ungarn gegangen, wurde von denen auch wieder abgeschoben, ganz einfach, also geflüchtet ist er da, weil er da halt eben keinen Asylantrag gestellt hat. Und dann sitzt er da quasi in Afrika und die deutschen Behörden sagen, was? Die rechtsradikalen Ungarn haben den abgeschoben? Nein, dann holen wir den wieder zurück nach Deutschland. Ohne was ist das für eine Scheiße, Alter? Ohne ja. Einfach nur, sorry, du bist nicht in der Lage, kriminell auffällig gewordene Leute abzuschieben. Ja. Aus Gründen. Weißt du, ist das nicht geil? Sogar, weißt du, da wird dann groß gesagt, wir schieben straffällig gewordene Krimigranten ab. Ja? Müsst euch keine Sorgen machen, auch wenn es nur 20 im Jahr sind und wir uns 200.000 reinholen. Und dann wird einer von denen wieder zurückgeholt. Ja? Weil die Ungarn sind ja rechts, aber wir sind das nicht. Jetzt ja? Stell dir mal vor, dass dieser Hasnatullah vom deutschen Steuergeld wird er wieder zurückgeflogen nach Deutschland. Ja? Unter Zwang seien ihm, wie er selbst sagt, die Fingerabdrücke abgenommen worden. Ach was, ach. Das ist ja eine Menschen, dem müssen wir zurückholen. Ja, das ist diese systematische Gewalt, von der immer die Rede ist. So, und das Problem ist nicht, dass da Leute Verbrechen begehen und Leuten Schaden zufügen für ihren eigenen so Profit. Ne? Das ist schlecht, aber wenn man da irgendwie durchgreifen will, das ist auch schlecht. Also in dem Fall darf die Polizei kritisiert werden, wenn sie nichts macht, und darf kritisiert werden, wenn sie was macht. Und ich stell dir mal vor, dieser Afghane, ne, der hat das alles jetzt schon hinter sich, ne, sitzt da bei sich, so ist geflüchtet, passt schon, ne, und dann merkt er so, nee, eigentlich so, ich will einfach nur hier sein, ist schon okay, so, ich weiß, dass ich was falsch gemacht habe. Und dann wird er wieder zurückgeholt nach Deutschland, und der weigert sich und will nicht zurück nach Deutschland, so, nein, ich will nicht, ich habe schon verstanden, tut mir leid, so. Ah. Zwar sei die deutsche Botschaft wegen eines Bombenanschlags auf lange Zeit geschlossen, aber immerhin habe er die Telefonnummer des Bruders des 23-Jährigen erhalten. Mein Bruder Shadi, ja. Ja. Oh. Ja, da würde ich gerne auch wissen, wie das denn verifiziert wird. Weißt du, ich habe keine Ahnung. Ja, was ich jetzt hier jedenfalls nicht gelesen habe, ist, dass der sich jetzt hier irgendwie in Deutschland irgendein Verbrechen schuldig gemacht hat. Also, soweit ich das hier verstehe, haben sie den halt in Bulgarien aufgenommen und nach diesem Dublin-Abkommen hätte er ja dann da seinen Antrag stellen müssen. Und ja, da haben sie ihn irgendwie ins Gefängnis gepackt, wahrscheinlich weil er weiter wollte oder so. Aber ich finde das schön. Es ist nicht so, dass Deutschland nicht so schön überrannt gewesen ist jetzt in der Flüchtlingskrise, dass die Flüchtlinge hierher kommen. Nein, nein, jetzt sagen die Behörden, nein, sie gehen wieder weg, wir müssen sie hier halten. Ja. Lass mich nicht alleine, Flüchtlinge. Bald gibt es einen Zwang für Flüchtlinge, ja, dass sie hier bleiben müssen. Ja, das ist halt eben das Problem, wenn man sich an das Gesetz halten muss. Ne? Weil das ist ja nun mal das Ding. Die haben jetzt irgendwie festgestellt, dass sie halt mit so einem Verfahren ihn nicht hätten abschieben dürfen. Und ja. Ja. Und am nächsten Tag sind klare Gesetzesstrukturen dann wieder ein Werkzeug des Patriarchats. Mhm. Na klar. Ja, alle werden überwacht, überall werden Datenbanken angefertigt, ja, mit den Namen, Telefonnummern, Adressen von Leuten und so weiter, ja, alles unter dem Deckmantel oder was soll ich sagen, unter dem Vorwand, Terrorismus zu bekämpfen. Und was haben wir mal wieder, ja, natürlich ist jemand unentdeckt in Deutschland eingewandert und hat dann in Manchester beim Anschlag mitgewirkt. Und welcher Anschlag war das jetzt nochmal? Das war doch der von dem Popkonzert, der übrigens nicht als Verbrechen aus Hass, also Hate Crime, gelistet wird. Habe ich neulich gelesen. Ja, ich habe es nicht nachgeguckt, aber es sah aus wie ein Gerichtsdokument und irgendwie war da die Begründung drin, die meinte, dass das kein Verbrechen aus Hass war, sondern nur normaler Terrorismus. Wie man auch dachte, Gründe sind gut. Verbrechen aus missleiteter Liebe. So. Genau. Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob das aus Hass oder Liebe oder aus Shitposting-Gründen betrieben wurde. Ja, das hat auch scheinbar nichts mit... Hast du gerade Shitposting mit Hass und Liebe in einen Topf geworfen? Das hat auch scheinbar hier nichts mit Flucht zu tun. Weil hier ist keine Meinung. Hier steht zumindest, dass der Bruder Engländer gewesen ist. Also hier steht, der Bruder war Engländer. Und als Engländer braucht man nicht nach Deutschland fliehen. Hm. Ja. Aber interessant. Hm. Wie der ist in Libyen festgenommen worden. Oh. Von den Anschlagsnetzen, wo es gewusst haben, er hat davon den Anschlag. Der Bruder wurde festgenommen in Libyen. Ja, natürlich. Ja. Ah, okay. Und sein Bruder ist Mitglied der, des IS, okay. Ja, waren sie wohl beide. Super. Ja, warum werden solche Leute nicht überwacht? Verstehe ich nicht. Na gut, der Typ war ja jetzt in Libyen, aber der Anschläger. Ja, aber na gut, das ist ja England, ne? England, die haben sich ja, die mussten sich ein bisschen umorientieren, polizeimäßig, wegen der Cybercrime Division. Ja, Und wegen den 4000, knapp 4000 Leuten pro Jahr, die halt in den Knast kommen wegen Social Media Postings. Ja, aber überleg doch mal, guck mal, der hat sich den Sprengstoff von libyschen Kontaktmännern aus Deutschland besorgt. Aus Deutschland. Sprengstoff. Alter, come on. Ja. Ja, und dann nur 22 Menschen getötet. Mann, der gibt uns einen schlechten Namen. Na, eben. ja, hier Zwangsprostitution existiert. Juhu! Ja. Berlin hat halt wie immer mit allem irgendwelche Probleme. Und ja, Berlin, Zwangsprostitution. Ich meine, es ist ja auch so, dass sogar darum, dass Sicherheitsleute Leute praktisch in einem Flüchtlingsheim gezwungen haben sollen, sich zu prostituieren. Also ja. Und das ist schon ein bisschen krank. Das ist schon heftig. Ja. Und du hast ja auch immer die Sugar Mamas, die halt Sugar Mamas sind. Also, und da wird noch mehr rauskommen. Also in den nächsten Jahren wird da noch ein Haufen Kram rauskommen. Also das ist mehr so die Spitze vom Eisberg und ich bin ja gespannt, was da noch kommt. Es hat sich echt gelohnt, die Sicherheitsbranche zu so einem wunderbaren Motor des Niedriglohnsektors auszubauen. Da sind nur die besten Leute dann an solchen Orten. Meine Frage wäre jetzt gewesen, von wem werden sie denn in die Prostitution gezwungen? Wahrscheinlich von den bösen weißen Männern. Nee, also soweit ich das verstanden habe, von Leuten, die sie eigentlich hätten beaufsichtigen sollen. Ja, sind das dann diese sogenannten Vermittler? Oder Sicherheitsleute, das sind alles. Diese ganzen Camps werden ja von privaten Sicherheitsfirmen verwaltet. Das ist so großartig. Ich kenne auch ein paar Leute, die in den Dingern gearbeitet haben. Die haben ja auch schon schöne Horrorgeschichten erzählt, wie das da abgegangen ist. Mhm. Und es ist halt, ich meine, wenn du 1000 Leute auf einem Fleck hast, geht halt eigentlich nur regieren durch Autorität. Ja. Mhm. Und das, also, dass da sich auch solche Leute halt, ich bin nichts, ich kann nichts, gibt mir eine Uniform, die gibt's halt. Ja. Naja gut, ich meine, das ist ja, wenn du so ein Flüchtlingsheim hast, das ist ja wie so eine, keine Ahnung, Ameisenfarm, die ständig kurz vorm Explodieren steht. Weißt du, du hast halt eben Leute verschiedenster kultureller Hintergründe und so weiter, die da auf engstem Raum miteinander leben müssen. Natürlich knallst da mal, ja, aber von den Sicherheitsleuten, das ist schon ein Ding. Oh Gott, Melikia, oh Gott. Ich will es gar nicht wissen. Soll ich gleich wegschalten, ne? Moment mal. Ja, also es ist quasi auch so ein... Boah, wer ist das mit dem Kabel, ey? Alter, wer hat die Atari gestartet? Ja, also es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, wir brauchen sofort Gesetze, die es jedem Flüchtling in Deutschland ermöglichen, sich frei zu bewegen. Sie sollen mit einem Kontingent an Fahrkarten, Taxigutscheinen, SIM-Karten und Internetguthaben ausgestattet werden. Ja, hey, sorry, Alter, Glock und 30 Schuss Munition. Wisst ihr Bescheid? Das ist, ich habe von wegen Horrorgeschichten aus Flüchtlingsheim, also Horrorgeschichte ist das jetzt nicht, aber ich kenne halt... Eine Person, die auch als Sicherheitsperson in einem Flüchtlingsheim arbeitet und die sagt, das ist so, dass die wirklich schon die SIM-Karten an die verteilen, da ist Guthaben drauf und alles. Also ist das, will die das jetzt vereinheitlichen oder worum geht's der? Aber dann auch bitte mit Geräten, die dermaßen voll mit Wanzen sind. Ja. Das wäre doch eigentlich mal eine Maßnahme. Ja, aber ein Taxigutschein verwanzen bringt ja nichts. Und der kostet weit mehr als die SIM-Karte. Ja, es geht halt darauf runter, dass doch die Deutschen so rassistisch sind und man muss halt den Leuten entgegenkommen und bla bla. Ja, Moment mal, die Deutschen sind so rassistisch, dass die Hartz-IV-Empfängern auch nicht so einen Scheiß finanzieren. Ja, eben, die dürfen auch nicht einfach die Stadt verlassen. Notstandsgesetzen gegenüber dem enthemmten und entfesselten Mob brauchen wir. Aber wie ich Umgebung, Notstandsgesetze. Asyleinrichtungen und Asyl. Was für ein Mob? Waren verbieten. Kundgebungen vor Asylbewerbern verbieten. Da stellen die dann also einen hin und dann muss die Demo abgesagt werden, oder was? Telefone von Pegida-Demonstranten und anderen rechtsradikalen Vereinigungen müssen abgehört werden. Von Pegida-Demonstranten? Ja. Wie kann denn ein Demonstrant eine illegale, eine rechtsradikale Vereinigung sein? Ich weiß, in welchem Land hat die sich sozialisiert? Kommt die direkt aus der Türkei oder was? Nee, wir müssen Listen führen. Ja. Notstandsgesetze. Vor jeder Asylunterkunft. Damit hat jeder angefangen. Jeder. Ob er Erdogan heißt oder Hitolf Adler. 2005 war in der Türkei Mein Kampf ein Bestseller. Der ist im Mittleren Osten das ganze letzte Jahrhundert ein Bestseller. Also gut, seit er raus ist. Ja, so bekämpft man übrigens die AfD, wollte ich nur mal sagen. Ne? Totalverbote. Lesen durch Schreiben. Was ist denn das? Ja, da hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, diese komische Sprache halt, wenn man so schreibt, wie man spricht. Ach so. Ja, das ist aber auch, wie nennt man das noch, phonetische Schreibweise? Anlaut-Tabelle. Das sieht schon eher aus wie Ebonics. Da fehlen ja. Buchstaben und Laute. Ich fahre mit Vater im Auto. Ja, große Brüste fucken, ja. In die Ferien. Ja, aber es heißt ja auch schon öfter, dass Schriftsprache gar nicht mehr so wichtig sei für Schüler etc. pp. Ja, überhaupt nicht. Ach, was ist das für eine... Lesen, Schreiben, Lernen ist absolut überbewertet in der modernen Gesellschaft. Fun Fact, zum Beispiel so durch die ganze Immigration von Juden haben schon einheimische Juden, die schon emigriert sind, schon länger da sind, die Sprache kennen, gegenüber neu angekommenen Juden, die zum Beispiel Englisch halt in Amerika noch nicht konnten, ja, nicht gut konnten. Und die haben halt einfach ein Kreuz gesetzt für die Sprache, die sie kennen und so. Und die wurden halt einfach als Keikel bezeichnet, weil also daraus hin hat sich dann Kaik entwickelt. Ja. Das beschreibt einfach einen Juden, Kreuz. Der nicht. Aber Keikel ist auch ein Kreis. Ja, ist egal. Nein. Dredel. Ja. Ah ja, genau, der Grund war ja eben das. Ihnen wurde gesagt, sie sollen ein Kreuz stellen. Dankeschön. Ihnen wurde gesagt, sie sollen ein Kreuz machen. Sie haben einen Kreis gemacht. Deswegen wurden sie als Keikels bezeichnet. Ja. Siehste, also. Interessant. Ja. Das hier hat mir der René von Nerdcore geschickt. Ist ein ziemlicher Schuss vor den Bug für alle Leute, die behaupten, wir seien soziale Konstrukte. Also darf man gar nicht unterbewerten eigentlich, was das für ein Schuss für den Bug ist. Und zwar hat man sehr kleinen Menschen hat man Bilder gezeigt und dann den Stresslevel gemessen. Und in Fällen von Spinnen und Schlangen im Vergleich mit jeweils Bildern von Blumen oder Fischen ist ein deutlich höherer Stresslevel messbar gewesen. Das heißt, dass irgendwo tief in unserem Stammhirn solche Informationen überdauert haben. Und das ist ja eigentlich auch ziemlich logisch, weil Spinnen und Schlangen fast in jeder Gegend vorkommen. Und weil das halt hinterhältige Viecher sind, die sich verstecken, die giftig sind und die extrem gefährlich für meine Nachkommen sind. Ne? Also, dass gerade diese Bilder sich so tief vergraben haben, es macht absolut Sinn. Willst du damit etwa sagen, dass halt die Natur dafür gesorgt hat, dass Grundinstinkte durch die Evolution in uns verankert sind und eventuell solche Sachen wie zum Beispiel das Bedürfnis, einer Gruppe anzugehören, gar nicht richtig Nazi ist? Könnte vielleicht sein, ja. Könnte sein, dass das daher kommt, dass wir schon immer auf der Hut sein mussten, wenn Leute aufgetaucht sind, die wir nicht kannten. Ja, weil also im Grunde sind ja Vorurteile gegen Rassisten, es ist ja eine Diskriminierung aufgrund von Genetik, weil in diesen Menschen Tribalismus einfach nur stärker verankert ist. Also. Ist Rassist nicht ein Begriff, den die Kommunisten damals geprägt haben, Trotzki oder so? Das auch. Das ist ja was Interessantes. Ich weiß nicht mehr, von wem er das zitiert hat, aber Peterson, also Jordan Peterson, der Psychologe, zitierte das öfters, dass es ein paar Studien gab, die Ekelgefühl mit konservativen politischen Einstellungen, also ein Hang zu Ekelgefühl, wo, dass jemand leichter geekelt ist als jemand anders. Und das korreliert wohl mit konservativeren politischen Einstellungen. Ja, deutet ja auch wieder in die Richtung von den Spinnen. Und das War nicht Ekel stärker an der rechtskonservativ, so noch weiter rechts außen? Ja, also und je massiver es wird, desto mehr korreliert es, soweit ich das richtig verstanden habe, mit dem wir gegen die anderen denken. Weil die anderen sind ja dreckig. Ja. Also ich meine, in dem Zusammenhang könnte man ja nochmal schön dieses Bild mit den natürlichen Warnfarben und den Feministinnen posten. Nee, aber das finde ich halt einen interessanten Punkt, der Sargon hatte jetzt wieder mit einem SJW eine Debatte gemacht, so Hangout-mäßig. Und was da mehrmals genannt wurde von ihm, war halt, dass er glaubt, die Leute denken sich praktisch ihre Meinung, also die Meinung sucht man sich nicht wirklich aus. Und das dreht nochmal den ganzen Progressive-Stack vollkommen, wirft alles durcheinander, wenn das jetzt wissenschaftlich kommen sollte, dass man festliegt. Dass man, ja, warum? Also die Wissenschaft so, dass Meinung auch zum Teil durch Biologie beeinflusst wird, das ist ja auch nichts Neues. Also, da gibt es doch schon viele Bücher drin. Ja, aber das würden die ja vollkommen abstreiten. Ja, schon. Aha. Und weil das dann ja dann wird das ja, dann einer ist halt schwul geboren und einer ist halt ein Neonazi. Also nicht komplett, aber ein Stück weit ist es ja so auch. Also ein Stück weit. Halt mit einem Hang in die Richtung. Ja, also was war es? 45% von deiner politischen Affinität ist bestimmt durch deine Genetik. Also der Rest kann durch wie du halt aufgewachsen bist, Umgebung, Informationen, ob du dich weiterbildest, etc. bestimmt werden, aber 45% war sozusagen Genetik. Also. Apropos Genetik, Baby Show Racial Bias Study Finds, das ist schon ein älterer Artikel, erst von 2014, aber ich dachte mir einfach nur, weil einfach mal einen Klassiker wiederbringen. So. Ja. Gehen wir doch mal durch die Kommentare. Nein, es ist halt so, dass du halt ja einen In-Group-Bias hast. Weißt du, ja, da haben sie eine Studie dazu. Und die wollen ja jetzt dann auch, dass du halt ein Anti-Racist-Training dann für Babys hast, weil ja gerade so Studien rausgekommen sind. Ja. Was ein Spaß. Da ist ja auch wieder dieses evolutionspsychologische Ding im Endeffekt. Was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass du dir eher halt eine Gruppe suchst, die wie du ist, weil du dann das Gefühl hast, dass du geschützter bist. Okay. Mal kleine Frage. War das einfach nur mit irgendwie einjährigen Babys oder so? Was? Bei der Studie? Weil die Frage ist jetzt, wie wäre das bei Kindern, die ihre Eltern nie gesehen haben? Und jetzt zum Beispiel ein weißes Baby, das halt von schwarzen Zieheltern großgezogen wurde, direkt nach der Geburt. Hätte das auch ein Racial Bias? Beziehungsweise hätte es ihn ganz am Anfang, wann würde er abebben, falls er abebben würde und so weiter. In der Studie waren es 15 Monate alte Babys. Also. Okay. Ja, das. Ja, aber gut, alle Geschichten, die wir zu sowas kennen, deuten ja darauf hin, dass du dich schon sehr an den Eltern orientierst. Ja, ja, schon. Also. Definitiv sehr stark. Hier haben wir jetzt New Real Peer Review, an Account, wenn ihr Twitter habt, den ihr folgen müsst, Ausrufezeichen, weil er einfach Gutes da tut. Ja, die ganzen Snake Oil Verkäufer halt aufdecken. Und wir haben jetzt hier akademische Literatur darüber, wie Skype, also der Messenger, Powerstrukturen verändern kann. Und es ist halt so, dass du, wenn du einen Kurs belegst, dass du den Kram kaufen musst. Und als eine Professorin, die den Kram geschrieben hat und wo du dir einfach nur denkst, so, wenn das Wissenschaft ist, dann kann ja auch jeder Wissenschaft. So, ich keine Ahnung, Skype, Alter. Skype bricht Powerstrukturen auf. So, ich, what the fuck? Einfach nur so. Warum? Und dann musst du das auch noch kaufen und die Universitäten müssen es in ihre Bibliotheken reinhauen und dann hast du da einfach nur ein Schema, mit dem du Geld raus aus der Wissenschaft ziehen kannst und Geld dem Kreislauf entnimmst, der eigentlich für tatsächliche Wissenschaft da ist und du einfach nur parasitär Kacke veröffentlichst, die einfach, was hat das mit Wissenschaft zu tun? Jemand benutzt Skype und macht sich dann Gedanken darüber, was macht das mit ihr? Ich schon. Also so. Du red nur über dich, ja. Ich benutze Skype und dann denke ich immer an die gefallenen Kameraden im Krieg, okay? So, ich denke immer an die Unterdrückten, an die Misshandelten, an die vergewaltigten Frauen und Kinder und Männer auf dieser Welt und wie fürchterlich es ist, dass Skype da nicht genug tut. Eine der Methodologie, die die Frau angewendet hat, die dieses Papier geschrieben hat, war, mit den Leuten, die teilgenommen haben an der Studie, zu kochen und zu essen. Okay, und dann haben die miteinander gekocht und gegessen und das ist dann die Schanibal. Und dann tun sie sich nebenher noch über Skype unterhalten. Kennst du Skype? Ja, benutze ich manchmal. Interessant. Und am Ende gibt es auch eine kleine Orgie. Und nee, ja, aber wortwörtlich. Nee, which aber der, involves using the body as an instrument of research. Wortwörtlich. Warum steht in der Mythologie drin. Warum liegt hier bei Skype? Weißt du, so... Nee, aber der Real Peer Review Account, das ist von der Methode her eigentlich super wichtig, weil bei dem Universitätskram, es gibt ja nicht wirklich Transparenz, solange das keiner zu sehen bekommt, was die da hinter der Paywall praktisch von diesen Büchern und von den Listen, welche Bücher in welchen Kursen halt benutzt werden, was da überhaupt drinsteht und was da überhaupt für Fakten in Anführungszeichen teilweise verbreitet werden. Und so jemand, der das halt sich dann anguckt und veröffentlicht auszugsweise und halt dann auch die im Ganzen mit der Methodik, ist halt die einzige Möglichkeit, wie praktisch die im Prinzip die Bürger, die das finanzieren, da Einblick kriegen können. Mhm. Und wie realitätsfern das ist, das merkt man ja schon, dass das über Skype ist. Und Skype ist seit 10 Jahren scheiße, genau. Seit Microsoft das übernommen hat. Ja, also. Und sorry, miteinander zu kochen und dann zu essen und dann ein bisschen über Skype reden, ist deine Methodologie. Nein, es ist keine Methodologie, sorry. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, wenn du da reinschreibst, wir haben miteinander gekocht und dann die Farbe von Skype angeguckt und uns überlegt, wie das Blau uns, wie sich das anfühlt. Weißt du? So, meine Fresse, Alter. Ja, und es ist wieder Zeit, die Kinder zu verkleiden und natürlich, ja, auch als Katze. Und es ist natürlich dann auch wieder Zeit, den Leuten zu sagen, als was sie ihre Kinder nicht verkleiden dürfen. Dieses Jahr gab es irgendwie, oder gab es schon letztes Jahr, diesen Film mit einer polynesischen Hauptfigur von Disney, Moana. Und als die darf man sein Kind natürlich nicht verkleiden, wenn man weiß es. Ja? Falls ihr das noch nicht wusstet, das ist so ein kleiner Service von den Affen, dass wir euch das sagen, als was ihr eure Kinder verkleiden dürft. Als Affen natürlich. Hm. Als Juden. Haben wir auch den Schwesterartikel dazu? Ich glaube schon. Ich sehe ihn, glaube ich, dahinter. Ich weiß es nicht. Ich hatte ihn auf jeden Fall, genau. Das ist dann der andere Artikel, der dir dann erklärt, dass deine Tochter auch bitte nicht als Elsa aus Frozen verkleiden sollst, weil das White Beauty fördert, also weiße Schönheitsvorstellungen. Also am besten geht dein Kind an Halloween nicht raus, nehme ich an, oder es geht vielleicht in so einem Imkergewand raus. Solange es weiß ist. Ja? Oder als übergewichtige, dunkelhäutige Transgender-Lesbe. Nee, das ist ja, wenn das weiß ist, wie soll es denn dann dunkel, willst du das? Weißt du was, es ist eigentlich total einfach. Oh, dann ist es Blackface. Ah. Leute, es ist eigentlich total einfach. Es ist so einfach, Leute, oh mein Gott, warum kam da nicht jemand drauf? Verkleide dein Kind, egal wie es das Kind halt möchte, so, gib ihm das Kostüm, was es sich entscheidet zu haben. Und dann gib ihm einfach nur eine Krücke, mit der er laufen soll. Dann ist er halt disabled, aber kann dann halt sagen, so, ja, ich bin halt jetzt einfach Prinzessin Elsa, aber bin halt disabled, verkleidet, passt. Ah, du willst die Oppression Points mit Privilege Points ausgleichen. Ja, Genau, ja, das hat mich halt an die Szene aus South Park erinnert, wo Pizza Principal da so rumsteht und sagt, hier, ich breche eben die Beine hier, wer das so geschrieben hat, hier, wer hat das Essen bei uns in der Cafeteria als behindert bezeichnet? Und dann ist es so Jimmy und dann, so und dann Stan fragt so, wollen Sie, PC Principal, wollen Sie immer noch die Beine brechen? So. Ich finde das eine schöne Idee, dann hast du die ganzen Kinder, so eins ist als Batman verkleidet, ein Mädel als Wonder Woman, einer als Superman und alle mit Krücken. Ja, Krücken oder Rollstühle oder so die mechanische Lunge. Immer so rumgeschoben, so ein Kind in so einer mechanischen Beatmungsding. Superman im Super-Rollstuhl. Ja, ich wollte es gerade sagen, also Superman hat so viele Privilege Points, der muss ja eine ganze Wagenladung Krücken hinter sich herziehen. Ja, aber ihr habt übrigens alle Unrecht, weil ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, was das einzig Progressive ist. Das Kind verkleidet sich einfach gar nicht und klingelt dann und sagt dann, ich identifiziere mich als gut verkleidetes, was auch immer, Gespenst oder so. Ja, und dann sage ich, ich identifiziere mich als jemand, der dir die Süßigkeiten schon gegeben hat. Ja. Ha! Die Alternative wäre, man hört einfach nicht auf diese komischen Rassisten-Wichser, die da schreiben. Ja. Nein, das ist keine Alternative. Dann sagen sie Süßes oder Hashtag. Me too. Süßes oder Aufschrei? Böse. Ah. Ja. Via Taxides erklärt uns jetzt, wenn der Zuzug aus stockkonservativen und zum großen Teil patriarchalischen Kulturen sich in dieser Stärke fortsetzt, werden sich die nicht-binären Personen und ihre Freunde in Politik, Universitäten und Medien wundern, was das für sie bedeutet. Das klingt für mich nach Hate Speech. Ja. Wir sollten aufhören zu lesen. Nein, das ist halt, da schreibt jetzt endlich mal jemand darüber, dass halt eben mit dem Zuzug von islamgläubigen Menschen halt eben auch Menschen herkommen, die halt nicht so ein tolles Bild von den ganzen, weiß ich nicht, transbinären Menschen haben, von Homosexuellen, von Leuten, die eben anders sind als sie. Ja. Das heißt, du meinst, dass ganzen, kulturfremde Menschen unsere Kultur bereichern, an ihrem Heimatland Homosexualität unter Todesstrafe stehen, dass, wenn sie die Grenze übertreten, sie nicht sofort progressiv werden? Das ist aber eine ganz merkwürdige völkische Logik, die du da hast. Ja, ich weiß. Also dann siehst du beim Kulturkampf, Alter, wenn die beiden Ideologien aufeinandertreffen, das kann ich aber prophezeien, ey. Ach, ja. Ja, feministische Porno Awards hatten wir ja letzte Woche schon. Das ist dieses Kack-Meme. Es war nur ein Meme, aber irgendwie, verdammt nochmal, entweder hat das jemand ernst genommen, ja, oder guck dir alleine dieses Bild. Ja. Meme-Magic, Motherfucker. Ja. Meme-Magic, Motherfucker. We memed it real. Seid verantwortungsvoller mit Meme-Magie. Mal ohne Witz, ja, ihr könnt natürlich schreiben, was ihr denkt und shit posten, wie ihr wollt, aber seid verantwortungsvoller mit Meme-Magic, ja, sonst kommt sowas dabei raus. Ja. Ja, also das ist einer der Preisträger von diesem For Yes Awards, und die Handlung von diesem Ding ist wohl tatsächlich, dass dieser Herr da seine Freundin mit einem Schwarzen schlafen lässt und da selber wohl auch mitmacht. Also das ist wohl so ein... Ist das wenigstens auch ein Refugee? Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber Person of Color auf jeden Fall, wie man sieht, ne? Ja, also schon krass. Ich hatte sowas Ähnliches mal in der Sneak gesehen. Der hieß 3, glaube ich. Aber da war das dann wirklich Allway mit einer Frau und zwei Männern und die zwei Männer miteinander noch schwul und so weiter. Und das war alles sehr unterhaltsam. Ja. Aber das ist ja Objektifizierung von Frauen. Nee, das hat eine Feministin gemacht und deswegen ist das ja... Kann keine Objektifizierung sein, weil es eine Feministin gemacht hat, ne? Genau, so ist das. Ja, klar. Ja klar, aber wenn ich dann sage, dass es Frauen gibt, denen sowas gefällt, dann bin ich der Sexist, ne? Das ist gut für alle, OPEX. Hast du jetzt schon eine Erektion oder bist du ein mieser, dreckiger Sexist, ein Frauenhasser? Ja, bin ich. Weiß nicht. Ich habe eigentlich schon so viel Scheiße gesehen, so, dass mich das gar nicht antört, okay? Chris, hast du die Promi-News über Ellen DeGeneres reingenommen? Ja, die habe ich auch reingenommen, ja. Weil die würde ja jetzt eigentlich ziemlich gut passen zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Mann. Ob halt eine feministische Regisseurin. Opex, ich habe mich jetzt so am Riemen gerissen. Bei der Marihuana-Diskussion habe ich es nicht gesagt und jetzt habe ich es auch nicht gesagt, ja. Aber verdammt nochmal, degeneriert. Einfach nur degeneriert. Ich habe auch einen Artikel gelesen, dass der Weinstein, dass der rassistisch ist, weil er zu wenig schwarze Frauen belästigt. Nee, er hat gar keine belästigt. Doch, der ist einig haben. Ja, der kann, den rechnen wir gegen den Strauß Kahn und Boris Becker auf. Das geht schon. Also die Frage, ja, aber ich fand es so lustig, halt die Frage, kann eine Feministin denn sexistisch sein? Und siehe da, anscheinend, wenn die bekennende Feministin und Lesbe groß genug ist irgendwie, dann kann die auch den Zorn auf sich ziehen, wenn sie so ein unschuldiges Bild hier, ich meine, klar, wenn das jetzt ein Mann wäre, wäre die Empörung sowieso groß gewesen, aber ich meine, es ist ein lustiges, offensichtlich irgendwie in der Partylaune entstandenes Bild und die Social Justice Warriors kriegen es wirklich hin, dieser Frau jetzt noch Dreck irgendwie hinterher zu werfen. Ich finde es unglaublich. Ja, und ich würde auch mal tippen, dass die, dass auf der linken Seite, dass ihre Lebensgefährtin ist wahrscheinlich. Ja. Weil alle lachen und so, weiße entspannte Atmosphäre. Ich meine, gut, Ellen DeGeneres ist ja eh flach wie ein Brett und so, könnte auch einfach der Neid sein, ja. Ja, oder die ist gerade am Headbangen und die guckt da eigentlich gar nicht hin. Ja. Die schüttelt gerade den Kopf, sieht man nur nicht da auf dem Bild, ne? Ja, ist halt ja. Die freut sich über ein paar wahrscheinlich operierte Brüste, die sie da sieht und die ihr gefallen, würde ich das Bild jetzt interpretieren, aber ja. Aber für mich ist das ein unschuldiges Bild und was die da jetzt schon wieder draus machen, ich meine, aber war es nicht gerade auch so irgendwie so ein bisschen das Ding, dass wir Homosexualität auch so weit normalisieren, dass wir auch über sie lachen können und dass wir diesen Witz verstehen, den Ellen DeGeneres hier macht irgendwie. Ich verstehe manchmal die Social Justice Warrior überhaupt nicht. Manchmal? Ja, aber manchmal kann ich mir zumindest noch zurecht reimen, wie man sowas denken kann. Aber hier, Porno aber gut. Wie feministische Sexfilme, die Porno. Das höre ich aber jetzt auch schon seit es eigentlich Porno gibt, höre ich schon. Das nächste Woche ist dann das Porno-Business voll in feministischer Hand. Und das ist total wichtig, dass wir das haben und so. Und ich wette immer noch, dass die nur einen mikroskopischen Bruchteil von der Kohle machen, die echte Porno ist. Ja, das ist hier nämlich auch von der Neuen Züricher Zeitung ein sehr kritischer Beitrag, wie man auch schon an dieser Unterschrift halt eben liest. Steht Pornografie nicht grundsätzlich abzulehnen, dass wenn sie nur der richtigen Sache dient und das ist halt genau eigentlich das, worauf es halt hinausläuft, ne? Also und ich meine, das ist das, was die, weißt du, das ist wieder diese politische Linse, die da angesetzt wird, um Porno zu betrachten, was eigentlich voll der Bullshit ist, weil im Porno geht's um Fetischisierung, es geht um das, was halt eben, ja, was jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne, jeder steht auf was anderes und so weiter, und wenn du halt eben nicht auf Dosenklappern stehst, ja, dann ist es halt nicht dein Ding, aber das heißt ja nicht, dass du dann, weiß ich nicht, ein Frauenhasser bist oder irgendwas, ja. Die Frauen natürlich schon, aber naja. Aber beim Feminismus ist es doch eh so, dass du sagst, dass Boost-Babes sexistisch sind, während du dann auf den Slutwalk gehst und sagst, das sind nicht unsere Boost-Babes für unsere Ideologie, sondern stolze Frauen, die zeigen, dass sie sind. Weißt du, Logik, weißt du, wenn wir machen, ist das gut, wenn die anderen das machen, ist das böse. Gründe. Weißt du, das ist natürlich genau das, was ich möchte, wenn ich mir so richtig luxuriös einen von der Palme wedel, dass ich dabei noch irgendwie eine politische Botschaft, ja, dass ich dabei noch Aktivist sein kann, ja, das ist genau das, was ich will, ey, Spastis, ohne Witz. Nee, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich mir einen runterhole, möchte ich danach meine Mutter anrufen und ihr sagen, dass ich ihre Arbeit als starke, unabhängige Frau wirklich zu schätzen weiß. Ich will auch deine Mutter anrufen. Freund rotiert gerade im Grab, ey. Der wird in der Hölle als Ventilator eingesetzt. Ganz ehrlich. Ideologisches Porno. Das ist so geil. Ja. Oder die machen damit die männlichen Feministen. Es gab mal. Pass auf. Sich an. Nein, das ist zum Ende. Jetzt will ich aber mal hier. Komm mal. Das ist, damit die männlichen Feministen sich ganz in Ruhe, ohne dass die sich irgendwie schlecht fühlen müssen, einen von der Palme wedeln können, damit die nicht mehr die anderen Feministen sexuell belästigen. Das Ding ist irgendwie, früher, als ich noch eine undifferenzierte Dreckszecke war, ja, da fand ich die APPD total super. Und die hatten so ein Programm, ja, wo es dann gegen so, ja, Panketten, ja, beeinflusst eure Freunde doch mit politischen Botschaften. So, wenn ihr den irgendwie, weiß ich, wenn ihr mit denen bumst und so, dann müsst ihr denen so irgendwie Marx ins Rohr flüstern und sowas alles, dass sie quasi darauf konditioniert werden, ja. An das erinnert mich das gerade. Mich erinnert das voll dran, dass Leute ja auch mal gefordert haben, Computerspiele müssten solche Werte transportieren. Yeah. Wenn ich mir vorstelle, bei Doom sagt dann jedes Monster, nee, du unterdrückst mich. Ich meine, gut, aber das haben die doch auch versucht, ja, bei Gamergate. Was haben sie denn mit der Carrera gemacht? Ja, haben sie doch gesagt, hier, die Patriarchat mit ihrem Körper, bababa und so, weißt du? Eine zutiefst frauenfeindliche Industrie. Das kam ja jetzt wieder hoch mit dem Typen von dieser Able Gamers, nicht Stiftung, sondern Charity, Caritas-Schiss, wo Mercedes Carrera für gesammelt hatte während Gamergate, und da haben die das abgelehnt. Ohne Witz, großartig. Ja, für die Nicht-Eingeweihten, Mercedes Carrera ist ein amerikanisches Pornosternchen, das weiß doch jeder. Während Gamergate auf der Seite der Spieler gestanden hat, und die Frau ist eine studierte Naturwissenschaftlerin und ziemlich eloquent, wenn sie spricht, und deswegen hat sie einen großen Anhängerkreis, nicht wegen der Filme, die sie macht. Das ist schon alles Sahnehäubchen. Aber auch. Ja. Aber die Filme sind scheiße von der. Auf jeden Fall nochmal zurück jetzt zu diesem Kram hier. Also erstmal finde ich das lustig, dass das mal wieder so eine Diskussion ist, halt so eine feministische Diskussion. Also eine, die keine ist. Eine, wo man irgendwie sagt, so ja, hier, das sind unsere Thesen, so einmal schlucken bitte. Männer und sind scheiße, ja. Okay, ja, kann ich ja, mich mit anfangen. Wir haben die Diskussion angeschlossen. Schönen Namen noch. Genau, ja. Also hier ging es halt um das Ding, wo wir letzte Woche drüber geredet haben, halt über den Bildungsauftrag, diese Veranstaltung. Pornografie mit Bildungsauftrag und Hering mit Erdbeermarmelade. Großartig. Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Ja, wirklich. Ich hätte gerne ein Schmuddelfilmchen mit Raik Anders und Hengame. Ja. Ganz ehrlich, wenn wir unsere Roboterrechte-NGO gegründet haben, als nächstes wird die Stiftung für Pornografie mit Bildungsauftrag gegründet. Oh ja. Das ist echt cool, das sollten wir echt versuchen. Stiftung für Pornografie mit Bildungsauftrag. Doch, viel besser als irgendwie scheiß Institut. Für eine Frauenquote in schwulen Pornos. Ja, wenn ihr mal wissen wollt, also wie das Niveau oder so war, da gibt es hier halt. Während das Podium an einen freundlichen Stuhlkreis erinnert, bleibt bei der abendlichen Awardshow kein Auge trocken. Geil. Die erste Auster des Abends erhält Sky Deep, bevor die Afroamerikanerin. Lass ihn lesen. Bevor die Afroamerikanerin ihren Preis entgegennimmt, sieht das Publikum Auszüge aus ihrem Werk. In einer Szene spielt sie eine Nachfahrin von Sklaven, die das ihren Vorfahren angetan Unrecht als lesbische Vampirin gerade rückt. Die Moderatorin Merit ist da ganz aus dem Häuschen. Was ich schon immer habe wissen wollen, fragt sie. Schnaufen, trinken Vampire auch Menstruationsblut? So deep. So deep. Holst du die gerade runter? Ja, Mütze glatzen, Mütze glatzen, Mütze. Ja. Ich werde gleich das Ergebnis auf Twitter posten zum Virtue Signalen. Also, warte mal. Der bisexuelle Darsteller Bishop Black wird für einen Film ausgezeichnet, in dem er unter anderem Kekse auf dem nackten Körper einer dickeren, älteren Frau zerstampft. Was? Ja. Was? Ja, natürlich, weißt du? Crushed the oppressive, sugary food. Ja, oh, das ist geil. Und das danach sagt halt eben auch alles. Nach einer Weile hat man als Novize im Reich des feministischen Pornos den Eindruck, dass viele der Filmemacherinnen ihre Werke eher für sich selbst und weniger für ein Publikum produzieren, geschweige denn für ein großes und zahlendes, ja. Eben, das ist so wie Gay Niggas in Outer Space. So ein kleines Kunstprojekt, das vielleicht auch als Meme taugt, ja. Aber im Endeffekt, das stimmt schon, die machen die Filme für sich selbst und so. Und guck mal hier, weißt du, sogar im Porno, ja. Da ist unsere politische Botschaft. Wie die Comics. Ja. Bei Marvel. Aber ehrlich gesagt ist da doch eigentlich gar nichts gegen zu sagen. Dann gibt es halt diese total kleine, total bekloppte Nische in der Pornografie. Aber was mich interessiert ist, holen die sich wirklich einen runter oder sind die nur für die Story da? Ha. Die Kekse. Sag mal, du bist einer, du guckst ja auch, weiß ich nicht, Brothers an und denkst, am Ende heiraten die, ne? Ja. Weil die Familie die Keimzelle unserer Gesellschaft ist. Das ist eine Frage, die immer berechtigt ist. Das ist nicht die Keimzelle von Nationalismus und Ausgrenzung. Ja, die Keimzelle, die Keimzelle des Protofaschismus ist die Familie. Ja. Ja, auf jeden Fall sind ja 95% der Mainstream-Filme sind halt diskriminierend, ne? Also ist halt so. Ja, dann verstehe ich nicht. Toll. Also da sind doch Männer und Frauen in allen Positionen vertreten. Aber die toxisch-männliche Unkultur. Die quicklebendige toxisch-männliche Unkultur, die ist schuld. Ja. Ja, weil Frauen, die Spaß und Sex haben, existieren nicht. Ich kann euch, also jetzt den Zuschauern, kann ich allen eine Podcast, ich glaube, die ist jetzt schon 2 Jahre alt, von den Honey Badgers empfehlen. Ich glaube, die hieß irgendwie Porn, The Awakening. Und da setzen die sich mit so einem Bullshit auseinander. Das war großartig. Habe ich noch gut in Erinnerung. Ja, ich glaube, der Rest ist nicht so wichtig. Oder nur dieses Schlussding hier. Warte. Die queer-feministische Pornoszene, die mit dem Anspruch antritt, die Mehrheitsgesellschaft auf den richtigen Weg bringen zu wollen. Mit Pornos. Mhm. Bleibt selbst bei den Gesellschaften. Punkt unter sich. Okay. Und nur der gesellschaftliche Haltung. Das liegt weniger an dem Begleitjargon, als an dem Irrglauben, dass Männer sich beim Masturbieren für eine bessere Welt einsetzen wollen. Das tun sie doch bei Pornos. Wie viele verdammte Wälder sind schon gepflanzt worden von Pornhub? Natürlich, die sitzen alle, Weiße sitzen auf ihrem Stuhl und holen sich einen und sagen, das mache ich nicht für mich, das mache ich für eine bessere Welt. Ja, aber komm, es ist doch der Gipfel dieser Ego-Masturbation. Du kaufst überall Fairtrade und hast dein scheiß Konsumding, wo du dir denkst, ja, die spenden noch was für die hart arbeitenden Eingeborenen aus was weiß ich wo und kommst jedes Mal moralisch überlegen vor. Das ist nur die Endform von dieser Denke, dass du jedes Mal eine wichtige Konsumentscheidung kriegst, wenn du dein scheiß Latte mit Fairtrade-Logo kaufst. Okay, ich wollte mich nochmal bedanken. Danke, Caps Lock, dass du meinen Artikel vorgezogen hast. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Viel Spaß noch, ne? Tschüss. Ja, ciao. Schlaf gut. Danke, ciao. Ja, dieses Ding hier, ein Männerproblem, das nur Männer lösen können, ist halt ja eine von vielen Sachen, die jetzt in den letzten Wochen aufgepoppt sind. In diesem Fall geht es jetzt, glaube ich, um den Chefredakteur der Welt am Sonntag, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat halt, er ist ein ganz schlimmer Sexist, er hat seine Frau kennengelernt bei der Arbeit. Stellt euch das mal vor, oh mein Gott. Ja. Und das reflektiert er jetzt, dass das ja total schlecht ist. Und aber komischerweise, ich weiß gar nicht, also irgendwie scheint er seinen Job noch zu haben und seine Frau auch. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte. Trotzdem gemocht zu haben, ne? Ja, also das ist echt merkwürdig. Naja, auf jeden Fall. Aber er hat ein Sternchen in seinem Virtue-Signal-Buch bekommen. Auf jeden Fall, ja, er guckt auch ganz traurig. Ja, guck mal, wie er guckt. Oh. Ja. Das muss einer von den Guten sein, wenn der so guckt. Weißt du, das sieht man direkt an dem treu doofen Blick von jemandem, der das echt wichtig und richtig und ernst nimmt. Ja, und dieses Jahr fand ich ganz besonders toll, dass er hier mit dieser Ghibli-Geschichte um die Ecke kommt. Und dann irgendwie den Schluss, den er daraus zieht, dann der Grad der inneren Verletzung, aber bestimmt das Opfer, niemals der Täter. Geiler Satz. Ich glaube, damit ist seelische und nicht körperliche innere Verletzung gemeint, oder? Das ist vollkommen egal. Es ist einfach nur, verrückt. Und gerade auch noch in Bezug direkt im nächsten Satz, nachdem man immer diese Chebdi-Geschichte, diese inszenierte Scheiße da schon wieder redet. Oder aufgebauschte Scheiße in dem Fall vielleicht. Ne? Das hatten wir ja letzte Woche, dass sie da ja wohl zu spät erschienen ist und ja. Ja, aber was sollst du dazu auch noch sagen? Den Grad der inneren Verletzung, aber bestimmt das Opfer, niemals der Täter. Nein, das bestimmt der Richter und wenn es nicht zum Richter kommt, dann war da wahrscheinlich auch nichts Schlimmes dran. Ganz einfach. Wenn es was Schlimmes war, zeigt die Person an, guckt, dass der Täter aus dem Verkehr gezogen wird und dann kannst du dich immer noch betütteln und auf deinen Bauchnabel gucken und dir denken, oh mein Gott, mir ist was Schlechtes in meinem Leben widerfahren. Aber du bist kein Opfer, wenn du nicht dazu bereit bist, auch zu versuchen, irgendwie den Täter dann dingfest zu machen. Weil wenn die Person dann das weiterhin macht, dann bist du ganz tolles Opfer, was sich hinstellen kann, sagen kann, ich habe da zugelassen, dass er weiterhin passiert aus Gründen. Hallo, hier bin ich. Meine Fresse, Alter. Solange Frauen das Gefühl haben, die ganze Welt sei für sie eine Besetzungscouch, auf der sie nach Aussehen, Frisur, Kleidung abgecheckt werden, sind wir den angeblich so rückständigen patriarchalischen Gesellschaften erschreckend nah. Ja, weil der Mensch halt nun mal ein Augentier ist. Ihr seid doch alle, ich meine, das werdet ihr auch nicht aus den Leuten rauskriegen. Auch nicht, wenn ihr 100 Jahre lang irgendwie alle Disney-Prinzessinnen euch dicker vorstellt und die dann irgendwie auf euren Tumblr-Box macht. Ja, vor allen Dingen hat, wie gesagt, in diesem Fall, der Typ hat seine Frau auf der Arbeit kennengelernt. Also jetzt soll er sich mal vorstellen, was gewesen wäre, wenn ihr das nicht gefallen hätte, dass er ihr irgendwie näher gekommen ist. Dann, ja. Ja, einfach nur den Fall mit Chapley dann aufzunehmen, zeigt einfach davon, Alter, ich rede dünnes. Hallo, ja. Hier bin ich. Ich hätte gern einen Sonderstern, weil wenn in 18 Monaten rauskommt, dass ich irgendwie jemand belästigt habe, dann habe ich zumindest hier mal Gewürzschuh gesignalt. Weil bei mir ist es mittlerweile so, dass jedes Mal, wenn ich so eine Grütze lese, ich mir denke, ah, mal gucken, was bei dem dann rumkommt, wenn es rauskommt, warum er so ein dünnes schreibt. Weil es ist jedes Mal dasselbe. Weil es mit den Gamergate-Leuten so, dass Dutzende davon irgendwelche Leichen im Keller hatten. Und ich frage mich bei ihm, ehrlich gesagt, nur, was seine Leiche ist. Und ich meine nicht, dass er seine Frau auf der Arbeit kennengelernt hat. Aber mal gucken. Weißt du, vielleicht ist es ja auch einfach nur gullible und Leichtgläubigkeit. Und ja, aber natürlich können sich da nur Männer drum kümmern, ne? dass die Frauen auch ja nichts irgendwie erleben, was ihnen nicht gefällt. Es gibt doch noch die gute alte Ohrfeige. Oh Mann, ey. Ja, aber also eigentlich, der sollte sich schämen dafür, dass er seine Frau auf der Arbeit kennengelernt hat. Der sollte sich auf der Stelle scheiden lassen und dann sollte bei Tinder auf Random klicken und bei Grindr. Und den erstbesten Homosexuellen heiraten, um Abbitte zu leisten. Dazu passt ja auch, es kursiert ja diese schöne Liste mit Shitty Men in Media im Netz, wo Namen und angebliche Missetaten drauf sind. Da ist ja unter anderem auch hier der Typ drauf, der dieses Buzzfeed-Ding über Milo geschrieben hat. Ne? Bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Also dieses Virtual Signaling scheint echt ein Indikator dafür zu sein, dass jemand Dreck am Stecken hat. Sam Biddle ist da auch drauf. Wisst ihr, wer das ist? Ja, hier, Nerds need to be beaten down into submission. Ich glaube, das war der tatsächlich, ja. Ja. Bring back bullying. Großartiger Kerl. Ja. Außer wenn das ein anderer Sam Biddle ist. Aber erst wenn er Frauen bullied, kriegt er dafür eine Quittung. Das ist auch interessant. Also Nerds kann man bullien, also irgendwelche Gruppen von Menschen, die man selber definiert, mit Bullying zu belegen, ist völlig in Ordnung. Aber wenn man das gegen Frauen macht, dann ist sofort Alarm. Ja, auf jeden Fall hier der Klaus Böllert vom Katholischen Rundfunkrat Hamburg findet die Bewegung #MeToo wichtig. Warum? Weil Männer scheiße sind. Finde ich gut, dass die katholische Kirche irgendwie, ich weiß nicht, alles aufgibt, was irgendwie noch theoretisch in einer innerkatholischen Logik Sinn machen würde. So, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, das ist im Prinzip ist dieses Männer sind schuld, ist ja im Prinzip eine Erbsünde. Und weil die katholische Kirche immer mehr Unterstützung verliert, versuchen die wenigstens die eine Hälfte auf ihre Seite zu ziehen. Schuld ist erblich, aber Intelligenz nicht. Merkt euch das. Ja, auf jeden Fall Männer, die dafür sorgen, dass Frauen Angst vor Männern haben. Ach so, Leute wie Klaus Böllert oder was, der hier irgendwie so eine Shitty hier schreibt oder wie. Der Männer, fällt mir die dafür sorgen, ein. Dass kleine Jungs Angst vor ihren Chorleitern haben. Ja. Ja, und aber der Mann ist überzeugt. Sehr lieb. Er glaubt komplett daran, jeder Mann kennt genau den Unterschied zwischen Kompliment und übler Anmache, zwischen Anschauen und Angaffen. Dann haben wir das falsch verstanden. Das haben den Unterschied haben nicht die Männer zu kennen, sondern die Frauen. Ja, vor allen Dingen, wer entscheidet das dann im Zweifelsfall? Na, die Frau, immer. Ja, eben. Im Moment und also im Moment und in der direkten, also im direkten Nachspiel und dann auch noch 10 Jahre später. Sagt die Organisation, die es bis heute nicht geschafft hat, Frauen gleichberechtigt neben Männer zu stellen in ihrem liturgischen Blödsinn. Ja. Ja. Interessant, echt, also gerade von den Katholiken kommen so Frauenrechtsbeiträge immer so und ich denke mir, hier, eure Jungs dürfen doch gar nichts mit Frauen zu tun haben und ihr habt doch gar keine Ahnung. Das erinnert mich an so ein Memory-Meme, was ich die Tage gesehen hatte, wo irgend so ein Sprecher vom Islamischen Staat meinte, wir sind die erste Gruppe, die für Frauenrechte wirklich vorspricht, weißt du, wo ich mir denke, ja. Bestimmt. Ja, ach, Memory ist großartig. Ja. Ist aber ja. Von einem Think Tank aus Washington. Aber das, ja. Das vergiftet das Miteinander. Und dann im nächsten Satz, ich kann es gut verstehen, dass Frauen sich unwohl fühlen, wenn sie in einen Zugabteil einsteigen, in dem nur Männer sitzen. Also, was für Zugabteile sollen das denn sein? Und vor allen Dingen, wer geht denn in den Zug und guckt sich erstmal um, welches Geschlecht die ganzen Leute da haben? Das ist voll wichtig. Sex ist vor allem scheiße, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Da muss man hingehen und fragen. Naja gut, wir sind keine Frauen. Mann oder Frau? Wir können das jetzt nicht endgültig, vielleicht die Frauen im Chat, dass die mal sagen, ob sie, wie sie das sehen, ob sie sofort erstmal abchecken, ob da nur Männer in dem Waggon sind. Aber haben sie einen Zipfel? Dass sie Angst bekommen, wenn ein Mann abends hinter ihnen hergeht. Aber warum? Die wissen doch alle genau, wo die Grenzen sind. Die wissen zwischen Anmache und Angaffen zu unterscheiden. Ja, nur die Frauen nicht. Ja, auf jeden Fall, weil wir ja hier in Deutschland leben, ein säkulärer Staat, ne? Also Kreuz, Herz oder Anker, so heißt die Kolumne der Kirche im NDR, eine Organisation, die es tatsächlich gibt. Jeden Mittwoch vergeben die Radiopastoren und Redakteure ein Kreuz für Glauben, ein Herz für die Liebe oder ein Anker für das, was hoffen lässt. Und das ist jetzt hier der Anker, der uns hoffen lässt. Männer sind scheiße. Ja, aber nicht. Danke, Lutsch. Liebe Kirche. Amen. Was verlieren wir heute mehr? Kreuz, Herz oder Anker? Ja, und dieser Beitrag hier von Edition F war wohl auch so ähnlich. Ich habe ihn nicht angeklickt, weil ich denen keinen Klick geben kann. Deswegen verlasse ich mich hier mal auf die Tamara. Die Tamara weiß Bescheid. Face Tamara weiß Bescheid. Musst du ungesehen direkt ins Archiv hauen. Genau, die Kunst, über ein Thema zu schreiben und dabei in 1072 Worten vorwiegend die eigene wunderbare Tugendhaftigkeit zu loben. Hashtag MeToo. Verunsichert, gut so, denn es geht ausnahmsweise nicht darum, wie wir Männer uns fühlen. Verunsichert, gut so, denn es geht nicht darum, wie wir uns fühlen. Also wir sind verunsichert, aber es geht nicht darum, wie wir... Sonst geht es immer darum, wie wir uns fühlen, aber ausnahmsweise mal nicht. Das ist doch im Satz ein Widerspruch. Also offensichtlich geht es ihnen darum, dass Männer sich verunsichert fühlen. Also das ist ein völliger Nonsens, der Satz. Oh Mann, schreibt doch bitte mal, aber gut, dazu kommen wir beim Herrn Danisch noch, zu dem Niveau von dem ganzen Zirkus in letzter Zeit. N-I-W-O. Niveau, so schreibt man das, habe ich in der Grundschule gelernt. Wann ist deine Vergewaltigung okay? Auch endlich mal eine Frage, die mich schon seit Jahren brennend interessiert. Großartig. Mike, zeig's uns. Soll ich das mal abfahren oder soll ich es gleich erklären? Weil ich habe mir das Video ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Ich habe nur dieses erste Standbild gesehen und wusste schon genau, worauf es hinausläuft. Also ich denke mal, er bezieht sich auf diese EU-Studie, wo die Leute ja irgendwie gefragt haben, könntest du dir vorstellen, jemand dies und jenes irgendwie, diese Statements, die sie da haben, so einschätzt, dass irgendwie das gerechtfertigt ist. Und also ist dann wieder so eine Studie wie diese an den amerikanischen Universitäten, die da zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 30% der Studenten eine Frau vergewaltigen würden, wenn sie damit davon kommen würden. Ja, oder mit dem herausgestellt hat, da haben nicht mal 100 Leute mitgemacht bei der Befragung und die Fragen waren scheiße gestellt und die ganze Methodik ist in sich zusammengebrochen. Und die Drecks-EU-Studie, die Schubsen auf dem Schulhof in einen Topf mit sexueller Belästigung schmeißt und dann sagt, oh, ganz viele Frauen sind schon sexuell belästigt worden. Also ich glaube, in dem Video, wenn man das abspielt, wird gleich nach diesem Bild, wann ist eine Vergewaltigung okay, gleich da so ein ganz großes Nie auf dem Bildschirm rauskommen, so niemals. So, und dann ist das Video vorbei. Das ist einfach 6 Minuten schwarzer Bildschirm. Oder 6 Minuten steht da nie. Nie, nie, nie. Ecki, Ecki, Patang. Weißt du, das Problem ist halt auch, wenn du die Definition immer weiter aufweichst, dann, dann bedeutet es halt auch nichts mehr. So. In Deutschland halten 27% Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung in 9 verschiedenen Situationen für gerechtfertigt. Es ist Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung. Ah ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Opfer ist betrunken. Ja, das war halt dieses Ding, ne, wo sie die Leute gefragt haben, könnten sie sich vorstellen, dass jemand das so sieht? Also ein Dritter quasi. Das Opfer hat nicht deutlich Nein gesagt oder sich nicht deutlich dagegen gewehrt. Ist es ein Opfer, wenn es nicht deutlich Nein sagt? Also, wenn du Sex hast und die andere Person nicht Nein sagt, aber komplett mitspielt, ist es eine Vergewaltigung. Aus Gründen. Solange die nicht ausdrücklich zu allem Ja gesagt hat, zu jeder einzelnen Praktik, Dauer, Stellung, allem. Aber Nein heißt Nein, sagt doch genau das aus, oder? Ich meine, nach der Definition werde ich in meiner Ehe regelmäßig vergewaltigt und vergewaltige ich in meiner Ehe regelmäßig. Weißt du? So, wie schwammig kann das denn noch sein? Also, weißt du? Du kannst auch nonverbal kommunizieren und dann ist es bereits, weißt du, meine Fresse, Alter. Weißt du, Ja, Sozialverhalten ist bei Feministen meistens nicht sonderlich ausgeprägt. Reich anders, Alter. Ja, dieses hier ist ein Interview vom Deutschlandfunk mit der Frau Lauthäuser-Schnarrenberger, ehemaligen Justizministerin von der FDP. Und ja, also ich fand es nicht so gut. also sie sagt hier zwar, dass wir keine Gesetze ändern müssen wegen dem MeToo-Kram, aber sie redet halt viel von diesen dämlichen Talking Points schon wieder nach. Hatte ich nicht sowas markiert, genau hier. Ja, die hat sich auch drüber aufgeregt, dass der Anteil von Frauen im Bundestag nicht 50% ist. Das finde ich absolut gut und richtig, wenn man sich darauf hinwirkt. Das Ding mit diesen 50% im Bundestag, wenn man sich einfach nur anguckt, wie viele Frauen sich Bücher über Politik kaufen und Bücher über aktuelles Zeitgeschehen und dann denkt, dass man daraus 50% bekommt, dann ist man einfach nur gaga. Es sind in etwa so viele Frauen jeweils in den Parlamenten vertreten, wie viele Frauen sich auch für Politik interessieren. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass wenn ich mich nur für Reiten interessiere, ich nicht zufälligerweise im Bundeskanzleramt ankomme, so, weil ich mich verirrt habe auf dem Weg zum Reiterstall. So, ja. Kein Interesse Politik, dann auch nicht irgendwie in die Politik kommen, ist irgendwie logisch. Aber nein, das wäre ja, weißt du, wenn man das mit Interessen erklärt, dann heißt es ja, dass da Unterschiede sind und 50-50 muss ja gerecht sein. Hatten wir gar keine Pferde. So weit muss man gar nicht gehen. Wir haben eine repräsentative Demokratie mit gleichen geheimen Wahlen. Wir können wählen, wen wir wollen. Freien Wahlen übrigens auch noch. Also ganz ehrlich, wer das als Problem moniert, der hat Demokratie nicht verstanden. Ja, es ist auch so, dass du... Diese Nummer hier... Diskurs ist richtig, wie geht man mit Anzüglichkeiten um? Wie ist das Selbstverständnis von Männern gegenüber Frauen nach dem Motto, darf man überall eine flapsige Bemerkung machen? Würde ich sagen, ja, darf man erstmal prinzipiell überall. Ja, da müssen Frauen auch darin gestärkt werden, zu sagen, hör auf, das ist meine Grenze erreicht, das ist alles wichtig zu tun. Warum ist das wichtig zu tun? Also... Warum müssen Frauen da auch drin gestärkt werden? Ich meine, das ist doch ein normaler Reflex zu sagen, ey, Alter, pass mal auf. Also das mache ich ja auch, wenn jemand irgendwie, ich mag es auch nicht, wenn jemand unironisch mir irgendeinen rassistischen Witz erzählt, sage ich auch, ey, ja, nicht lustig oder so. Oder mir brauchst du solche Witze nicht zu erzählen. Ja, keine Ahnung. Ist doch ganz, wo ist das Problem? Warum können Frauen das nicht? Nein, können sie nicht, weil Frauen sind die fallen in Ohnmacht. Und stell dir mal vor, wir haben diese absolute Gleichstellung auch, wenn wir sagen, wir haben jetzt nur noch 50% Männer und 50% Frauen auf den Listen, immer so abwechselnd, natürlich eine Frau zuerst und so. Und dann werden doch vielleicht immer noch mehr Männer irgendwie beim Panaschieren oder Kumulieren gestrichen, oder dann haben wir vielleicht einen Überhang an Frauen oder an Männern, weil Leute nicht geschlechterspezifisch wählen. Ganz verrückte Idee, ich weiß. Aber man kann auch Leute wählen, wo das Geschlechtsteil nicht das gleiche ist, das man selber hat. Irre, oder? Irre. Irre. Irre. Einfach nur irre. Irre. Naja, aber ich finde dieses Beispiel mit, welche Bücher gekauft werden, finde ich einfach total genial. Weil wenn du da einfach siehst, in welchem Verhältnis sich Frauen für Politik interessieren, es ist einfach deutlich klar ersichtlich, warum du in sämtlichen NGOs, in Thinktanks oder in irgendwelchen Parlamenten einfach weniger Frauen antriffst. Ich habe mich bei linken Gruppen gewundert, ich habe mal bei den Grünen vorbeigeschaut, da habe ich mich gewundert, ich habe mich immer gewundert, warum sind das so wenige Frauen? Und wenn du aber einfach nur anguckst, wie viele Bücher verkauft werden über Politik, macht das einfach Sinn, weil einfach nicht genügend Interesse dafür da ist. Und wenn du da eine 50-50-Quote machst, dann tust du einfach nur inkompetente Frauen hochheben, die da nichts zu suchen haben, weil sie einfach nicht so gut da drin sind. Weil du hast nicht 100 gute Frauen, wenn sich nur 100 dafür interessieren. Das sind vielleicht 5 gut. Und der Rest ist nicht so gut. Und wenn du dann da 50-50 machst, ist das scheiße. Ja, dieses Ding ja auf jeden Fall, dieser Satz, eine Debatte, die da jetzt von Männern geführt wird, wir fahren nicht mehr mit Frauen allein im Aufzug, was übrigens auch was ist, was ich diese Woche erst wieder gehört habe von einer, die mir gesagt hat, ihr Vater hätte ihr erzählt, dass er nicht mehr mit Frauen allein im Aufzug jetzt fährt auf der Arbeit. Wir können ja überhaupt kein Kompliment mehr machen, ist doch ein Armutszeugnis für die Männer. Ja, ja, genau, für die ist das ein Armutszeugnis, dass sie sich da jetzt Gedanken machen müssen. Und was sollen die stattdessen tun? Die sollen ganz klar Frauen, was das Selbstverständlichste ist, als Gleichberechtigten in unserer Gesellschaft in jeder Beziehung achten. Ja, top Ansage, Frau Lauthäuser-Schnarrenberger. Nein, das ist genau das, was Frauen nicht wollen. Also sorry, wenn du eine Frau genauso behandelst, wie du einen Mann behandelst, dann gibt es doch viel mehr Rumgeheule, weil Frauen werden mit Samthandschuh angefasst und Männer werden roh angefasst. Wie oft ich schon gewaltbereit war gegenüber einem Mann und wie oft ich mich zurückgehalten habe gegenüber einer Frau, das ist ungleich verteilt, sage ich jetzt einfach mal. Also sorry, nein, das ist dummes Geschwätz. Ja, es ist halt wieder dieses Ding, dass sie wahrscheinlich wieder meinen, dass sowas halt Diskriminierung ist. Also, weil Männer erleben das ja nie alles und deswegen ist das ja spezifisch irgendwie gedacht, um irgendwie, keine Ahnung, die Frauen klein zu halten oder so. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist halt ein ernsthaftes Problem. Und es gibt ja immer wieder diese Sachen, gerade mit diesem Chibli-Ding jetzt wieder, ne, wo man das irgendwie sieht. Die machen sich da selber zum Spektakel, indem sie irgendwie sagen, oh, ich bin ein Opfer hier und alle sind so sexistisch. Und du musst jetzt halt teilweise solche Vorkehrungen halt treffen, damit du nicht der Nächste bist dann irgendwie, den man dann irgendwie dafür nimmt. Hashtag MeToo. Als Täter, so. Ja, aber das ist doch genau das, was Terror erreichen will. Man statuiert Exempel an Einzelnen, er schieße einen, er ziehe 100 halt. Ne? Hm. Und damit ernährt man sich immer mehr der wunderbaren, freien und völlig ungezwungenen Gesellschaft an, die diese Leute anstreben, wo jeder sein kann, was er will. Nur halt nicht so, wie diese Leute das nicht wollen. Schade, dass das von der Lauthäuser Schnarrenberger kommt, also... Die hatte ich etwas höher eingeschätzt vom Niveau. Ich gehe auch fest davon aus, weil, also sie hat ja auch damals, als sie noch Justizministerin war, gemeint, dass man das Sexualstrafrecht nicht ändern muss, um der Istanbul-Konvention und sowas gerecht zu werden. Und später, als das dann vorangetrieben wurde und als das dann in der FDP auch eine Mehrheit hatte, hat sie ja auch ihren Mund gehalten. Und ich gehe ja eigentlich auch davon aus, dass nach der nächsten Moralpanik, die dann irgendwie diese Scheiße uns dann ins Strafgesetzbuch waschen wird, wird sie sich wahrscheinlich dann auch wieder nicht mehr dazu äußern. Ich finde es ja auch interessant, dass man, nachdem man in Köln ein Versagen der Polizei hatte, dass man das kaschiert hat mit, wir brauchen jetzt eine Reform, weil alles, was dort passiert ist, war bisher nicht illegal. Also, das ist auch einfach nur ein Trick ist, zu sagen, ja, da haben wir ja jetzt was gemacht. Das war ja vorher nicht der Fall, dass es da Probleme gab. Also. Und jetzt nehmen wir den Nostalgietrain in die Vergangenheit, meine Damen und Herren. Das Aufschreiorchester spielt für Sie ein Potpourri aus Ausnahmslos. Ja, genau, das wollte ich einfach nochmal vorziehen hier. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Das war damals nach der Silvesternacht von Köln diese Ausnahmslos-Initiative. Und da habe ich mir letztens nochmal hier die ganzen Namen angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass hier auch eine gewisse Linda Sasua mit draufsteht. American Muslim Racial Justice and Human Rights Activist. Da ist auch Angela Davis mit dabei. War das die mit dem Ex-Black Panther-Ding? Ja, mit dem Polizisten ermorden und so Sachen. Länger im Gefängnis sitzen dafür. Und natürlich am allerschlimmsten Margarete Stokowski, Autorin. Ja, aber finde ich schon ziemlich krass, ne, wie, dass es da überhaupt so eine Connection gibt, dass die da irgendwie, also, weil das war ja bevor wir diesen Namen Linda Sasur kannten, ist sie da halt schon auf der Liste gewesen. Ja, die ist ja eigentlich erst mit Trump so richtig nach oben gespült worden ins Rampenlicht. Genau. Und so die letzten Sachen, die hier übrigens waren als News, war einmal Verschärfung des Aufenthaltsgesetzes im Zuge der Sexualstrafrechtsreform, ist natürlich pfui, geht natürlich gar nicht. Und dann Aufruf zu einer inklusiven Soli-Aktion für Gina Lisa Lohfink. Hervorragend. Und das haben die auch noch nicht mal von ihrer Seite genommen. Das soll ich mir vorstellen. Solidarisiert euch mit der Verurteilten. Solidarisiert euch, Hashtag Ausnahmslos. Vor allem Opfer oder Betroffene von sexualisierter Gewalt und deshalb auch mit Gina Lisa Lohfink. Die Frau ist im Endeffekt sowas wie eine, ich sag das jetzt nicht, da kriege ich sicher Post vom Anwalt, aber sie hat Geld verdient mit der Masche. Ich sag's einfach mal so. Was soll das denn? Also, ja. Und das mit Betroffenen sexualisierter Gewalt zu verflechten, ist einfach so geschmacklos. Uah. Hier, Projektleiterin iSlam e.V. Dann habe ich nochmal eine, die Amina Yusuf, Hashtag Campusrassismus. Ja, Amina ist hier aus der Berliner Blase. Also das sind schon einige Namen dabei. Und wenn du Namen nicht kennst, googelst du ihn, siehst du, aber Hashtag-Aktivismus, Friedrich-Ebert-Stiftung, Kulturmarxismus im Detail, weißt du, keine Ahnung. Das war Kulturwissenschaftlerin und Doktorandin, Berlin-Hamburg, bestimmt an der Humboldt-Universität, weißt du, keine Ahnung. Weißt du, du kannst eigentlich schon so vorurteilsbehaftet einfach nur ins Grüne und Blaue raten und du wirst nicht enttäuscht, wenn du dann 3-4 Mal auf Google noch den Namen nachklickst. Weißt du, keine Ahnung. Hier, Republika, Beste, weißt du, keine Ahnung. Was weiß ich. Ich begrüße einfach mal für alle zusammen den Taxim, der hier gerade aufgetaucht ist. Ein wildes Taxim ist erschienen. Guten Abend. Moin. Taxim. Was geht? Es ist alles fresh and tight und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ein Richter hat behauptet, dass Gewalt gegen eine Frau gerechtfertigt sei, wenn sie den Ehemann betrogen hat. Nach Protesten ruderte er zurück. Ermittlungen wurden trotzdem eingeleitet. In Portugal. Okay. Gewalt gegen Frauen im Falle eines Seitensprungs. Was hat der Mann denn gemacht? Hat er ihr eine Ohrfeige gegeben oder hat er sie grün und blau geschlagen? Das wäre mal so die erste Frage. Und wann hat er das getan? Ist das vielleicht im Affekt passiert, als er davon erfahren hat? Oder, nee, ich glaube, er hat sich tatsächlich noch mit jemandem zusammengetan und hat geplant. Also, wenn ich mich nicht erinnere. Okay. Das steht aber weiter im Artikel drin noch. Wenn ein bisschen. Lass uns doch mal schauen, Chris. Auch relativ. Wie die Umstände genau waren. So, ich muss kurz mal an die Tür, so jetzt bin ich wieder da. Ach so. Oh. Ja, genau, also dieses Ding hier, ja, der ja, Typ ist wohl irgendwie ein Fundamentalchrist, jedenfalls, stand hier irgendwie drin, aber irgendwer hat dann gemeint. Okay, mit einem Hammer angegriffen zu zweit, natürlich ist das nicht haltbar. Also, das ist ja der Hammer. Ja gut, die Frage ist natürlich, wie groß war der Hammer? Mir scheißegal, wer mit einem Gegenstand auf einen anderen Menschen losgeht, der an einer Seite scharfkantig ist oder spitz oder so. Also, oder generell auf jemanden losgeht. Ja. Jein, also wie gesagt, wenn der Kontext gestimmt hätte, wenn er jetzt zum Beispiel wirklich nur eine runtergehauen hätte, als er erfahren hat, dass sie ihn betrogen hat, dann würde ich das sagen, ist das Affekt und da sollte man zumindest gucken, wie sind denn die Umstände. Aber wenn jemand natürlich plant und einen anderen hinzuzieht und dann irgendwie noch ein Werkzeug nimmt, um jemanden zu verprügeln, dann ist das halt gar keine Frage. Das ist ja. Das dürfte sich meiner Meinung nach auch nur strafmildernd und nicht straferlassend auswirken. Also ich kann das schon verstehen, wenn ich nach Hause komme und meine Alte wird gerade von irgendwem durchgehökert, ja, dass ich dann, dass mir dann da im Affekt irgendwie die Hand ausrutscht, das ist eine Sache, aber das darf halt nicht dazu führen, dass ich freigesprochen werde. Naja, warum? Also Affekt ist da, ich kenne mich jetzt Jura, da kriegen wir jetzt wieder Ärger aus dem Chat oder aus den Kommentaren. Ich kenne mich da nicht aus, inwieweit Affekt da strafmildernd, ja, aber es ist wahrscheinlich nur strafmildernd. Ich könnte sowas verstehen, aber es ist nicht richtig, deshalb. Aber planen und noch jemanden hinzuziehen, wie du schon sagtest, geht gar nicht. Ah, Machismo ist ein Verbrechen. Nee, das auch wieder nicht. Machismo ist eine Lebensart. Und es gibt Frauen, denen gefällt das. Da legt unsere Geschichte Zeugnis von ab. Also. Ja, auf jeden Fall ist es eine nicht korrekte Verwendung der Bibel, sagt auch die portugiesische Bischofskonferenz. Genau. Und danach sollten wir uns richten. Im Koran steht ja übrigens, dass man die verhauen muss, dass das praktisch zu ihrem Glück beiträgt. Also ich kann mich an einen Beitrag von Pierre Vogel erinnern, wo er das gesagt hat. Es ist eine Option, aber man muss es nicht tun. Aber die Dicke des Stocks ist geregelt. Ja, schade, dass Sally jetzt nicht da ist, um den Satz in Pierre Vogels Stimme zu wiederholen. Böhmermanns Bento-Verriss ist schief. Ja, Jan Böhmermann hat sich über Bento lustig gemacht. Und nein. Und zum Beispiel, kann man den mal angucken. Und zum Beispiel auch kritisiert, dass Bento so bezahlte Werbungsbeiträge macht. Also Beiträge halt, deren Inhalt von Werbetreibenden kommt. Ist der Gamergator? Ja, genau, ich wollte auch gerade sagen, der alte Gamergator halt. Der ist auf jeden Fall alt-right, das kann man nicht. Ja, ist halt ein weißer Mann, sieht man ja. Wahrscheinlich auch noch heterosexuell. Der hat ja hier Tausende mobilisiert im Land, um Trump zu wählen. Ja. Ich denke, man ist sich doch einig, dass Jan Böhmermann Mitschuld am Wahlsieg der Republikaner ist. Ja. Und deswegen regt sich jetzt die Taz, wohlgemerkt die Taz, darüber auf, dass hier Journalismus und Lobbyismus vermischt wird. Weil sich der Böhmermann auch auf Aussagen. Über Böhmermann oder über Bento? Auch Aussagen von Herrn Döpfner hier vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger stützt. Und das ist für die Frau Frobben hier von der Taz, ist das Journalismus und Lobbyismus in einer Person quasi, dieser Herr Döpfner, weil er ja Vorsitzender dieses Zeitungsverlages ist. Also im letzten Satz, Böhmermanns Beitrag zu dieser Debatte ist misslungen und peinlich, wenn man da einfach Beitrag zu dieser Debatte streicht und dann nur steht, Böhmermann ist misslungen und peinlich, dann würde ich das unterschreiben. Ja, Böhmermann ist halt schon hart. Ich keine Ahnung. Ich habe mir einmal eine Sendung ganz angeschaut und habe dann nur dann gelacht, als eine von seinen Gästen einen Witz gemacht hat. Das war so eine schweizerische Komödiantin. Und ich fand es halt faszinierend, dass ich eine Stunde lang das angucke und nicht einmal nur leicht geschmunzelt habe. Wirklich so gar nichts, wo ich mir so denke, hä? So, ich bin einfach nicht mitgekommen. So. Ja, der hat zwischendrin mal so ein Beatrice von Storch-Tourette gehabt, auf jeden Fall. Also, dass er alle Nasen Beatrice von Storch gesagt hat mit irgendwelchen Sachen. Ich weiß nicht, ob er es immer noch hat, aber danach habe ich aufgehört. Ich finde es schade, dass Dendemann keinen besseren Sidekick gekriegt hat als den Böhmermann. Aber der ist auch nicht mehr da, oder? Dende, weiß ich nicht, ob der noch da ist, aber selbst Dende war nicht genug für mich, dass ich diesen Scheiß angeschaltet hätte. Und das will einiges heißen, weil ich den Mann aber sehr gern mag. Böhmermann ist halt auch einfach der moralische Bademeister des deutschen Feuilletons. Also ja, der halt immer mit dem erhobenen Zeigefinger nee, hinterherkommt. Nicht der Bademeister, er ist eher der Pissrinnenreiniger. Ja, okay, Haschsprache durch. Dieses Ding hier von... Was denn? Pissrinnenreiniger ist ein sehr angesehener Beruf. Was würdest du machen, wenn es die nicht gäbe? Weißt du, wie das dann in kurzer Zeit aussehen würde? Würde ich die Pissrinne ein bisschen hochhalten an der einen Seite, damit es abläuft. Du hast ja keine Ahnung, was die Leute alles da reinwerfen, Chris. Dann verstopft der Ablauf. Und da sind schon Leute am Werk, die wissen, was sie machen, Chris. Jetzt sei mal nicht... Okay, ich hab Respekt, aber die Welt jedenfalls hat da auch so ein bisschen was dran auszusetzen gehabt. Bei denen war es auch ein bisschen anders, natürlich, weil die ja vom Springer Verlag sind. Und ja, also die sind zwar auch durchaus positiv hier über diese ganze Sache, aber was denen ja aufgefallen ist, zumal die Kritik auch einer gewissen Doppelmoral nicht entbehrt. Denn gleich nach seinem Bento-Bashing holt der Moderator einen YouTuber als Gast herein und macht Werbung für Funk. Funk ist in 2016 gestartet, Online-Offensive, mit der die öffentlich-rechtlichen Videoinhalte für die junge Zielgruppe generieren, oft genauso bunt, überdreht und unnötig wie ein Bento-Artikel dank Beitragszahler. Oh, das geht ja runter wie Öl. Oh, ich finde das schön, wenn es in die richtigen, sozusagen, in Anführungsstrichen, Medien überschwappt, sowas. Ja, Funke-Medien sollen weniger Lügen haben, damit aber noch nicht angefangen. Es geht da halt darum, dass du ja einen Haufen hier so Star-Zeitschriften hast, so bunte, tralala und so. Und dass du dann von derselben Verlagsgruppe, wo das eine Outlet laut sich über Fake News, dass von derselben Verlagsgruppe halt auch ein Blättchen rauskommt, was halt irgendwie zum plus hundertsten Mal über irgendeinen Fake-Baby-Bauch berichtet. Um genau zu sein, allein Funkes Echo der Frau hat seit 2013 mindestens 135 Fake-Babys in die Welt gesetzt. Wo man sich dann auch so denken kann, so Leute, so, keine Ahnung, Konkurrenz irgendwie, Fake News, so, ich, keine Ahnung, weißt du. Ich finde den ersten Satz schon faszinierend. Petra Grothkamp ist eine der mächtigsten Medienfrauen Europas und eine der scheuesten. Seit 2012 gehört ihr die Mehrheit der Funke Mediengruppe. So, ah ja, aber Frauen sind echt voll irgendwie, die kriegen nichts ab vom Kuchen auch, ne? Und die haben auch gar keine Macht. Die sitzen nicht in Positionen, wo sie irgendwie Sachen steuern können, ne? Ist nicht so. Habe ich gelesen. Auf Bento. Oh Mann, ey. Dann stimmt's. Ich fand es interessant, dass da jemand echt nachgezählt hat, weißt du, 135 Fake-Babys, weißt du. Ja, Media Woman Connect. Medientage in München. Steckerformat oder was? Medientage in München, da wird mal wieder genetzwerkt, weil das ja vollkommen okay ist, wenn man sich gegenseitig da irgendwie pusht und so. Wenn es Frauen machen. Ansonsten ist es natürlich furchtbar patriarchisches hier Boys Club, keine Ahnung, nur Girls Allowed, bla bla, furchtbar. Aber hier ist es natürlich prima. Und was mir hier vor allen Dingen aufgefallen ist, ist hier dieses Bild, das ist wahrscheinlich vom letzten Mal, denke ich, Frau Brodnik. Und da im Hintergrund, das ist halt ihre Präsentation, glaube ich, die sie auch bei der Republika gehalten hat, das ist dieses Bild von den Journalisten, wo seine Todesanzeige da irgendwie veröffentlicht wurde von irgendwem, angeblich. Also mit anderen Worten, die hat dann Rede darüber, quasi diese Republika-Rede gehalten, von wegen, alle Leute sind so doof zu uns und ja, Hass hier und da und Frauen sind ganz furchtbar benachteiligt. Und wie ihr seht, da sind manche von denen, die gucken sich da so in den Schoß und die eine, die hatte auch so einen Block und einen Stift in der Hand, also die scheinen sich da Notizen zu machen. Völlig drollig auf jeden Fall. So, okay, wir sind benachteiligt, ja, besser aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. So, alle sind gemein zu uns, okay, ja. Ich glaube halt, dass oftmals Frauen eine Benachteiligung sehen, wenn das tatsächlich einfach nur Wettbewerb in der Arbeitswelt ist und dass sie nicht sehen können, dass Männer halt auch gegenseitig im starken Wettbewerb stehen und dass es weniger was damit zu tun hat, was zwischen ihren Beinen ist, sondern mehr damit zu tun, dass einfach Wettbewerb vorhanden ist. Ja, also diese Todesanzeige, die ja auch eigentlich nicht gegen eine Frau war, ist natürlich schon was anderes. Aber aber ich fand es auf jeden Fall so drollig, also dass sie da halt wieder ihre Nummer da irgendwie abzieht und denen das da irgendwie verklickern will und die sich da auch Notizen beim machen, damit sie es nicht vergessen. Weil ich halt auch, und das ist dann, das ist dann, das ist dann total, das ist dann total wichtig, so, ne, für Medien, für Frauen in den Medien ist das unglaublich wichtig, das zu wissen, dass sie Opfer sind. Nein, aber weißt du, das mit der Todesanzeige, ich möchte es nicht relativieren, aber wenn ich mir jetzt den Artikel von der Hengame in der Taz angucke, wo sie sagt, alles Kartoffeln, und dann irgendwie Taz Gezwitscher raushaut, ja, Hengame kriegt gerade viele Hasszuschriften, denke ich mir auch so, keine Ahnung, weißt du, die Todesanzeige, es mag geschmacklos sein, aber da hat sich jemand noch Mühe gemacht, seinen Hass irgendwie kreativ auszudrücken. So, wenn das jetzt nicht direkt mit einer Gewaltandrohung verknüpft ist, dann kann ich das noch irgendwie sehen, so, weißt du, aber ja, keine Ahnung, merkwürdig ist es trotzdem. Ja, Play 17, das Creative Gaming Festival, was für ein unpassender Name für so etwas. Findet mal wieder statt. Über die Vorgänger in den letzten Jahren haben wir ja auch schon berichtet. Und dieses Mal mit einem Artist-Talk mit Anita Sarkeesian, stadtbekannter Artist, vor allem Con-Artist. Bullshit-Artist, Con-Artist. Bernie, ja. Am besten finde ich, dass sie mir erst den Mund wässrig machen, dass es wohl eine Diskussion im Anschluss geben wird. Und dann kommt dieser Absatz im Artist-Talk, wollen wir wissen, wie man Medienkritikerin wird, welche Projekte Anita derzeit plant und welche Rolle Games in ihrer Kindheit spielten. Also mit anderen Worten, sie haben ein Set Fragen bekommen, die sie Anita stellen können. Ja, genau. Wir wollen mal wieder von ihr hören, dass sie ja Games so wichtig sind und ich liebe sie und ich bin damit aufgewachsen. Ihre Reihe Tropes vs. Women, Videogames, in der limitierende und sexistische Darstellung von Frauen in Computerspielen beleuchtet werden. Da werden die erfunden oder vielleicht mythologische limitierende und sexistische Darstellungen oder so. Aber Entschuldigung, da gibt es keine Beweise. Und es gibt auch vor allem keine Beweise, dass sich die Mehrheit der Frauen davon unterdrückt fühlt, dass Frauen in einer bestimmten Art und Weise in Medien dargestellt werden. Die kommt halt schon, das ist, glaube ich, das, was mich an dieser Frau am meisten aufregt, dass sie diesen Nimbus von jemandem, der Ahnung hat, aufgebaut hat. Leute wirklich glauben, dass diese Frau Ahnung von Games und von der Kultur hat und dem ganzen Scheiß, obwohl sie nur an der Oberfläche kratzt, immer nur einzelne Figuren aus Kontexten rausnimmt und die dann sexistisch oder homophob oder irgendwas nennt, aber dass sie mit keiner Zelle ihres Körpers für Spiele brennt. Das muss doch echt jeder sehen, der Frau länger zuhört, dass ihr Spiele eigentlich scheißegal sind. Ich fand es auch großartig, dass sie sich neulich darüber beschwert hat, dass man sie jetzt nur auf the woman who survived Gamergate reduziert. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwer hat dann auch aus dem englischsprachigen Raum relativ treffend kommentiert, dass sie außer in ihrer eigenen In-Group halt auch kein Schwein so nennt. Ne? Also einfach nur ihr Klüngel, der das macht. Ja, Sargon hat vor allen Dingen gesagt, diese Beschreibung trifft auf jeden Menschen zu. Alle Leute auf diesem Planeten haben Gamergate überlebt. Es sind ja auch Leute in der Zeit gestorben. Richard Kiel zum Beispiel, der Jaws aus den James Bond Filmen. Ich weiß nicht, ob das da an Gamergate lag, aber er ist irgendwann im Oktober 2014 verstorben. Ich habe es letztens nachgeguckt, um zu schauen, ob es gibt nicht berühmte Leute, die Gamergate nicht überlebt haben. Ja, naja, also es sind ja auch Leute gestorben in der Zeit, als der Holocaust stattgefunden hat, aber nicht im Holocaust. Ich glaube mal so. Ja, aber man muss halt schon vorsichtig sein, semantisch, sonst drehen einem die blitzgescheiten Anti-Gamergater jedes Wort im Mund. Also David Bowie hat Gamergate nicht überlebt. Oh, ja. Lemmy. Zum Beispiel. Lemmy. Ja. Oh, also. Wow. Lass das nicht den Drachenlord hören, dass die daran schuld sind, dass Lemmy gestorben ist. Was ich aber, ja genau, da scrollt der Chris schon dahin, wo einem der Kamm dann richtig schwillt. Weil wer bezahlt denn dafür, dass die Frau hierher kommt? Na, zum Teil auf jeden Fall wir. Ich wollte es gerade sagen, darf ich raten, kann es sein, dass etwas von unserem sauer verdienten Geld dahin geht? Die Bundeszentrale für politische Bildung. Stell dir das einfach mal so bildlich vor, weißt du? Stell dir einfach mal vor, da kommt morgens jemand, der klopft an deine Tür. Dann zeigt er dir so einen Ausweis und sagt, ja, geben Sie mal ganz kurz Ihr Portemonnaie. Und so, hey, ja, wieso, was wollen Sie denn? Und dann nimmt der einfach 20 Euro raus und sagt, ja, das kriegt jetzt die Anita. Aber sehr geil finde ich auch den zweiten Kooperationspartner, JIS, das Jugendinformationszentrum Hamburg, der Behörde für Schule und Berufsbildung, also auch öffentliche Gelder für JIS. Ja, das ist gut. Ja, von mir die Behördekultur für Medien, das Amt Medien, die Bürgerstiftung Hamburg, die Hochschule in Hamburg, die Bücherei in Hamburg und das Kunsthaus, da, Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes und Game City Hamburg, was garantiert auch ein öffentliches Programm ist, ja, das der hamburgischen Bürgerschaft, die auch, also das ist ein Großteil, also was ich sag mal, 60% von Anitas Ticket zahlen Steuerzahler. Ja, ich möchte mal eine Prognose abgeben, was passiert. Jamaika kommt nicht zustande, es gibt Neuwahlen, wir kriegen Rot-Rot-Grün und dann wird einfach ein Bundesministerium für Kulturmarxismus eingeführt, dann muss das nicht mehr aus 1000 verschiedenen Töpfen gemacht werden. Ja, da gibt es dann einfach eine Kasse, wo dann sich alle bedienen. Aber können. Ohne Spaß, ich würde das sogar unterstützen, weil ich finde es total verwirrend, dass ich hier so viele NGO-Dinger und rechtliche Entitäten habe, wo ich einfach einen Überblick verliere. Hätten wir ein Ministerium für Kulturmarxismus, dann hätten wir zumindest eine einzige Anlaufstelle für den ganzen Bullcrap. Moment, Abel. Du willst doch auch, dass deine Kumpels Jobs haben. Dann brauchst du also ganz viele Läden, die einen Vorsitzenden, Kassenwart, Dingsbums, Nasenbär. Dann willst du Aufträge an die PR-Firmen und Webseitenmacher vergeben, die du kennst und so. Weißt du, du musst da schon, wenn du dann nur ein großes Ding hast, sagen wir mal nur die Amadeo-Antonio-Stiftung für Staatssicherheit, die kriegt dann das ganze Geld und die kann ja gar nicht so viele Leute bezahlen, es sei denn, sie würden so einen Apparat aufbauen, wo man halt Leute wirbt, die dann die Umgebung beobachten, in der sie leben. Naja, muss ich mal. Ja, ich glaube, die Körperstiftung ist, glaube ich, die, wo auch hier die wir gerade schon hatten von der Zeit hier, die Melli heißt, glaube ich, ne? Hier. Ja, genau, die ist da, glaube ich, in der Körperstiftung. Ja. Jetzt gerade? Nee, die macht da mit. Die hat, glaube ich, mal für die dieses Interview gemacht mit diesem einen Komiker. Fällt mir gerade der Name nicht ein. Aber auf jeden Fall Jizz, ja, das fällt mir auch was ein. Ich hatte mal die Ehre, jemanden kennenzulernen, der in Hannover an dem hannoveranischen Projekt Pimp My Town mitwirkt. Dem ich dann erzählt habe, dass das Wort Pimp halt eigentlich Zuhälter bedeutet, was er auch tatsächlich natürlich nicht wusste, weil ansonsten hätte man vielleicht diesen Namen nicht gewählt. Das war ganz lustig. Pimp My Town. Stay away from Denglish, Kinder. Stay away. Ach komm, das ist aber auch uralt. Ja, das ist ja uralt. Das hatten wir auch schon. Ich weiß, aber ich dachte mir einfach so, komm, wir nehmen das einfach mal wieder rein, weil einfach, ich weiß so, es ist einfach eine Überschrift, die einfach schön ist, weißt du. Nein, ist natürlich furchtbar, da ist ein Mensch gestorben, aber weißt du, einfach nur so, keine Ahnung. So, ja gut, der Mensch ist gestorben, aber man könnte auch behaupten, er hat vorher schon nicht besonders gelebt. Ja? Weil, also... Wenn du glaubst, also Selbstüberschätzung ist halt. Ja, ist auch ein alter Hut, aber weißt du. So. Classics einfach. So. Man muss ja auch sagen, Korrelation ist nicht gleich Kausation. Es sterben ziemlich viele Leute auf dem Mount Everest. Ja, hier geht es um Frauen, die primär in im Mittleren Osten irgendwie IT machen. Und das ist halt auch immer wieder lustig, dass du ja dieses Paradoxon hast, dass desto mehr Frauen unterdrückt sind innerhalb der Gesellschaft, desto eher werden sie Ingenieurinnen oder gehen in die IT. Und desto eher du die Leute ermunterst, genau das zu machen, was sie sich vorstellen. und die ganzen gesellschaftlichen Barrieren halt rausnimmst aus der Gesellschaft, desto eher tun sich biologische Unterschiede manifestieren. Und ja, hier in dem Artikel über halt IT und halt speziell IT-Inhalte im Mittleren Osten sieht man halt das mal wieder ganz gut, dass halt, ja, dass die biologischen Unterschiede stark rauskommen, wenn du ganz in Unterdrückung halt sein lässt und dass, wenn du halt innerhalb der Gesellschaft Probleme hast, dass du dann halt Frauen hast, die viel lieber Ingenieurwissenschaften studieren wie Kinderarzt sein oder so. Ja. Ja, aber das ist doch das Gute. Das heißt, dann brauchen die eigentlich nur ein System der Unterdrückung in Deutschland errichten und schon läuft das mit den Frauen in den IT-Domänen, ne? Ja, wortwörtlich. Also. Ja, ich dachte, wir hören uns mal an, was Frau Domscheit-Berg, jetzt Abgeordnete in unserem zauberhaften Bundestag, da so zu sagen hatte bei einem Tag der konstituierenden Sitzung jetzt letzte Woche. Ich habe mir übrigens, Anke Domscheit-Berg auch eine neue Stunden angeguckt und das war ein ziemliches Affentheater bisweilen, aber das nur am Rande. Abgeordnete, sie gehört zur Fraktion der Linken, ist aber parteilos. Frau Domscheit-Berg, das ist jetzt ein besonderer Moment, das haben heute alle gesagt. Wie ist das? Sie haben Wahlkampf gemacht, Sie haben gewonnen und dann sitzt man auf einmal hier so im Bundestag. Ist das auch für Sie dann doch was ganz Besonderes? Ja, das ist es tatsächlich. Also das hatte ich nicht erwartet, dass der Unterschied so groß ist, denn man ist ja jetzt seit der Bundestagswahl eigentlich schon aktiv. Man richtet ein Büro ein, man befasst sich schon mit den Inhalten, aber dieser Tag ist doch eine ganz besondere Zäsur und ich merke das auch im Bauch. Sie kommen aus dem Osten, Sie haben auch mitgekämpft für den Fall der Mauer. Ist das auch nochmal so ein Punkt, der was, wo man sagt, ja hier ist die Demokratie und dass man das eigentlich ja gar nicht gedacht hätte, wenn man so Ihre Biografie sieht, dass Sie hier mal dann sitzen? Ja, das stimmt, aber auch das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich überhaupt hier sitze. Nicht nur, dass jetzt die Möglichkeit für mich theoretisch besteht als Ossi, sondern auch, dass wir uns damals demokratische Freiheitsrechte erkämpft haben und dass ich das Gefühl habe, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo wir sie verteidigen müssen, wo wir also wieder darum kämpfen müssen, dass die Grundrechte, die in unserer Verfassung stehen, auch Bestand haben. Und deswegen ist die Frau jetzt, also nicht Mitglied in der Linkspartei, aber wird, denke ich mal, in der Linksfraktion sein, ist auf jeden Fall über die Liste, oder nee, Direktkandidatin, was glaube ich, der Linkspartei jetzt in den Bundestag gewählt worden. Hat die Frau, die hat aber schon mitgekriegt, dass sie jetzt quasi für die Partei im Bundestag sitzt, die ja nun so mehr oder weniger direkt die Mauer gebaut hat, gegen die sie da mal protestiert hat, oder? Die Linke, die ist ja sogar mal vor Gericht gegangen, um vor Gericht feststellen zu lassen, dass sie die Rechtsnachfolge der SED sind. Also, ja, echt? Krass, das wusste ich nicht. Das muss ich mir mal raussuchen, das hätte ich gerne. Mhm. Wo merken Sie das? Hatten Sie heute den Eindruck schon im Bundestag, da ist was dadurch, dass es jetzt eine Partei gibt, die rechts von der CDU ist, die AfD, dass sich was geändert hat? Also ich habe natürlich vorher nicht in diesem Raum gesessen, daher ist für mich das alles neu, aber ich fand schon die erste Rede sehr denkwürdig, die da ein AfD da gehalten hat und wo er also so eine Art Mimimi auf AfD-Seite angestimmt hat und ihre Diskriminierung verglichen hat mit den Opfern von Hermann Göring 1933 und ich dachte nicht, dass sie so tief sinken können, aber offenbar ging es. Sie sind Netzpolitikerin, das ist die Digitalisierung, das ist Ihr Thema. Was denken Sie, was Sie davon in der Opposition durchsetzen können? Natürlich sind die Möglichkeiten, die man in der Opposition hat, begrenzt. Aber Gregor Gysi hat mal gesagt, auch aus der Opposition heraus kann man den Zeitgeist bestimmen. Und das hoffe ich schon tun zu können, natürlich auch Allianzen parteienübergreifend zu schmieden. Und da ist mir schon aufgefallen, aus den Kontakten, die ich als Netzaktivistin in den letzten Jahren schon hatte, dass es zu den Netzpolitikern unterschiedlicher Parteien doch relativ viele Verbindungen gibt, dass man also auf der Sachebene streiten kann. Und ich hoffe, dass es da erhebliche Fortschritte gibt, denn wir sind wirklich ein sehr zurückgelassenes Entwicklungsland, was dieses Thema angeht. Und wir müssen auch sehr, sehr weit gehen. Angefangen vom Breitband, von digitaler Bildung, von der sozialen Reform, die die digitale Revolution begleiten muss, da ist wirklich viel zu tun. Da ist die FDP, die ja jetzt mit Koalitionsverhandlungen führt, hat das sich ja auch ganz stark auf die Fahnen geschrieben. Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, ich habe da keine Berührungspunkte, ist egal, ob ich Opposition bin und die andere Regierung, wenn die was Vernünftiges vorschlagen, dann stimme ich da auch zu? Also ich kann mir das bei einer Partei wie der FDP punktuell natürlich vorstellen. Also ich bin durch und durch Sachpolitikerin und wenn es da um ein Thema geht, das mir aus dem Herzen spricht und für das ich schon lange kämpfe, zum Beispiel endlich Glasfaser bis ins letzte Dorf und zwar nicht über die Förderung von Großkonzernen, sondern zum Beispiel, indem man Glasfaser in öffentliche Hand gibt und Kommunen mit den Finanzen ausstattet, um das zu tun, da bin ich dafür, ja, auch wenn es die FDP vorschlägt. Ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber man weiß ja nicht. Machen Sie dann schon mit. Sie sind aber auch Frauenrechtlerin. Sie haben ja den Frauenpreis von Berlin bekommen. Jetzt ist der Frauenanteil hier im Bundestag ja jetzt viel geringer als davor, nur noch 30%. Was meinen Sie da? Was könnte man denn dazu tun, dass mehr Frauen, so wie Sie, Lust haben auf Politik? Naja, vor allem liegt es nicht nur daran, dass die Frauen nicht genug Lust haben, sondern wir wissen aus anderen Ländern, dass die größte Veränderung bewirkt ein Paritätsgesetz. Das ist eine gesetzliche Vorgabe, die tatsächliche Repräsentation des gesamten Volkes, wir sind ja als Frauen 51%, gewährleistet. Nämlich, dass man vorschreibt, dass zum Beispiel auf Listenplätzen paritätisch nach Reißverschlussprinzip besetzt wird. In dem Moment, wo Frauen die gleichen Chancen haben... Entschuldigung, aber der Schulz sah doch gerade aus, als hätte er wirklich nur ja, Nahles, ja, boah, wann kann ich hier weg? Und Nahles redet auch wieder hin. Aber ich weiß nicht, wir wissen doch alle, was da jetzt noch kommt. Wir können, glaube ich, eher aufhören. Das, ja. Ich kriege vor allen Dingen völlig unironisch Hassattacken bis nach Meppen, wenn Leute in Diskussion ernsthaft Mimimi verwenden. Ja, was für eine herablassende Art und Weise. Ja. Und die Frau, anstatt dass sie sich beschwert, dass die AfD so einen Vergleich zieht, sollte sie sich mal überlegen, wie das sein kann, dass sowas passiert, dass die Möglichkeit dazu überhaupt erst haben. Ja? Ja, und vor allen Dingen das Problem ist, dass zu wenige Frauen in diesem Parlament sind. Das ist halt eben auch, das ist genau. Ein richtig ernsthaftes Quatsch. Problem, ja. Das ist kein Mimimi, gerade von der Frau, die selber da drin ist. Ist die Frau nicht eigentlich eine verurteilte Gewalttäterin? Habe ich so im Kopf? Nee, wüsste ich nicht. Nicht? Ja, ich meine, war nur eine Kleinigkeit. Die hat irgendjemand mit einem Blumenstrauß beschmissen und eine Wunde gekratzt oder so. Das aber sein, ja. Ich meine, die ist deshalb verurteilt worden sogar tatsächlich. Ja, aber das ist ja egal. Ja, die ist ja nicht auf der richtigen Seite und dann kann man. Ne? Ja, die war Polizist oder Polizistin sogar. Hm. Also Gewalt gegen Frauen. Naja, Wir wissen ja mittlerweile, du kannst ja auch schon Flaschen und Steine auf Polizisten werfen und immer noch Minister werden, also von daher. Ja, wobei, wie gesagt, ich hab das jetzt nur aus dem Kopf, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, ich finde es bei der Domscheit-Berg immer ganz lustig, dass sie irgendwie gesellschaftliche Probleme anspricht und dann gleichzeitig noch eine Firma hat, die dann helfen soll, wenn das dann mal gesetzt wird, dass sich du Problem X sich alle kümmern müssen, dass direkt ihre Firma dadurch dann irgendwie halt Vorteile hat, weil man dann ihre Unternehmensberatung in Anspruch nimmt. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. So, vielleicht ist das von mir auch nur viel zu bissig formuliert. So. Das ist schon absolut richtig. Ich weiß auch gar nicht, wer das jetzt war. Die Woche hat auch irgendwer in einem Artikel geschrieben, wir haben in Deutschland mittlerweile eine veritable NGO-Industrie. Ja. Und da gehört sowas auch eiskalt mit rein. Ich finde es furchtbar, dass wir, obwohl wir eine NGO-Industrie haben, die Weltraumaffen immer noch mit nicht 1 Million Euro beziffert gefördert werden. Und das, obwohl wir hier an der Macht sind als Patriarchen. Genau. Also sie hat auf einer Demo mit Polizisten gerungen 2015 und dabei dafür hat sie eine Anzeige wegen Körperverletzung kassiert, mit den Fingernägeln habe sie sie erwischt und so, aber die Richterin sagt, das wäre am unteren Rand, strafbar am untersten Rand. Auch die Geschädigte habe den Kratzer als eine Lappalie angesehen. 20 Tagessätze zu 30 Euro. Ja, mag zwar sein, dass das da nicht so schlimm war, aber das zeigt halt einfach ein gewisses Mindset, weißt du? Wenn ich demonstrieren gehe, also, fange an. Entschuldigung, da im Zweifel für den Angeklagten. Wenn du lange Fingernägel hast und rangelst mit jemandem, kannst du ihn verletzen, das kann passieren. Ja, aber warum rangel ich denn mit dem Polizisten? Weil sie ihren Blumenstrauß nicht hergeben wollte, was weiß ich denn? Ja, aber 20 Tagessätze, 30 Euro, das heißt, dass sie nur ein sehr kleines, 600 Euro. Kleines Gehalt hat. War das nicht so, dass du aus den Tagessätzen das Gehalt abschätzen kannst? Sehr merkwürdig. Okay, ja. Sehr merkwürdig. Naja, jetzt ist sie gut versorgt. Also, was soll's. Sie kriegt jetzt ein schönes Gehalt und Aufwandsentschädigung und Schnickschnack. Alles von uns. Naja, wie auch immer. Der Kampf um das Geschlecht. 2,5 Millionen Deutsche wandeln im Niemandsland zwischen Mann und Frau sein. Aha, finde ich total eine tolle Information. 2,5 Millionen Menschen haben Geschlechtsidentitätsprobleme. 2,5 Millionen, das ist eine total interessante Zahl, bin ich. Das war klar zu zweifeln. Ja, 2,5 Millionen, das stimmt, auf jeden Fall. In Amerika, okay, in Amerika so 350 Millionen Leute und von denen haben 0,05% irgendwie hier sind trans, ja. Und jetzt hier in Deutschland einfach 2,5 Millionen Leute. Ja. Geil, ja, toll. Wow, ist das neue Ding für Deutschland, dass man sich vorher sich die Leute, die so Köpfe eingeschlagen haben über Grenzen und Nationalität und jetzt schlagen sich die Leute zusätzlich dazu noch die Köpfe ein über Grenzen, was es heißt, Mann oder Frau zu sein. Geil, super, Alter, super geil, Mann, Alter, geil, ich freue mich schon, Alter, fuck. Ich meine, gut, du zählst natürlich, weißt LGBTQ und T dazu und dann kommst du natürlich auf mehr Leute, aber das ist einfach so, what the fuck, das stimmt halt so nicht. Ja, aber halt 2% übrigens. Aber dann sind die doch nicht im Niemandsland zwischen Mann und Frau sein. Das ist dann doch eigentlich, ja. Der Punkt ist doch eigentlich, dass du dann schon eine eigene Ecke hast. Was willst du eigentlich? Das ist so du willst vegan sein, du lebst vegan, aber dann, wenn es darauf ankommt, sagst du, ja, ich bin halt nicht die Norm und das ist so ein Opferding. Das ist eigentlich ein guter Vergleich, OPEX. Warum kriegen nicht Veganer dann zum Beispiel auch solche Rechte, dass wir die irgendwie mit Respekt behandeln müssen und nicht? Es ist einfach so lächerlich, weißt du? Es ist so lächerlich. Und der Grund dafür ist einfach, weil es bei, wenn es um Geschlecht geht, man einfach das so nehmen kann und als riesengroßes Wischi-Waschi-Ding behandeln kann. Und das haben sich deswegen auch Soziologen rausgegriffen und das so konnotiert. Ja, das ist so ein Wischi-Waschi-Ding und das klingt voll intellektuell und man kann da so viel Unterbewusstes, Unbewusstes drauf projizieren, was halt Freude auch gemacht hat. Und dann geil, läuft, passt, fertig. Weißt du, und dann unten drunter kommt dann gleich irgendwann, ja, heteronormativ. Und dann denke ich mir so, ja, da gibt es eine Superstruktur, die euch alle unterdrückt und ansonsten funktioniert der Kulturmarxismus nicht. Weil es muss eine Superstruktur geben und ihr kämpft gegen die Bourgeoisie und ihr seid eine Speerspitze und tralala und meine Fresse, Alter. Weißt du, wenn die Leute im Niemandsland zwischen Mann und Frau sein stehen und das so, wie es hier dargestellt wird, was schlecht ist es für die Leute, und das macht die Leute halt seelisch und psychisch so kaputt, ne? Dann können die sich doch Klarheit verschaffen, indem sie einfach in ein Röhrchen spucken, das einen Gentest abgeben und dann heißt es hier, du hast diese Chromosome, du bist ein Kerl, du bist eine Frau. Als was du dich dann fühlst, ist dann deine Sache, aber dann weißt du doch, was du bist. Es ist so, oh Mann, Alter. Aber ich finde es total wichtig, dass in Berlin, wo der Rechtsstaat irgendwie ein bisschen am Bröckeln ist, man zu wenig Gerichtssäle hat, zu wenig Richter, zu wenig Anwälte, wo die Polizei unterfinanziert ist, wo zum Teil die Strafen gar nicht mehr umgesetzt werden, sondern die Leute einfach bei sich zu Hause in der Wohnung gammeln, obwohl sie verurteilt sind. Ich finde es total wichtig, dass sich die Leute dort drüber Gedanken machen, dass man jetzt noch irgendwie eine dritte Toilette hat. Ja, weißt du, haben wir wirklich keine anderen Probleme. Was ist denn da los, okay? Was ist denn da los? Aber die Toilette, das ist total wichtig, dass wir jetzt noch eine Unisex-Toilette haben. Eine für Frauen und einmal Unisex. Ja, weißt du, dann ist das ist doch... Oh, können wir nicht über irgendwas Sinnvolles reden? Meine Fresse, okay? Wir haben hier Staatszensur, die umhergreifen wird in den kommenden Jahren, okay? So ein Netz-DG, ja, da redet keiner drüber, aber die Homo-Ehe wird am genau selben Tag halt legalisiert und dann heißt es, weißt du was, ja, geil, haben es geschafft, yay. Ja, toll, was habt ihr denn geschafft? So, ihr hattet davor schon alle genau so Rechte gehabt, jetzt habt ihr ein bisschen mehr Formalien bekommen. Wird jetzt irgendwie das LGBT-Bewegungsding in Deutschland aufgehoben und stillgelegt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube, das geht jetzt noch weiter. Dann brauchen wir jetzt noch mehr, weil jetzt brauchen wir Hate Speech Gesetze. Aber OPEX, wenn du was geistig Gesundes lesen willst, dann liest du den Artikel hier von Hartmut Danisch durch. Der ist nämlich der Shit. Ja, dachte ich mir auch. Also absolut Props für Hartmut Danisch. Das Ding ist, so vieles von dem, was wir hier jeden Sonntag durchkauen. Ja, ich war einfach nur die ganze Zeit still hier, aber ich habe schon zugehört und mitgelesen. Ja, ja. Das finde ich auch gut so. Aber ey, mal wirklich, man klammert sich an irgendeinen Scheiß, einfach um Clickbait zu generieren und weiß gar nicht, welchen Schaden damit man ausrichtet. Ne? Ist halt ironisch, ja, aber Böhmermann hat doch jetzt, Leute halt Clickbait damit machen, dass sie sagen, Sprache ist Gewalt. Ne? Ja, aber Böhmermann hat doch jetzt bei so einem Medienseminar unironisch gesagt, Internetjournalismus ist das, was schnell geklickt wird. Ja, das ist halt echt, ja, geil, super, was eine Definition. Boah. Ja, ist auch total easy, da kann ich mit, wir verlosen 1000 Gutscheine für ein Mittagessen beim McDonald's irgendwie auch, dann mache ich Journalismus, oder was? Ja, dieser Typ hat seinen Penis um 20 Zentimeter größer gemacht, mit diesem einfachen Trick, klicke hier, finde raus. Aber nur, wenn du dann noch dahinter schreibst, PS, die AfD ist böse und alle Ostdeutschen auch. Okay. Ja, weißt du, so ich würde mal gern wollen, dass bevor wir mal eine Bewegung mal öffentlich irgendwie unterstützen und da Fördergelder reinstecken und das noch vom Staat gemacht wird, sollen die mal einen klaren Plan auslegen, nicht was sie machen wollen, sondern wann es vorbei ist mit der Bewegung. So was wollen die erreichen, dass wenn sie es erreicht haben, die dann alle nach Hause gehen und keine mehr irgendwie Geld bekommen? Also ich wollte ein, zwei Sachen aus dem Danisch gerne noch vorlesen. Ich kann das hier jetzt mal aus meinem Archiv tun. Ich kann es auch nochmal wieder aufklappen, aber es klang so, als wolltet ihr das nur empfehlen. Deswegen habe ich es zugemacht. Nee, also ich würde schon gern reingucken. Ich mache es mir hier mal selber auf. Während du das raussuchst, kann ich zu dem, was gerade hier auf dem Bildschirm ist, kurz anfügen. Wenn ihr schnell seid beim Doktoranden im Twitter-Grind, hat er davon was gepostet. Und Dorian hat auf einem Bild zusammengefasst das komplette Gespräch, die komplette Kommentarsektion zu diesem Beitrag zusammengefasst. Da kann man sich das sehr schön, also wenn man da jetzt schnell hinklickt, beim Doktoranden auf die Seite gehen, den Kommentar von Dorian dazu suchen, der hat ein Bild angefügt, da hat man alles das, was mit diesem Professor Dr. Dieringer passiert ist, hat man da schön auf einen Überblick. Aber der Dieringer, das ist ein guter. Von Hass und Ausgrenzung im Netz sind vor allem Minderheiten betroffen. Sie wollen wir schützen. Ja, super, genau, weil sie Minderheiten sind, ne? Nicht, weil sie von Hass betroffen sind, ne? So geil, super. Was ein Scheiß, ey. Wenn man einen Computer nimmt und einfach darin trainiert, was so eine kaputte Definition halt ausmacht, ne, dann wird der auch nichts Gutes bei machen, okay? Da wird nichts Gutes bei rauskommen. Da wird Sachen falsch bewerten. Ja, ne? Aber wenn das so eine scheiß NGO macht, ne, dann ist alles gut. Dann ist super. Alter, nee. Die haben es schon verkackt, Alter. Die haben es schon einfach verkackt. Warum werden die noch weiter unterstützt? Warum können diese Sachen nicht einfach, weißt du, so nicht zensiert werden, nicht weggelöscht werden, sondern abgespeichert werden? Und dann können wir sagen, wisst ihr was? Gut, wir haben als Gesellschaft daraus gelernt, das werden wir nicht weitermachen, so von sich selbst heraus. Ja? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht von sich selbst heraus sagen, wisst ihr was, so keinen Bock, wir geben jetzt nohatespeech.de keine Plattform mehr, weil die irgendwie was deutlich nicht gecheckt haben. Das sieht eher aus, als wären da Leute dafür, wisst ihr? Die FDP-Ministerin im BMFSJ-Dingsbums wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel, man führt diese Prüfung wieder ein, die Frau Schröder damals eingeführt hatte. Die hat gesagt, wir müssen erstmal gucken, bevor wir jemanden unterstützen, ob der auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Das war ja eine der ersten Sachen, die Frau Schwesig gekippt hat, bevor sie ihre Multimillionen-Dollar-Kampagne angefangen hat. Und es gibt ja auch einen schönen Tweet von diesen No-Hate-Speech-Leuten, in denen sie ganz klar sagen, haha, nur weil jetzt die Minister sich ändern, heißt es nicht, dass wir nicht weiter finanziert werden. Demokratieleben läuft weiter und das ist auch gut so. Das ist halt, weißt du, so, was ist dein Ziel? Was ist dein Endgame? Ja? In was für einer Welt willst du leben und was für eine Welt erschaffst du da für andere Leute? Ja? Ja, apropos Endgame, genau das hätte ich gern auch, wenn irgendwie der Staat irgendwelche NGOs mit unterstützt, dass der das evaluieren kann, was das Ziel war, wie das umgesetzt worden ist, mit welcher Effektivität und wie viel man in Zukunft noch investieren müsste, um es umzusetzen, sozusagen evaluieren kann. Wir haben die Hate Speech Abgabe von Menschen, also wie oft Menschen Hate Speech gebrauchen, wir haben es um 2% gesenkt, so irgendwie was. Ja. Dass man das evaluieren kann, dass man auch sieht, was die denn gemacht haben. Weil wenn ich da keine direkte Leistung sehen kann, kein Endprodukt, dann sage ich, habe ich keinen Bock, das zu finanzieren. Weil wenn ich nicht weiß, was am Ende rumkommt, dann keine Lust. So. Weißt du, so viele Leute beschweren sich über eine Verrohung der Gesprächskultur im Internet, ja, und gehen dann darauf hin und sagen, die Lösung muss jetzt sein, wir müssen das einfach alles wegschneiden und entfernen, wie so ein Abszess. Das will keiner sehen, das müssen wir wegmachen. Aber die eigentliche Behandlung wäre, Transparenz zu schaffen und Leuten die Informationen zu geben, die sie brauchen, um sozusagen sauber und ordentlich über Sachen so zu denken und nicht die ganze Zeit schon daran scheitern, zu sagen, ja, wie steht es denn jetzt um diese NGO und was hat die denn jetzt gemacht? Ja, das müsste man mal machen. Du müsstest eine NGO nicht dazu zwingen oder eine Social-Media-Plattform nicht dazu zwingen, Sachen zu entfernen oder sich um Hate Speech zu kümmern, sondern NGOs, die sich mit Hate Speech beschäftigen wollen oder mit all den ganzen anderen Zeug, die vom Staat finanziert werden, müsstest du hingehen und als Standard sagen, wisst ihr was, okay, dann sagt mir mal, was ihr erreichen wollt und nach einem Jahr, dann schauten wir mal auf eure Berichte, was ihr dann geschafft habt von dem, was ihr wollt. So irgendwie Berichte schreiben sollen dann die sozialen Netzwerke, aber die NGOs müssen das nicht machen. So, also wenn, dann schon aber irgendwie wieder. Ja, glaube ich, bei einem meiner ersten Besuche hier, da ging es auch um Kohlen, was die halt auch im Kampf gegen rechts kriegen. Und da habe ich damals auch schon gesagt, meine ich, dass es halt eine Schweinerei ist, dass es da einfach keinerlei Verantwortungsberichte gibt oder so. Und dass diese Gelder halt alle in irgendwelchen düsteren Kanälen verschwinden. Und dann gibt es ja immer dieses, also da macht man sich dann immer so ein bisschen drüber lustig. Und natürlich wird das dann auch von ganz rechts außen zugespitzt dargestellt. So dieses die Antifa als vom Staat bezahlte Terrortruppe. Aber es ist halt so. Also so zu 100% ist es halt nicht außer Welt gegriffen. Ne? Und ich kenne auch Leute, die in Gewerkschaften tätig sind, die da auch was mit Geldern zu tun haben und die auch sagen, ja, wir kriegen Gelder, um Busse für Demos klar zu machen. Und wer sich da reinsetzt, das ist alles ein bisschen ambivalent. Ja, oder wenn irgendwelche UJZs, also unabhängige Jugendzentren, gefördert werden, ja, die kriegen dann Geld, weil die engagieren sich dann toll gegen Rechts oder gegen Rassismus. Und wenn sich dann aber den Rest des Jahres da irgendwelche Leute für linksextremistische Rockkonzerte treffen oder Blockadetrainings machen für die nächste Demo, wo sie dann üben, wie sie den Polizisten richtig eins in die Frisur geben können, ja, das sind halt einfach Sachen, das geht nicht. Weißt du, der Staat soll mal auf die anderen zwischen Mensch und zwischen Bürger und Staat stehenden Strukturen, so diese ganzen NGOs, die von Steuergeldern gefördert werden, darauf soll sich der Staat mal konzentrieren und nicht auf die einzelnen Leute. Ich wäre ja schon froh, wenn ich einfach nur eine Datei hätte, aus der ersichtlich wird, an welche NGOs wann wie viel Geld vom Staat geflossen ist. Da wäre ich schon richtig zufrieden. Das nächste, das Bessere wäre natürlich noch, tatsächlich zu wissen, wie die denn ihren Erfolg messen. Ja, weißt du, so warum müssen so unabhängige Leute wie wir hier so, ja, die nicht dafür bezahlt werden, ja, sich mehr Arbeit machen, das alles aufzusammeln, das zusammenzutragen und zu katalogisieren, ja, und das zu visualisieren im Anschluss, ja. Aber diese ganzen NGOs, ne, die sind da alle ganz nebulös und so von wegen, ach, müssen wir nicht, ach, brauchen wir nicht. Die haben doch die Info selbst. Was ist daran so schwer, sie öffentlich zu machen? Hat Frau Schwesig dazu nicht gesagt, alle weiteren Informationen könnten die Öffentlichkeit beunruhigen? Nein, das war Thomas de Maizière. Ist mir klar, Daxin. Nein, aber überlegt euch mal, ihr sitzt irgendwo in einer Firma und der Chef kommt rein und sagt, ja und, wie läuft's so? Und dann sagst du, ja, ich habe ein neues Produkt entwickelt, sagt der Chef, ja, was für ein Produkt? Sagst du, das kann ich nicht genauer definieren, aber ich habe schon an 8 verschiedenen Stellen Geld überwiesen. Genau, und auf die Frage, was es ist, könnte es sie beunruhigen. Das wollen sie nicht wissen. Ja, weißt du, im normalen Arbeitsleben könntest du damit nie durchkommen. Sagst du deinem Chef, ja, ich habe ein neues Produkt, ich kann es nicht genauer beschreiben. Ich weiß nicht, wie wir den Erfolg messen, aber ich habe schon an viele verschiedenen Stellen Geld dafür ausgegeben. Ja, oder hier, ich habe einen wissenschaftlichen Ansatz entwickelt und ich habe keine Ahnung, ob der richtig oder falsch ist, aber ich habe den einfach jetzt schon mal in die Praxis umgesetzt und es passt schon, aber ich frage nicht weiter, was das ist egal, so, es ist einfach so ein Ding, ja, und es ist schon okay so, ja, klasse, ne, super, ich habe schon meine eigene Religion gestartet, meine eigene Ideologie gegründet, meine eigenen Manifeste geschrieben, aber keine Ahnung, ob der Ansatz, auf dem das basiert, richtig ist. Wenn er falsch ist, mache ich trotzdem weiter, ist egal. Geil, Alter, fürchterlich. Scheitern will ja heutzutage auch gelernt sein, liest man ja immer öfter. Ja, ja. Ja, das hier. Um es mal kurz einzuführen, es gab diesen tollen Hängermeer-Artikel, den wir letzte Woche auch ausgiebig besprochen haben mit den Kartoffeln und der deutschen Dreckskultur. Und die gleiche Hängermeer hat dann kurz danach bei einem Talk, einer Diskussion zusammen mit dem Autor von Unterweißen, einer weiteren Schriftstellerin und Taz-Journalistin, und dem Kulturchef von Spiegel Online eine Diskussionsveranstaltung zum Thema, wie organisieren wir uns gegen die AfD, gemacht. Wir können eigentlich runtergehen bis zu Podiumsdiskussion, weil der Hartmut Danisch, das ist ein sehr mutiger Mensch, der ist im Schutze der Anonymität dahingegangen, um sich das anzugucken, und hat uns einen Augenzeugenbericht von diesem Ereignis geliefert. Also das ist jetzt vielleicht gemein von mir, damit aufzumachen, aber wenn eine Moderatorin die Gäste als drei der klügsten Menschen des Universums, wir sprechen zum Beispiel von Hengame, wörtlich begrüßt, dann ist das ein selbstgewählter Maßstab. Und wenn dann intellektuell einfach gar nichts kommt und auch sprachlich nur Primitivsprache, wenn man merkt, dass die einen sehr reduzierten Satzbau und Wortschatz haben, etwa als Steigerung von wichtig nur super wichtig kennen und auf Anglizismen wie People of Color ausweichen, weil sie keinen deutschen Begriff verwenden können und wollen, dann steht das im augenfälligen Kontrast zum geäußerten Anspruch und Selbstverständnis. Das ist ja auch so wunderschön zusammengefasst, was wir hier schon 100-mal gesagt haben. Es ist einfach, das Niveau ist für den Arsch. Also das ist die kürzeste Zusammenfassung, die man da bringen kann. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass das bei einer Live-Veranstaltung genauso unsympathisch wirkt, wie hier sagt, auffällig affektiertes Gehabe, Gehampel, Gestik und Mimik, die auch dazu verwendet wird, Defizite des sprachlichen Ausdrucksvermögens auszufüllen. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Ich weiß es ganz genau, weil genau das ist es, was mir bei diesen ganzen selbsternannten Intellektuellen auf den Sack geht. Noch nie ein Buch von Weitem gesehen, das nicht irgendwie in den eigenen Einflussbereich fällt, aber so tun, als wären sie die schlauesten Leute auf der Welt. Ja. Und natürlich tut uns Hengame den Gefallen und sagt dann einmal auch, ich hasse Deutschland, aber Hartmut Danisch fragt dann auch, warum bist du hier? Warum? Ja. Es gibt so viele Länder auf der Welt. Warum bist du hier, wo du alle hasst? Warum bist du hier, wo dich die Einwohner triggern? Ich kann an der Stelle übrigens noch mal kurz darauf hinweisen, weil ich nichts mehr liebe, als Werbung für meinen eigenen Content zu machen. Ich habe vor einer knappen halben Stunde ist bei mir ein kurzer Wochenend-Rant erschienen auf meinem Kanal, wo ich genau darüber auch spreche und das mal ein bisschen seziere, was ich glaube, was da der Antrieb von Hengame ist. Wie ist denn der Name deines Kanals? Das ist Präsident Barotschew und ich packe schnell auch mal gerne einen Link in den Chat. Okay. Ja, dann geht es um die üblichen Diskussionen. Die bösen Rechten verbreiten halt diese ganzen Lügen mit irgendwelche Flüchtlinge kriegen mehr Geld als andere und so. Und Rassismus. Man kann mit Deutschen nicht vernünftig über Rassismus reden. Und so weiter. Ja, versuchst du denn mit Deutschen auf einem normalen Weg über Rassismus zu reden? Oder ist es schon so hier guilty by association und jetzt beweis mal deine Unschuld, du scheiß Kartoffel? Alter, Kopfschuss einfach. Die Leute wollen keine Gespräche, die Leute wollen einfach nur aus allem, was sie umgibt, so ein Beispiel dafür machen, warum ihre Existenz genau so sein muss, damit sie sich wie immer weiter im Kreis bewegen können. Die wollen sich nicht verändern, die wollen sich nicht verbessern, ja. Die wollen ihre Ideologien einfach rechtfertigen und fertig. Man beklagte, dass mit dem Einzug der AfD deren Abgeordnete nun sehr viel Geld bekämen und damit auch wieder andere Rechte als Mitarbeiter einstellen und finanzieren. Und das Geld aus den Landesparlamenten käme ja auch noch dazu. So. Und dann sagte er auch, an einer Stelle ist mir dann besonders aufgefallen, dass sie auch als Journalisten einfach keine Ahnung von ihrem Job und von den demokratischen Abläufen in Deutschland haben. Und dann erzählt er die Geschichte von dem AfD-Vizepräsidentenkandidat, der da irgendwie die Ablehnung bekommen hat. Und es haben aber mehr Leute für ihn gestimmt, als in der AfD sind. Und dann, das ist für Hengame und Co. gleich der Grund zu sehen, dass natürlich noch mehr Rassisten im Parlament sitzen, aber in anderen Parteien. Weil die haben ja für den AfD-Typen gestimmt, dass sie halt einfach nicht wissen, dass es bei uns Usus ist, dass jede Partei einen bekommt und die anderen im Zweifelsfall halt mitwählen, damit diese Partei halt auch ihren bekommt, weil die Partei stimmt auch bei denen mit, die sie aufstellen. Ja. Also Ja, aber gut, dass da in diesen Kreisen halt einfach keinerlei Verständnis für demokratische Gepflogenheiten herrscht und so, das ist ja auch alles jetzt. An die Deutschen, ihr habt ein Problem. Dieses Problem heißt Mehrheitsgesellschaft. Was bedeutet das? Naja, dass generell per Definition die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland haram ist. Es ist einfach nur ein Hass auf die Superstruktur. Ja, aber das ist doch, aber genau das ist da der springende Punkt. Dann soll sie doch gehen. Und warum machen sie es nicht? Weil sie tief in ihrem Innern, und jetzt spoilere ich halt auch aus meinem Video, weil sie tief in ihrem Innern wissen, dass sie hier oben im Norden Europas auf der Insel der Glückseligen wohnen. Ja. So. Das ist halt, weißt du, so eine Welt, in der du hin? Sagen kannst. Wo wollen die denn hin? Wo will Hengame denn hin? Mit den Ansichten, die sie vertritt, so wie sie aussieht, so wie sie sich benimmt. Wie viele Länder auf der Welt hat sie, wo sie das so durchziehen kann? Und dann auch noch die Förderung und die Knatze hinterher geschoben bekommt. Also vielleicht die skandinavischen, je nachdem. In Dänemark ist es ja auch schon nicht mehr so rosig mit einer rechtskonservativen Regierung. Ja, dann kann sie vielleicht nach Norwegen, nach Schweden. Ja, und dann kann sie in Deutschland bleiben. Und vielleicht noch ein bisschen Österreich, Schweiz. Wobei Österreich ist ja jetzt auch mittlerweile schon Hitler, und zwar nicht zu knapp. Also wo will die Frau auf der Welt bitte hin? Ich meine, einer von den Panelisten hat ein Buch geschrieben, das da lautet Unterweisen, was es heißt, privilegiert zu sein. Da denke ich mir so, na, Brauner, was geht so mit deiner Rassenlehre? So, keine Ahnung. So, ich. Weißt du, so Rasse und so ist halt ein echt klebriges Thema, ne? Genauso ja, wie Identität. Übrigens das Buch wurde damals auch übrigens auch krass von der SPD hofiert, ne? Also das nur mal so nebenbei, dass das alles keine Sachen sind, die jetzt vor der Partei SPD Halt machen. Ja. Weißt du, so, das ist so fürchterlich. Man, warum müssen solche Leute Präsenz bekommen? Das macht keinen Sinn. Das ist so, weißt du, wenn das hier eine gerechte Welt wäre, ja, dann würden solche Leute nicht da sein. Nicht die Einprozentler, nicht die Leute, die irgendwie Risiken eingenommen haben und da irgendwie jetzt davon strategisch gut analysiert haben und sich verhalten haben und so. Und also die können ja gern da sein. Aber so Leute, die halt einfach sich selbst aufpushen auf eben solchen Sachen, die halt einfach, ja, ohne zu verstehen, weißt du, dass es einfach fürchterlich ist, was die da machen. Ne? Aber ich glaube immer noch ganz fest daran, dass das eine Modeerscheinung ist. Ja, dieser Vulgärjournalismus. Und dass das, also da glaube ich tatsächlich fest dran, auch wenn das bei manch anderen Sachen aus dieser Richtung vielleicht nicht so schnell gehen wird. Aber ich bin mir sicher, das ist was, das wird auf kurz oder lang wird das keinen Bestand haben. Weil damit kannst du einfach keine Masse ziehen. Wobei ich mir jedes Mal denke, wenn ich so einen Artikel lese, so, hey, du bist ein sterbendes Blatt, du hast eine sinkende Auflage, du schreibst einen absoluten Müllartikel, der rumgeht, weil es einfach Müll ist, und dann kriegst du einen Haufen Klicks, kannst ein paar Anzeigen verkaufen und was? So. Die schreien alle rum wegen Populismus und wegen Trump und so, ne? So, aber selbst hat Hengame überhaupt keine Probleme, dann so einen scheiß Artikel rauszuhauen, der halt einfach so völkerverachtend ist und so einen Scheiß, ne? Also im Spiegel ist ja. Bei der Veranstaltung fragte man sich, ob man das nicht auf die Weise angehen müsse, dass man einfach rundheraus erklärt, dass man die AfD im Bundestag einfach nicht akzeptiert. Ja, ne, sehr erwachsen. Wow, wir möchten mit denen nicht spielen. Geil, super. Ja, was bedeutet das überhaupt? Verbieten wir dann wieder Parteien oder werden Stimmen von Leuten, die AfD wählen, dann einfach nicht gezählt? Ja, weißt du was, es gibt einfach Neuwahlen. Diese Leute das vor, dass so lange Neuwahlen, bis die AfD nur 4,9% gibt? Ja, die ersten Ergebnisse sind drin, die Leute haben falsch gewählt, sollen sie nochmal wählen, scheiß drauf. Ja, wird ja kommen, sage ich euch jetzt schon. Also ich habe das vorhin ernst gemeint, wir werden keine Jamaika-Regierung kriegen, wir werden schön Neuwahlen kriegen. Das ist geil, ne? Weißt du, es wäre doch besser, wenn die Mächtigen sich ein neues Volk wählten. Ja, ne? Und dann noch hier das alles über NGOs machen. NGOs sind wirklich so eine Erfindung des Teufels und das muss ein Jude ausgerechnet sagen, ne? Und dann erzählen sie auch noch irgendwie auf dem Podium, nach der Bundestagswahl sei ein Taxi voller AfD-Leute in eine Menschenmenge gefahren, die dann schwer verletzt worden sei. Habe ich nicht von gehört. Aber merken die nicht selber, wie idiotisch das ist? Ein Taxi voller AfD-Leute, was haben die gemacht? Dem Fahrer eine Knarre an den Kopf gehalten oder was? Ja, jeder hat, wenn das passiert ist. Was gehen denn die Fahrgäste überhaupt irgendjemanden an, die in diesem Zwischenfall da verwickelt waren? Oder haben die vielleicht gesagt, aber fahren Sie da durch die Menschenmenge? Wir möchten nicht ganz außen rum fahren. Ich muss mir das gerade vorstellen. Dann sitzt da so einer in seinem Taxi, steigen so ein paar Leute an und sagen so, wir sind von der AfD. Und dann guckt er plötzlich so starr geradeaus und sagt, mein Führer, wo soll es hingehen? Ich gebe dir 50 Euro, wenn du den da vorne anfährst. Weißt du, keine Ahnung. aber bitte keine weißen deutschen Heterosexuellen treffen. Nur Leute, die wir dann auch... Und wenn der nicht schreit, kriegst du dein Geld nicht. Also das klingt wie so ein Fiebertraum von Leuten, die da klammerheimlich irgendwie sich so eine Story zusammenreimen, Alter. Ja, das könnte man als Fake News bezeichnen, als Halbwahrheit, als genau das, was sie ihren Gegnern im Absätze aber vorher Charlotte vorgeworfen will. Haben. Aber Charlotte will überall. AfD-Taxi will. Ja. Ich frag mich, ob das wirklich so verrückt weitergehen wird, dass die Leute irgendwann so rückgängig feststellen, dass da bei den Flugzeugen, die in die Twin Towers reingeflogen sind, bei 9-11, ne, dass da Passagiere dabei waren, die waren so beim Ku Klux Klan dabei oder waren so White Supremacists, ne, und demnach ist es nicht so schlimm, ja. So, Alter. Der Danisch ist dann auch die letzte Meile gegangen und hat bei der anschließenden Q&A wirklich die Chuzpe gehabt, muss man ihm echt schon applaudieren, eine Frage zu stellen und hat gesagt, ich habe gesagt, dass sie zwar dargelegt hätten, was ihnen nicht gefällt und wovon sie weg wollten, dass mir aber eine Aussage fehlt, wo sie hin wollten, welchen Zustand sie erreichen wollten. Haben sie nicht verstanden. Ja. Ich habe es nochmal erklärt. Den Wunders. Sie stören sich ja nun erkennbar daran, dass Leute AfD gewählt haben. Was genau sie denn jetzt von denen erwarten würden? Sollen die Wahlen fernbleiben? Sollen die etwas wählen, was sie nicht wählen wollen? Sie haben es immer noch nicht verstanden. Ich sagte, Sie hätten doch eben gefragt, ob ein AfD-Wähler anwesend sei. Wenn sich einer gemeldet hätte und gesagt hätte, es täte ihm leid, was solle er denn jetzt machen? Was hätten Sie ihm denn gesagt? Ja, wissen Sie nicht. Eigentlich nichts, es sei zu spät. Da könne man nichts mehr machen, das sei ja auch nicht Ihre Aufgabe. Von Amijad bekam ich dann noch die Antwort, er dürfe dann nicht mehr in Urlaub fahren, wo die Sonne scheint. Ja, also, was? Ich finde das wichtig, was er danach noch schreibt. So dieses, dass er nicht mal mehr abschätzen konnte, ob das jetzt ironisch gemeint ist oder nicht, weil das Level an Schwachsinn in diesen Reihen mittlerweile halt einfach so exorbitant angeschwollen ist, dass man das nicht mehr auseinanderhalten kann. Weißt du musst halt einfach alle Steine umdrehen, so alle ideologischen Sümpfe durchsuchen und nicht dafür sorgen, dass da einfach eine Plane drüber gezogen wird vom Staat und dass es dann einfach für niemanden ersichtlich ist, okay? So, weder Unterstützung noch Verhinderung, okay? Man muss es offenlegen und alle Leute sollen sich selbst eine Meinung bilden. Verstehen das die Leute nicht, okay? Was ist daran so kompliziert? Alter, sowohl Zensur als auch Intransparenz verhindern die Meinungsbildung zu einem Thema. Und dann hast du entweder das Gefühl, du bist der Verrückte hier, weil dein Wissen zu der Situation kommt aus irgendeiner PDF, die halbwegs irgendwo mal da war, ja, aus einem Paragraphen, der ja irgendwo stand. Aber niemand wird es zugeben, okay? Keiner hat irgendwie einen Plan, aber alle machen was. Und das ist so ein Zustand von Chaos und Verrücktsein unmöglich. Alter, nee, Alter. So ein Hals schon wieder, fürchterlich. Ach, der Danisch, gut gemacht. Ja, also ich möchte als Abschluss ich kann jedem nur empfehlen, den Rest von dem Artikel auch zu lesen, weil er echt A, unterhaltsam und B, voller Wahrheiten ist. Er hat zum Beispiel seine Gedanken auf dem Heimweg sehr präzise beschrieben. Das fand ich absolut klasse. Aber wichtig, er hat eine Reihe Nachträge verfasst und am wichtigsten erscheint mir Nachtrag 6, den ich nochmal kurz in voller Länge vorlesen möchte. Sie haben sich ja immer wieder als linke Journalisten bezeichnet. Das ist also der Menschentypus, den uns die Linke als Ideal- und Einheitsmensch aufzwingen will. Ungebildet, platt, intellektlos, leistungslos, herablassend, sprachlich begrenzt, rotzig und pöbelnd, eingebildet, rassistisch, egozentrisch, überheblich und mit Plünderungsmentalität. Ja, schön beschrieben. Danke, Hartmut. Danke. Das war wunderbar. Danach habe ich mir auch eine Zigarette angezündet. Ja, aber... Und mich nackt aufs Bett gelegt. Alter, also das ist wirklich so eine schöne Schelle, der Beitrag. Wer den nicht liest, ist selber schuld. Ja, aber der wird nicht irgendwie jetzt dafür sorgen, dass die Leute, die davon kritisiert werden, sich fragen, vielleicht mache ich doch was falsch. Nee. Ja, dazu müssten sie lesen, kennen OPEX, und dann das Gelesene noch verarbeiten. Das ist dann ja nicht allen gegeben. Der Danisch ist ein guter. A sedentary pandemic threatens EU health. Okay. Sedentary, das habe ich noch nie gelesen, das Wort. Ah, du bist du kannst bestimmt nicht mal mehr Norwegisch. Ich sag's dir, du bist so ungebildet. Aber Chef, nein, der kann nicht lesen. Nein, sedieren liegt doch bitte nah, oder? Nee, sedentary, das sind Sitzgelegenheiten. Ah, okay. Sesshafte pandemisch. Sesshafte Krankheit. Es geht darum, dass die Menschen zu faul sind und rumsitzen und fett werden. Und ach so, deswegen ist doch Bild da. Physical inactivity costs the EU 80.4 billion annually. Ach so, okay. Ja, und gut, wenn du es so wie so ein Behinderter aussprichst, dann verstehe ich das. Dankeschön. Ja, 80 Milliarden Euro gehen flöten, weil die Menschen nur rumsitzen. Deswegen geht raus, jagt Politiker herum und dann macht ihr was gegen die Sitzerei. Nee, ich meine nur, dass halt hier von wegen, dass die Leute zu sehr an Tablets rumzocken, zu viel Energydrinks trinken und es nicht gesund ist und dass die EU was dagegen machen will, damit man Kosten einsparen. Geht trainieren, lasst euch nicht gehen, und wenn ihr euch gehen haben lasst, dann macht was. Seid gesund und so. Naja, aber gut, wenn ich sehe, was das für eine Epidemie ist mit den Smartphones, inzwischen bin ich echt froh, dass ich aus altem Holz bin, um mal vom Krieg zu erzählen, ja, dass ich irgendwie noch mit Büchern groß geworden bin und so. Weil was sind das? Was sind das? Meinst du E-Books? Nee, ich meine, mein Buch hat halt nicht gepiept, ja, oder... Was? Mir gezeigt, was kaputt? Dass OPEX mir eine neue Nachricht geschrieben hat oder dass auf irgendeinem scheiß Dating-Dingsbums sich jemand mein Bild angeguckt hat oder so ein Scheiß, sondern ich habe einfach dieses Buch gelesen und es war erhellend und man hat über Sachen nachgedacht und man hatte auch die Zeit dafür, weil das Schissding nicht schon wieder irgendein Geräusch gemacht hat. Also da beneide ich die heutige Generation überhaupt nicht drum, um dieses Aufwachsen mit diesem Ding in der Hand, überhaupt nicht, null. Wobei halt Flugmodus auch viel hilft. Also. Ja, machen die Kinder denn an, den Flugmodus? Oder wollen sie lieber gucken, was die Klassenkameraden gerade auf WhatsApp wieder für ein Foto gepostet haben? Also ich mach die Aufmerksamkeitsspanne der Leute komplett. Und dann kriegst du Zustände, wo du halt einfaches Deutsch benutzen musst. Die haben wir jetzt schon teilweise. Ja? Also ich... Also ich verfluche die Dinger nicht oder ich sage nicht, das darf nicht sein, aber ich würde halt Kinder nicht mit dem Ding, so wie ich halt auch als Kleinkind kein Ferngesehen habe. Das gab's also, da konnte man mal mit drei oder so durfte man mal die Sesamstraße gucken. Heute sehe ich zweijährige Kinder von einem Tablet hocken und da drauf rumpatschen. Bei mir war auch, ich durfte vom 14. Geburtstag kein Handy haben. Ende aus Mickey Mouse. Mein Vater gesagt, da brauchst du nicht. Ich durfte vor meinem 34. Geburtstag kein Handy haben, weil erst gab es keine und dann habe ich gesagt, ich kaufe mir keins. Weil mich das lag aber auch daran, dass du halt im Ersten Weltkrieg geboren bist. Ja, aber da haben wir noch gegen die Dinosaurier gekämpft, bevor die ausgestorben sind. Apropos Erster Weltkrieg, hier das vorliegende Dokument, das ist der European Defense Action Plan. Und ich möchte die Zuschauer darauf hinweisen, dass der in den Quellen ist, dass der nicht allzu lang ist, dass aber, wenn man sich den durchliest, man das ein oder andere Aha-Erlebnis haben wird, wenn man in der Politik Forderungen in Sachen Rüstung sehen wird in den nächsten Monaten oder auch Jahren. Und das ist ein recht interessanter Plan ist, was man denn so möchte in Sachen europäischer Verteidigung. So, alles Weitere findet ihr in den Quellen. Ja, hier in Kambodscha hatte die Regierung meinte, dass keine weiteren Arbeitsrechte halt aufkommen sollten, weil halt sich die Leute nicht an Arbeitsrechte gewöhnen sollen, weil du jedes Mal auch wieder abwandern kannst in Land, wo es halt weniger Arbeitsrechte gibt. Und das aber hier in diesem Fall dann H&M tatsächlich gesagt hat, kümmert euch mal mehr darum, dass die Leute nicht zu einem Hungerlohn arbeiten. Das ist auch mal eine ganz schöne Nachricht, dass wenn dann eine Firma dann das vielleicht gebacken bekommt. damit die Leute nicht ganz so arg ausrollen. Ja. Das ist auch interessant. Wenn jemand wieder angeschissen kommt und sagt, guck mal, Staat XY hat an die verkauft und das ist böse, weil Waffen sind generell immer schlimm. Es kommt nicht drauf an, wie man sie einsetzt, sondern jede Waffe ist total schlimm. Es ist interessant, sich vor Augen zu führen, welche verschiedenen Länder denn dorthin Waffen exportiert haben und dass, wenn man dann jemanden hat, der sich darüber aufregt, dass Myanmar Waffen bekommt, über welches Land er sich denn dann aufregt, dass es mehr über die Person aussagt, wie über das Land. Weil es einen Haufen Länder gibt, die Waffen dorthin verscherbelt haben. So. Und wenn du weiter runter scrollst, da ist eine ganz schöne Infografik. Genau, wunderbar, da sieht man es. Hervorragend. Nee, weil da hatte ich den Secular Talk, weiß ich, ein YouTuber, manche kennen den vielleicht, der hat sich darüber aufgeregt, dass Israel Waffen dorthin exportiert hat. Und dann habe ich hier die Grafik gesehen und dachte mir, na, selektive Wahrnehmung. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Alerta, alerta. Ohne Deutschland soll nie wieder ein Krieg ausgehen, steht im Grundgesetz. Und hier, weil ich es immer so schön finde, wenn der Mars über Japan redet. Ich fand das letzte Woche so schön, deswegen habe ich das mit eingereicht in die Quellen. Japan ist das Land, wo die Leute nicht vernünftig ficken, ne? Das hatten wir doch letzte Woche schon. Ich glaube, wir hatten Nein, ich habe mir überlegt, wir können ja mal, wenn ihr Lust habt, können wir mal gerne irgendwie einen Stream zu dem Thema machen und dann bringe ich ein paar Bilder mit und zeige euch mal ein bisschen, wie ich es gesehen habe. Ich fand es in diesem Pew Research-Dinger nur ganz interessant, dass weiter unten die Leute in Japan gefragt worden sind, does diversity make your country a better place? Und dann haben 57% geantwortet, Diversity is Strength, Stärke, weißt du? Also, dass es schlimmer macht, in Japan zu leben und dass es halt nicht gut ist. Und ja, also ich finde es ganz interessant. Also, weil ich glaube, dass die Umfrageverhältnisse in Deutschland oder in Frankreich nicht unbedingt anders wären, aber irgendwie die Politik hier irgendwas anderes macht und in Japan irgendwie sich das deckt, was so die Mehrheit sagt, ist, was irgendwie die Leute machen, die gewählt sind. So. Ich glaube, das Gefährliche ist, dass die halt alle diese Krankheit haben, dass die alle diese verschwommenen Vierecke auf den Geschlechtsteilen haben. Ja. hier, ich keine Ahnung, der Artikel hat eine sehr vielversprechende Überschrift, dass halt die Alt-Right psychologische Kriegsführungstaktiken verwendet, um weiße Vorherrschaft weltweit zu etablieren, die halt auch noch geleakt worden sind, aber irgendwie kam halt... Ja, geleakt, glaubt doch keiner, das ist Gladio 4.0, das wissen wir doch alle. Ja, guck mal, also auf, Alter, Gladio, das ist nicht witzig. Das ist der übelste Albtraum-Shit. Da kriege ich richtige Aluhut-Paranoia bei dem Thema. Das hat mit Aluhut nichts zu tun. In Italien ist es bewiesen und in allen anderen Ländern ist es sehr wahrscheinlich. Ja. Also Blödsinn, Aluhut. Also ja, aber es klingt halt, das ist ja das Schlimme, es klingt halt so nach Aluhut, aber es ist es halt eigentlich nicht und das macht es ja so schlimm. Okay, Moment. In Deutschland sah es doch auch so aus im Nachkriegsdeutschland, dass die SPD das erste Mal Mehrheit bekommt und dann wurde doch von der Gladio-Einheit vorgeschlagen, dass man einen Putsch machen könnte, der dann aber abgewiesen worden ist, was aber auch offiziell, also in offizieller Geschichtsschreibung drin ist, wo ich mir auch dachte, what the fuck? Also es gibt doch auch, das ist aber halt tatsächlich wirklich mehr Theorie, als dass es da irgendwelche Beweise gibt, aber es gibt ja auch durchaus ich sage mal Stimmen, die halt sagen, dass man nicht weiß, ob der NSU nicht auch irgend so eine aus dem Ruder gelaufene Gladio-Kacke war, ne? Weil das weiß ja kein Mensch. Also offiziell wurde das zwar mal eingestellt, aber naja, ne? Ja, mal hier mal meine Frage ist, wenn der Islam hinkommt und sagt, hier, wir haben so die Absicht, ein globales Kalifat einzurichten und so und hier überall Dschihad zu machen und es passt dann schon, ne, und geil, dann sind alle Leute, okay. Wenn jetzt Kommunisten und Sozialisten und Marxisten und Maoisten hinkommen und sagen, wisst ihr was, wir wollen hier ein globales Netz, Ding ausbauen von unserer Ideologie, dann sagen alle Leute, okay. Aber wenn jetzt irgendwie die Alt-Right hinkommt und sagt, wir wollen genau dasselbe machen wie die anderen zwei, dann sind auf einmal alle so, oh mein Gott, wie kann man nur? Ja, vor allem in dem Artikel, trotz der vielversprechenden Überschrift, der war sehr mau. Also ich habe mir wesentlich mehr erhofft von so einer tollen Überschrift, aber Clickbait. FBI arrested Russian spies getting close to Hillary Clinton in lead up to Uranium One Deal. Ja, es ist ja noch irgendwie die größte Bombshell, die da irgendwie rausgekommen ist und irgendwie ist so eine Aufmerksamkeitsökonomie, das ist irgendwie untergegangen, dass die russische Regierung versucht hat, Einfluss zu gewinnen, indem sie Leute besticht und so und Extortion, also Erpressung und so Sachen und dass es halt unter der Obama-Administration war und dass halt Clinton mit involviert ist und dass es halt um die Uran hier um Uranium geht und irgendwie ist halt die Aufmerksamkeit, die dem jetzt beigemessen wird von den Medien, finde ich irgendwie faszinierend, einfach nur so faszinierend. Klingt ironisch. Ja. Ach, wer hätte es gedacht? Ja. Ach, wer hätte es gedacht? The 1% of the population accountable for 63% of all violent crime convictions. Oh, shit. Ich finde es halt immer so toll, wenn es heißt toxische Maskulinität oder so eine Kacke und du dir dann Kacke anhören musst wegen 1%. Weißt du, da macht 1% Kacke und du bist dran schuld, weil du nicht in Ordnung bist, so wie du bist, weil toxische Maskulinität. Ja. Ich meine, das macht ja Sinn, wenn alle gleich sind, dann ist keiner anders und dann kann auch keiner irgendwie schlecht sein, wenn alle genau dieselben sind. Dann gibt es überhaupt kein Verständnis mehr von oben. Nein, aber dazu musst du aus dem 1% halt irgendwas rausholen, das Gehirn oder so. Was ist, wenn die 1%, was ist, wenn diese 1% eben sich genau mit den Leuten decken, die halt Geld haben und Juden sind? Was damit? Nein. Was damit? Nein, aber. Was damit? Nein, aber schau mal, hier ist mir ein Fakt eingefallen, dass also im Zweiten Weltkrieg auf der Alliiertenseite in der Luftwaffe war es so, dass 1% der Flieger für 50% der Abschüsse da waren und dass die restlichen 99% die anderen 50% der gegnerischen Flugzeuge abgeschossen haben. Und selbst auf dem Schlachtfeld ist es auch so, dass der überwiegende Anteil der Soldaten, die wirklich Feindkontakt haben, also nicht nur von der Front entfernt sind, sondern auch selber Leute sehen, was mit Waffen, die auf sie schießen, dass trotzdem, ich weiß nicht mehr die Zahl, 50% oder 60% nie auf die gegnerischen Soldaten geschossen haben. Und dass aber halt du sozusagen einen gewissen Prozentsatz hast, der halt halt für den überwiegenden Anteil der Tote verantwortlich sind. Und irgendwie finde ich halt, ich finde es einfach interessant. Gibt ja auch, diesen Bullet Count, ne? Also wie viel Schuss verschossener Munition ist ein gegnerischer Soldat tot und der ist ja auch unglaublich hoch. Ja. Also die Chance, dass du halt einfach die ganze Zeit rumballerst und halt nichts triffst und es passiert halt nichts, der ist schon nicht so ungering. Ja. Oh, Rex. Hey, Rex ist cool. Ja, Rex ist cool. Ja, Jonathan McIntosh meint von wegen, Handheld Game Controllers with physical buttons are limiting and alienating to new players. It's technology from 40 years ago. Also quasi das Spiele-Controller so mit Knöpfen und so Zeug, die schränken Leute ein und verschrecken Leute und neue Spieler können halt nicht reinkommen. Und es ist Technologie von vor 40 Jahren. Will die einen Film haben? Irgendwie musst du doch die Sachen bewegen. Kontrollieren. Ja, aber irgendwie musst du doch mit dem Spiel interagieren. Das ist doch Sinn von einem Spiel. Also, Handheld Game Controllers with Physical Buttons, wie willst du denn irgendwas eingeben? Naja, es gibt ja schon Kontrollmöglichkeiten auch für Leute, die die eine Behinderung haben. Das ist ja schon mal, das ignoriert ja mal von vornherein, dass es ja sogar Blinde gibt, die Videospiele spielen und dass es durchaus auch für Leute, die halt mit den Gliedmaßen da eine Behinderung haben, dass es da auch Ansätze gibt und dass es sogar Leute gibt, die irgendwie mit der Zunge spielen. Ja, ja, aber das ja, ist so eine... Das aber, ist so, aber was mittlerweile... Dinge, die du da an den Kopf anschließen kannst, wo du dann mit Gehirn spielst. Ja, aber das ist eher... Weißt du, aber das ist Spielzeug. Ich habe die Dinger verkauft. Aber darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ich finde, dass der Macintosh halt so tut, als müsse man jetzt, weil es behinderte Menschen gibt, den Behinderten-Controller, wenn ich das mal respektlos sagen darf, als Maßstab nehmen. Also er fordert praktisch, dass für die Leute, die in irgendeiner Form mit einem Controller nicht interagieren können, also ein verschwindend geringer Bestandteil unter den Leuten, die sich für Spiele interessieren, was uns die Konsolenverkäufe der letzten Jahrzehnte so gelehrt haben, dass die jetzt sich mit irgendwas rumplagen sollen, was nicht so gut funktioniert wie ein Controller, nur damit die anderen sich inkludiert fühlen. Was ja schon auch von vornherein völliger Blödsinn ist. Ja, also Virtual... Darf ich da ganz kurz nochmal eine Anekdote erzählen, und das ist wirklich so passiert, das ist aber schon Jahre her, deswegen ist die Chance, dass ich das nochmal finde, echt gering. Aber ich erinnere mich, beim Fußball, die Fanszene vom SV Werder Bremen, die ist ja relativ links. Und wie das halt bei allen anderen, wo die ihre Wichsgriffe reinkriegen, halt auch so ist, gibt es dann da auch immer irgendwelche Plenums und oder Plenare oder was ist die Mehrzahl von Plenum? Plenar. Plenum. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Da gibt es dann halt auch immer irgendwelche Veranstaltung, und auf irgendeiner Veranstaltung gab es dann da mal ein Thema, da habe ich dann Artikel drüber gelesen, wie das halt ist in der Fankurve. Da werden ja auch alle ausgeschlossen, die nicht weiße, gesunde, heterosexuelle Männer sind. Und da war dann eine Frau von der Fanszene des SV Werder Bremen, die dann doch gesagt hat, erstes Mal, wenn die in der Fankurve rufen, 1, 2, 3, Oberkörper frei, das geht gar nicht, weil da können Frauen nicht mitmachen. Und dann sagte sie auch noch, es ist unfair, wenn eine Fankurve anstimmt, steht auf, wenn ihr XY seid. Weil das ja quasi behinderte Menschen ja außen vor lassen würde. Das sollte man doch dann bitte lassen. Ja, ne, also Fische können nicht auf Bäume klettern, deswegen sind Bäume, die gehören nicht aufs Land. Mhm. Ja, aber stell dir das doch einfach mal vor, ja, jetzt will diese Frau allen Ernstes dem Chris verbieten, dass er wie jedes Wochenende sich hinstellt und schreit, steht auf, wenn ihr Frankfurter seid. Ja, aber guck mal, also Virtual Reality Helme, ja, die sind ausschließend gegenüber Leuten, die blind sind, und somit, weißt du, darf man die nicht verkaufen. Das ist ausschließend, das ist ausgrenzend, das ist nicht gut. Das darf man. Aber meinte der Macintosh nicht auch noch damit, dass es darum geht, dass sich ja auch manche darüber aufregen, dass Controllers so viele Buttons haben? Nee, eher wahrscheinlich um den. Sagt jemand, es geht um das Kinect wohl in dem. Was ich noch bekloppter finde eigentlich, ja klar, das ist ein Bewegungscontroller. Und wenn ich in meiner Bewegung eingeschränkt bin, dann kann ich den nicht nutzen. Und wenn ich eine Brille habe, kann ich nicht Jetpilot werden. Das ist leider so. Ja, das ist ausgrenzend. Es ist in sich selbst schon ausgrenzend. Ist ja auch traurig für die einzelne Person. Aber es macht mehr Sinn, wenn es so ein geringer Prozentsatz ist, macht es mehr Sinn, für diese Person eine Lösung zu finden, die mehr Sinn macht. Und es ist nicht der Sinn, eins zu bauen, was für alle funktioniert. Ja, weißt du, und sogar selbst wenn man Leute hat, die eigentlich in der Lage sind, mit einem Controller zu interagieren, ja, heißt es nicht, dass sie gut im Spiel sind, so wie Dean Takahashi ja gezeigt hat, ne? So, der mit seinem Cuphead-Dings-Tutorial-Gameplay-Video, wo er einfach so fürchterlich schlecht einfach nicht mal das Tutorial. Aber ich habe auch ewig gebraucht, als ewiger PC-Gamer habe ich ganz lang gebraucht, bis ich mich auf diese Konsolensteuerung einlassen konnte. Irgendwann bei Assassin's Creed 2. Ja, klar, okay. Dann konnte ich das Ding auch beherrschen. Das ist schon eine Hürde. Aber ich meine, ein Games-Journalist wie Takahashi sollte halt auch schon mal einen Controller in der Hand gehabt haben. Ja, aber das Ding ist halt, du schiebst es dann ja auch, wenn du halt was lernst. Du redest ja von einem Lernprozess bei dir. Ne? Du schiebst es dann nicht darauf, dass man das Spiel irgendwie mal besser machen sollte, ja, damit es dir leichter fällt, sondern du willst halt irgendwie schon das Spiel spielen und lernst es halt. Okay, So. Ich finde es interessant, dass wir die über Jahrzehnte geheim gehaltenen JFK-Files geöffnet haben und wir über Fußball und Videospiele sprechen. Ja, ist auch wichtig, okay? JFK würde uns zustimmen, okay? JFK wird nicht lebendig. Gamergate, okay? Für seinen Fall unterhalten. JFK wurde ermordet, weil er Pro-Gamergate war, okay? Und das war der erste Gamergater. Ich finde es aber eigentlich total geil. Ich denke auf jeden Fall, Harvey Lee Oswald ist auch mit Schuld am Rise of the Alt-Right. Genau. Nein, in den JFK-Files, die rausgekommen sind, geht es darum, dass es halt zwei Schützen gab. Ja, das ist so der Knackpunkt. So. Echt, das steht da wirklich drin, oder was? Ja, ist drin. Also, ich glaube, wen darf ich denn jetzt noch einen Verschwörungstheoretiker nennen, eigentlich? Die Flat Earth-Leute wahrscheinlich oder so. Also ich habe so eine Theorie gesehen. Ich habe so eine Theorie gesehen, bei der das hier das Attentat-Ding mit einer Person möglich ist. Warum sind da zwei? Weil es zwei waren laut dem Dokument. Und halt einer ist die offizielle Version und hier ist die offizielle inoffizielle Version sozusagen. Also. Ich find den Gedanken aber auch immer schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wenn solche Dokumente 25 Jahre bei irgendeinem Geheimdienst im Keller gelegen haben, dass man da dann wirklich nochmal irgendwas erfährt, was man eventuell nicht hätte erfahren sollen. Also das kann ich mir eigentlich immer nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, die Sachen, die du nicht erfahren sollst, die haben sowieso einen Vernichtungsstempel gekriegt und sind in den Schredder, danach in den Ofen und danach in die Siebeanlage und dann sind sie irgendwo in Sibirien oder Alaska vergraben. Vor allem, dann hat sich das Trump als Koks durch die Nase gezogen. Vor allem das Datum war der 13. Juni 1977. Date of Last Review war der 24.3. 1999. Dann dieses Date oben. Was ist damit gemeint? Der 8.3.05, 2005 nehme ich mal an. Was ist damit gemeint? Weil das, was da nebendran steht in diesem kleinen Kästchen, das ist der 22.6.2017. Das ist so das Veröffentlichungsdatum so quasi so. Ach, keine Ahnung oder so. Vielleicht ist das das letzte Mal, dass das aufgerufen wird oder sowas. Das ist sozusagen, dass du, wenn du eine Batch, also mehrere Dokumente hast, die in einem Ordner drin sind, das ist sozusagen das erste Blatt, was drin ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es oben das Datum das letzte Mal, wo sie Sachen freigegeben haben. Und haben sie das dann nicht freigegeben. Aber okay. lasst mich lügen. Also. Okay. Und da sind zwei Schützen mit beteiligt gewesen, steht da drin. Ja, und irgendwo weiter unten steht auch nochmal, dass er halt einen Haufen CIA-Agenten als Journalisten getarnt irgendwo in Organisationen drin haben und ja, halt das Übliche. Also, finde ich gut, wenn der Staat auf seine Bürger aufpasst, finde ich gut. The agency does not believe ja, glaub, there has been... Operation Artichoke oder so hieß es da, wo der CIA überall Journalisten unterbringt. Ja, aber auch wie geil sie es gleich sagen, ne? Also die Agentur sieht da drin überhaupt keinen Verstoß gegen irgendwelche Regeln und man benutzt ja nur ganz wenige Leute in der Szene, bla bla bla, mit American Media Church and Missionary Organization. Finde ich geil. Stasi. Die Kirche auch noch gleich. Es war ja nur ein bisschen und fürs Wohl des Volkes. Warte, das mit den Journalisten war Operation Mockingbird, Operation Artischocke war MK Ultra. Das Bewusstseinskontrollexperimente mit LSD und Elektro. Das wird doch keiner machen. Was redest du denn da? Das gibt es nicht, Abel. Das gibt es nicht. Hör mir zu. Schau auf meinen Finger. Abel, guck mal, wenn es das nicht gibt, okay, dann sag mir mal, wie viele Finger ich gerade hochhalte. Ja, siehst du mal. Hier die Männer, die auf Ziegen starren. Das war ja ein Film auch über Operation Artischocke. Also. Die auf Ziegen habe ich immer noch nicht gesehen. Tatsachenfilm. Wenn ihr den Film seht und euch vorstellt, dass das halt auf wahren Begebenheiten beruht, dann einfach nur meine Fresse, Alter. Ja, ich würde aber lieber das Buch lesen. Den Film fand ich nicht so gut. Ja, ich auch nicht. Und ja, auf jeden Fall, hier ist halt irgendwo, ich weiß nicht auf welcher Seite, steht halt drauf, dass halt zwei Schützen waren. Also, so einmal von hinten, einmal von vorne. Bist du sicher, dass das da so steht und nicht irgendwie darüber gemutmaßt wird oder so? Nein, es steht wortwörtlich. Also zwei Schützen. Der eine hat dann geschossen und der zweite hat die Kugel getroffen und hat dann die Kugel abgelenkt. Ja, solange man hat auch. Stell dir mal vor, das steht da wirklich drin. So, es gab nur einen Schützen und dann war so ein zweiter Typ, der hat dann so die Kugel in der Luft kontrolliert gehabt. So. Solanum hat einen schönen Comedy-Skit irgendwie dazu verlinkt, die Woche mit dem Ami, der dann, ha, dann war ich da oben im Book Depository und da haben sie dieses Fenster, haben sie abgesperrt. Warum haben sie das abgesperrt? Damit die Leute sich nicht rauslehnen und sagen, niemals, niemals, in dem Winkel, niemals. War ziemlich lustig, weil wenn wir es finden, können wir es ja in die Quellen tun. Niemals. Ja, ja, ganz viele Sachen mit vielen Honorables und CIAs, Justice. Zum Fall. Das sieht aus wie so ein bisschen wie so verrückte Verschwörungstheorien-Dokumente. Ah, das mit dem und dran. Kennedy waren zwei, muss man wissen. Und jetzt ist da auf einmal auf der nächsten Seite einfach so ein Dickbutt draufgemalt, so aus dem Nix. Oder so ein Pepe. So. The right will rise again, keine Ahnung. Ja, wenn du alles, was hier in diesen Daten drinstehst, in binär umwandelst und das dann in Noten, dann hast du die Melodie von Shadyley. Habe ich gewusst. Ich finde gerade auch die Seite nicht, irgendwo war es. Jetzt kommen schon Nachrichtenartikel. Ja, aber das ist ja eigentlich, wenn man denen glauben darf, ist das ja ein großer Teil ihrer Arbeit. Einfach Medien zu durchforsten. Also machen die eigentlich das, was wir machen, nur ja, klassifizieren sie. So CIA. Eine Million, Leute. Auch für ausländische Spender sind wir offen. Eine Million. Okay. Also kann ich jetzt einfach offiziell schon anfangen, LSD zu nehmen? Ich habe da mal irgendwo die Zahl gelesen, dass irgendwie 90% wortwörtlich einfach nur öffentliche Daten abklappern und organisieren ist. Also, einfach nur, was öffentlich verfügbar ist, um Sachen. Ein Admiral der US-Navy sagt da was dazu, weil er wahrscheinlich gerade in Dallas vor Anker gelegen hat. Alles da so ein fettes Kreuz durchgestrichen, so, nicht lesen! Nein! So, uns ist der fette schwarze Marker ausgegangen. Ei, was? Soundmod? I would suggest linking end but to sentences of porn. Leaving. I and all of porn to they soundmod. They sound all mad. We need is a statement. Etc. Signed by you saying we CIA would be happy to visit to assist investigating the pies. Ich habe in die Gruppe auch noch mal einen Link reingepackt. dieser traurige Smiley. Survived litter attached. Ein trauriger Smiley. In der Gruppe ist auch noch mal ein Link, da gibt es noch mal ein weiteres Dokument und da ist auch noch ein Sketch drin. Von dem Doktor, der sich die Leiche angeguckt hat und der dann auch noch mal halt malt, dass halt zwei Austritte da sind. Oder? Das Ding ist aber halt auch, dass das eigentlich auch irgendwie öffentlich common knowledge ist. So. Keine Ahnung. Eigentlich gab es 7 Schützen. Ja, und das ist ja auch bei weitem nicht das Einzige, was der CIA so in. Ich erinnere da an den Iran, wo der Schah ins Amt geputscht worden ist. Ich erinnere an Noriega, den man benutzt hat wie eine billige Straßenhure und dann erschossen hat und solche Sachen. Man hat ja auch Missy Magazine, hat man ja auch gefördert mit Geld und man hat hier Post gefördert, hier Modern Art und also man hat einen Haufen Sachen gemacht. Probable Entrance Wound at Hairline. Aber ein Exit scheint da zu sein, okay. Probable Exit Wound. Although I did not see this, steht da unten. Which I saw, aha. Okay, das ist wahrscheinlich, das sind die wahrscheinlichen Ein- und Austrittspunkte. Aber er hat nur die Eintrittswunde gesehen. low in the neck. Die haben einfach ganz schnell die Plane über Kennedy dann hochgehoben und der konnte sich ganz schnell einmal anschauen und dann wieder zu. Das Ding ist halt, dass aus dem Winkel vom Oswald du nicht in den Hals hättest reinschießen können. Das hat das Ding. No way. No Aber da way. Saß ja jemand hinter ihm. Wow, wow, wow. Ach ja. Jackie hat ihm von der Seite mit der... Der hat sich eigentlich selbst umgebracht zusätzlich. Keinen Bock gehabt. Oh ja, der Kennedy hat jeden Tag Amphetamin genommen. Und Schmerzmittel. Und Beruhigung. Und Marilyn Monroe. Ja. Hat er auch genommen? Ja. Und ist zumindest kolportiert, ja. Nein, aber der hat wegen einem Rückenleiden Amphetamin bekommen. Geil. Dann gehst du zum Arzt, sagst, ich habe Rücken. Weißt du? Und dann schreibt er dir Marilyn Monroe. Ob das wobei, davon so besser wird. Welcher Arzt genau ist das? Ich frage den Freund. Nein, wobei halt zu der Zeit war halt zum Teil noch Amphetamin halt auch rezeptfrei erhältlich. Später nur noch mit Rezept, aber auch sehr oft verschrieben. Also der Mother's Little Helper, also dann an Hausfrauen vermarktet, Valium mit Amphetamin zusammen, was so was. Ist geil. Dazu passt ja, dass Trump ja wohl einen nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat jetzt, wegen der vermehrten Nutzung von Opioiden. Also viele Leute, die wohl wegen Schmerzen gekriegt haben und dann entdeckt haben, dass die eigentlich ganz cool sind, wenn man vom Leben nur so viel mitkriegen muss, wie einen betrifft. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich damals nach einem etwas heftigeren Unfall auch als Schmerzmittel so ein und so was weiß ich was, das ist auch irgendwas Opium- oder Opioide-mäßiges, da bist du schon, also das fühlt sich schon nice an, da ist man schon ziemlich fly erstmal. Da habe ich mir auch gedacht, okay, wenn das so das Gefühl ist, was dir solche Mittel bescheren, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man davon abhängig werden kann. Also ich habe ja so Gentests und so bekommen und da stand drin, dass ich weniger ansprechend auf Sucht bin, wenn es um Koks geht. Ja, also ist schon mal auf jeden Fall ganz gut zu wissen. So, dann kann ich jetzt anfangen zu koksen. So, ihr nehmt hier Opiate, ich starte durch mit. Alter, was ist das für ein Gentest? Du kannst ruhig mal eine Leine motzen, weil du bist eh nicht abhängig. Weißt du? Keine Ahnung, Mann. So, ich. Weißt du? So. Gib mir Koks jetzt, los jetzt, ist für Wissenschaft, los jetzt, gib. Ja, weißt du, wenn kannst ruhig rödeln, weißt du? Das ist dann halt so, dass du viel mehr auf den Geldschein in der Nase abfährst als auf das Pulver. Ja, Mann. In diesem Sinne, das waren die Weltraumaffen. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche da draußen. Und lasst mich das noch unterbringen. Ich will mich explizit nochmal bei den Leuten bedanken, die hier im Hintergrund Arbeit machen. Ich durfte gestern den Small Price ja kurz kennenlernen. Danke für die ganzen Bilder und danke für alles gestern und so. Und auch der Seb One, der hier immer die Timestamps macht. Und jedem anderen, der irgendwie beiträgt, Machao für den Discord und so. Ich bin ganz gerührt gewesen gestern wieder und möchte mich echt bedanken für die tolle Arbeit, die ihr da draußen macht. Kann ich mich nur anschließen. Dem schließe ich mich auch an. Ja, ja gut, ich schließe mich dem auch an. Jeden Fall. Ja. Ich auch. Ich war gestern etwas sprachlos, muss ich sagen. Freiheit ist nicht umsonst und wir kämpfen dafür. Ja, die Leute. Kaffeetasse wird schon benutzt. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Dislike da, kommentiert und teilt, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, wenn ihr müsst. Ja, aber. Turn off that pest. Aber lasst euch nicht gendern. Kulturmarxismus!